Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Sie hören Einfach Deutsch lesen. Falsche Adresse. Kurzroman. Niveau leicht bis mittelschwer. Geschrieben von Angelika Bohn. Gelesen von Angelika Bohn. Eine kurze Nacht. Juni, steh auf! Nur noch 5 Minuten. Juni dreht sich auf die andere Seite und zieht die Bettdecke über den Kopf. Bo rüttelt ihre ältere Schwester an der Schulter. Komm schon, das Flugzeug wartet bestimmt nicht auf mich. Flugzeug? Welches Flugzeug? Juni legt sich auf den Rücken und gähnt. Das helle Licht der Schlafzimmerlampe tut ihren Augen weh. Draußen ist es noch dunkel. Bo zieht sich einen Pullover an und setzt sich zu Juni aufs Bett. Sie riecht nach Vanille. Ihre langen braunen Haare sind nach dem Duschen noch feucht. Und sprich nicht so laut, sagt Juni. Ich bekomme noch Kopfschmerzen. Deine Kopfschmerzen haben einen anderen Grund, sagt Bo. Erinnerst du dich an unsere kleine Party gestern Abend? Sie zieht Juni die Bettdecke weg. Hey, es ist kalt! Juni will die Decke festhalten, aber sie ist zu langsam. Gestern Abend hatte ich nur 2 Gläser Weißwein. Und jetzt mach Platz! Sie versucht aufzustehen, aber ihr Körper ist so schwer wie ein Sack mit Steinen. Bo lacht. Richtig. 2 Gläser Weißwein und danach 4 Grappa und 2 Wodka mit Cola. Daran kann ich mich nicht erinnern, sagt Juni und rollt aus dem Bett. Einen Moment hat sie das Gefühl, dass das Zimmer sich dreht. Welcher Tag ist heute? Fragt sie. Die Zunge liegt in ihrem Mund wie eine trockene Kartoffel. Außerdem hat sie starke Kopf- und Bauchschmerzen. Ihr Atem riecht nach Alkohol. Schnell legt sie die Hand auf ihren Mund. Heute ist Montag, Schwesterchen. Bo nimmt den Wecker vom Nachttisch und hält ihn Juni vor die Nase. Es ist jetzt 5:00 Uhr morgens. Du solltest duschen, essen und dich anziehen. Dann müssen wir zum Flughafen. Oh Gott, der Flughafen! Plötzlich erinnert Juni sich wieder. Sie schlägt sich mit der Hand an den Kopf, bückt sich und sucht unter dem Bett nach ihren Socken. Natürlich, du hast letzte Woche dein Abitur gemacht und... Vor 2 Wochen, korrigiert Bo. Und heute fliegst du nach Schweden. Finnland, sagt Bo. Weil du mit deinen Freunden eine Weltreise, Europareise. Juni schaut Bo von unten an. Machen willst. Das war richtig, sagt Bo und grinst. Eine große Reise, bevor ich im Herbst mein Studium der Architektur beginne. Juni steht vom Boden auf. Jetzt aber schnell! Mit den Socken in der Hand öffnet sie das Schlafzimmerfenster, rennt in die Küche und stolpert im Flur über ihre Gitarre und einen Rucksack. Ein dicker grauer Kater kommt durch die Wohnzimmertür und drückt sich gegen Junis Beine. Nicht jetzt, Django! Juni nimmt ihn auf den Arm und gibt ihn Bo. Gib ihm etwas zu fressen, ich gehe duschen. Sie drückt die Badezimmertür auf, aber dann bleibt sie plötzlich stehen. Was war das? Was war was? Fragt Bo. Juni hebt die Hand. Still! Durch das offene Schlafzimmerfenster hört Juni, dass jemand etwas in einen Briefkasten vor der Tür wirft. »Streikt nicht gerade die Post?« fragt Bo. »Doch, schon seit 1 Woche. Vielleicht hat jemand Werbung gebracht oder die kostenlose Wochenzeitung,« sagt Bo. »Unmöglich, nicht so früh am Morgen.« Juni geht zurück ins Schlafzimmer. Ihre kleine 2-Zimmer-Wohnung liegt im Erdgeschoss eines alten Mehrfamilienhauses im Rübezahlweg, nur 10 Minuten vom Flughafen Stuttgart entfernt. Juni schaut aus dem Fenster in die Dunkelheit. Kühle Luft legt sich auf ihr Gesicht. Der Monat Mai hat mit niedrigen Temperaturen begonnen. Ein leichter Wind weht. In dem Haus gegenüber geht das Licht an. Juni schaut die Straße hinauf und hinunter. Aber sie kann nur einige Autos sehen, mehr nicht. »Vielleicht haben wir uns verhört«, sagt Bo. »Glaubst du?«, fragt Juni. Sie schaut noch einmal hinaus und schließt dann das Fenster. »Hm, wahrscheinlich hast du recht.« Der Abschied. An diesem Morgen riecht die Luft nach frischem Regen und feuchtem Gras. Der rote Himmel verspricht aber einen sonnigen Tag. Bo hat ihr Gepäck schon in Junis gelben Fiat Panda gebracht und wartet auf dem Beifahrersitz. Juni steigt ein und startet den Motor. Einmal, zweimal, dann endlich springt er an. Hinter dem Auto steigt schwarzer Rauch in die Luft. »Du hast hoffentlich nicht vergessen, dass heute auch für dich ein besonderer Tag ist«, sagt Bo. »Bist du bereit für den ersten Tag in deinem neuen Job?« »Ich glaube, ich bekomme wieder Kopfschmerzen«, sagt Juni und gibt Gas. Einige Minuten fahren sie, ohne zu sprechen. Bo schaltet die 6 Uhr Nachrichten im Radio ein. Heute fliegt Bundeskanzlerin Merkel in die USA. In Stuttgart hat jemand eine Tankstelle überfallen. Der Poststreik geht in die zweite Woche. Die Temperaturen steigen bis auf 20 Grad. Außerdem meldet die Verkehrsinformation einen Falschfahrer auf der Autobahn zwischen Heidelberg und Frankfurt. Juni biegt in Richtung Flughafen ab und hält an einer roten Ampel. Sie schaltet das Radio ein, dann wieder aus, dann wieder ein. »Und wenn mir die neue Arbeit wieder nicht gefällt«, fragt sie. »Du weißt, seit ich mein Studium abgebrochen habe, habe ich schon 3 Jobs angefangen und 3-mal gekündigt. Niemand arbeitet gern in einem Fastfood-Restaurant oder in einem Callcenter«, sagt Bo. »Vergiss nicht die Bäckerei. Die Jobs waren nicht das Richtige für dich und das Physikstudium auch nicht. Ich denke, nein, nicht schon wieder«, sagt Juni und steckt sich die Finger in die Ohren. »Du kennst meine Meinung«, sagt Bo lauter. »Du solltest auf die Musikhochschule gehen, mit deiner Gitarre.« Juni schweigt. Sie hat keine Lust, wieder über dieses Thema zu diskutieren. Die Ampel wird grün. »Ich muss positiv denken«, sagt Juni und fährt los. »Mein neuer Job wird bestimmt viel interessanter als die anderen. Als Rezeptionistin in einem Hotel lernt man jeden Tag neue Leute aus verschiedenen Ländern kennen. Alle lächeln und sind freundlich, man bekommt eine tolle Uniform. Man verdient schlecht«, ergänzt Bo. »Man muss fast den ganzen Tag hinter einer Theke sitzen und immer die gleiche Arbeit machen.« »Ach, halt die Klappe«, sagt Juni, »Job ist Job.« Auf der Straße gibt es immer mehr Verkehr. Viele Leute sind auf dem Weg zum Flughafen. Juni schaut auf die Uhr. In 45 Minuten muss sie im Hotel sein. Hoffentlich schafft sie es. Juni parkt direkt vor dem Flughafengebäude. Sie holt das Gepäck aus dem Auto und hilft Bo mit dem Rucksack. »Pass auf dich auf«, sagt Juni und umarmt ihre Schwester. »Mach ich«, sagt Bo. »Und iss immer genug.« »Natürlich.« »Und zieh dich warm an.« Bo rollt mit den Augen. »Und sprich nicht mit Fremden und...« »Juni.« »Schon gut, ich sage nichts mehr, aber ruf auch mal an, ja?« »Versprochen.« Juni schaut ihre Schwester an. Bo ist 5 Jahre jünger als sie und trotzdem ein paar Zentimeter größer. Juni kann nicht glauben, dass das Mädchen schon erwachsen ist. Sie wird Bo sehr vermissen. »Und du solltest manchmal unsere Eltern besuchen«, sagt Bo. »Natürlich«, antwortet Juni. »Immer wenn ich hören möchte, dass ich eine blöde Arbeit, wenig Geld und keine Zukunft habe.« Bo lacht. »Bis dann, große Schwester.« Sie umarmt Juni noch einmal und zieht ihren Koffer zum Eingang. Aber plötzlich bleibt sie stehen und dreht sich um. Ich habe die Post aus deinem Briefkasten geholt. Sie liegt hinten im Auto. Ich denke, du solltest sie dir ansehen. Dann winkt sie und verschwindet hinter der Tür aus Glas. Mysteriöse Post. Juni springt in ihren Fiat. Auf dem Rücksitz liegt ein großer brauner Briefumschlag. Große braune Briefumschläge bekommt Juni normalerweise nur vom Finanzamt, aber erst im Herbst. Sie schaut auf den Absender, aber dort stehen nur zwei Buchstaben, GV. Keine Straße, keine Postleitzahl, keine Stadt. Das ist komisch. Aber noch etwas anderes ist komisch. Der Brief hat keine Briefmarke und ist nicht an Sie adressiert. Als Empfänger steht da Victoria Posch, Obstgartenweg 27C, 70191 Stuttgart. Juni dreht den Brief in ihrer Hand hin und her. Sie kennt niemanden mit dem Namen Victoria Posch. Warum ist der Brief in ihrem Briefkasten gelandet? Juni zuckt mit den Schultern. Vor dem Flughafengebäude steht ein gelber Briefkasten. Sie sucht in ihrem Geldbeutel nach einer Briefmarke, klebt sie auf den Umschlag und wirft den Brief ein. Dann schlägt sie sich mit der Hand an die Stirn. Sie hat ganz vergessen, dass die Post streikt. Hoffentlich war der Brief nicht wichtig. Juni steigt wieder in ihr Auto. Schon so spät. Sie lenkt den Fiat vom Parkplatz, als plötzlich ein Mann mit weißen Haaren, Hut und Frühlingsmantel vor ihr über die Straße geht. Juni muss stark bremsen. Der Mann erschrickt und lässt seine Aktentasche fallen. Juni öffnet das Fenster. Ist alles in Ordnung? Der Mann antwortet nicht, hebt seine Tasche auf und geht in das Flughafengebäude. Wenige Minuten später steht Juni im Berufsverkehr. Das Radio meldet 6 Kilometer Stau. Auch das noch. Warum muss ihr das an ihrem ersten Arbeitstag passieren? Als Juni vor dem Hotel zur Weißen Eule in Stuttgart-Ost ankommt, ist es schon 7.25 Uhr. Sie ist fast eine halbe Stunde zu spät. Das Drei-Sterne-Hotel befindet sich am Ende einer langen Straße zwischen drei Bäumen und direkt vor einer Kreuzung. Es ist dunkelblau gestrichen, hat 7 Stockwerke und passt überhaupt nicht zu den alten braunen Gebäuden in der Gegend. Juni parkt in der Tiefgarage und läuft die Treppe hinauf ins Erdgeschoss. Hoffentlich ist ihre neue Chefin, Frau Krammel, noch nicht da. Bevor sie die Tür zur Empfangshalle öffnet, zählt sie langsam bis 3. Dann geht sie hinein. Die Halle ist leer. Es gibt nur 4 Sessel, eine Couch und 2 Zimmerpflanzen. An den Wänden hängen bunte Bilder. Links befindet sich der Eingang zum Frühstücksraum. Frau Fuchs! Juni zuckt zusammen. Frau Krammel kommt aus ihrem Büro hinter der Rezeption. Mit ihrem breiten Rücken sieht sie aus wie ein Boxer. Ihre dünnen braunen Haare fallen ihr bis auf die Schultern. Durch die runde Brille sind ihre Augen so groß wie Melonen. Sie trägt eine helle Bluse und darüber eine rosafarbene Strickjacke. Sie bleibt neben einem Mann in blauer Hoteluniform stehen, den Juni auf seinem Stuhl hinter dem Computer im ersten Moment nicht gesehen hat. Er schaut konzentriert auf den Bildschirm und tippt etwas auf der Tastatur. Er ist ungefähr Anfang 30 und hat schon die ersten grauen Haare. Plötzlich schaut er hoch und lächelt Juni an. Dann rollt er mit dem Stuhl nach hinten zu einem Schrank und streckt der Chefin die Zunge heraus. Juni beißt sich auf die Lippen. Jetzt ist kein guter Moment zum Lachen. Was ist los, Frau Fuchs? Kleben Ihre Beine am Fußboden? Frau Krammel kommt auf Juni zu. Sie bewegt sich mit breiten Schritten, wie ein Cowboy mit Rückenschmerzen. Junis Wangen werden heiß. und ihr Herz schlägt schneller. Sie braucht eine Idee, schnell. Sie will den Job nicht verlieren, bevor sie ihn angefangen hat. Frau Krammel, sagt sie, mit einem netten Lächeln und schüttelt Frau Krammels Hand. Wie schön, dass ich Sie an meinem ersten Arbeitstag sehe. Es tut mir sehr leid, dass ich eine halbe Stunde zu früh gekommen bin, aber... Frau Krammel zieht ihre Hand zurück. Zu früh? Sie sind... Ja, ich weiß. Beim Vorstellungsgespräch haben Sie gesagt, dass die Arbeit heute um 8 Uhr beginnt. Aber ich hatte keine Geduld mehr, verstehen Sie? Das habe ich bestimmt nicht gesagt. Frau Krammel legt ihre Hände in die Hüften. Aber Sie wissen ja, wie das ist, sagt Juni, ohne auf Frau Krammels Kommentar zu antworten. Am ersten Arbeitstag ist man immer aufgeregt. Man kann nicht schlafen, man kann nicht essen, Frau Fuchs. Man kann sich nicht konzentrieren, ja, und dann bin ich früher gekommen. Was soll ich zuerst machen? Juni sieht sich in der Empfangshalle um. Ihr Kollege an der Rezeption hebt einen Daumen nach oben und grinst. Zuerst, Frau Fuchs, sagt Frau Krammel und zeigt auf eine Tür neben der Rezeption. Zuerst gehen Sie in den Umkleideraum und ziehen Ihre Uniform an. Sofort. Ja, Frau Chefin. Juni beißt sich auf die Zunge und läuft hinter die Rezeption. Ihr Kollege macht ihr die Tür zum Umkleideraum auf. Gut gemacht, flüstert er, als Juni an ihm vorbeigeht. Danke, sagt sie und lächelt. Du bist also die Neue? Ann-Kathrin Fuchs? Der Name Ann-Kathrin steht nur in meinem Personalausweis, aber alle nennen mich Juni. Wie der Monat? Genau. Und ich bin Thomas, sagt ihr Kollege. Und beeilen Sie sich, ruft Frau Krammel, bevor Thomas die Tür hinter Juni schließt. Juni öffnet einen schmalen Schrank neben dem Fenster und zieht eine weiße Bluse und einen hässlichen blauen Blazer an. Durch das Fenster im Umkleideraum sieht Juni einige Teenager im Park. Einer hat eine Gitarre dabei und spielt darauf. Juni öffnet das Fenster und hört zu. Sie kennt die Melodie. Es ist ein Lied von der Gruppe Nickelback. Vor vielen Jahren hat sie es selbst gespielt. Damals war sie noch in der Schule und »Frau Fuchs«, ruft Frau Krammel von draußen. »Wie lange müssen wir noch warten?« Juni schließt das Fenster. »Willkommen im neuen Job«, sagt sie zu sich selbst und seufzt. Der neue Gast. Die alte Dame, die am Nachmittag durch die Drehtür ins Hotel kommt, trägt ein lila Kostüm und einen kleinen lila Hut auf ihrem Kopf. Auf dem Arm hält sie einen Chihuahua mit langen Ohren, der wie ein Kaninchen aussieht. Sie bleibt einen Moment stehen, sieht sich in der Empfangshalle um und bewegt sich dann langsam zur Rezeption. Ein Taxifahrer folgt ihr mit 2 schweren Koffern. Sie drückt dem Mann einen Geldschein in die Hand, setzt eine Brille von Chanel auf und schaut auf das Namensschild, das Juni an ihrer Uniform trägt. »Frau Lux«, sagt sie. »Fuchs«, korrigiert Juni. Die Frau zuckt mit den Schultern. »Was auch immer. Alle 4- und 5-Sterne-Hotels in der Nähe sind ausgebucht«, sagt sie mit einem bayerischen Akzent und schaut Juni böse an. Ihre Augen sind ganz rot. Vermutlich hat sie in der Nacht schlecht geschlafen. Aha, sagt Juni. Also nehme ich ein Zimmer hier. Sie kontrolliert mit einem Finger, ob Staub auf der Theke liegt. Juni schaut in den Computer. Hätten Sie gern ein Einzel- oder ein Doppelzimmer? Warum fragen Sie? Juni seufzt. Seit heute Morgen ist sie im Stress. Thomas hat ihr alles gezeigt, was eine Hotelrezeptionistin wissen muss. Sie hat gelernt, wie das Computersystem funktioniert, wie man Leute ein- und auscheckt und wie man Rechnungen ausdruckt. Sie weiß jetzt, wie die Bezahlung per Kreditkarte geht und wie man Telefonanrufe weiterleitet. Sie kennt die 70 Hotelzimmer, den Fitnessraum, den kleinen Swimmingpool, die Sauna und die Wäscherei im Untergeschoss. Es ist schon fast 15 Uhr und sie hatte nur eine kurze Mittagspause. Sie hat Hunger und außerdem sind ihre Kopfschmerzen wieder da. Trotzdem lächelt sie die Frau an. Das ist eine Standardfrage, sagt sie. Ich muss wissen, ob Sie ein kleines oder ein großes Zimmer wünschen. Das Doppelzimmer kostet natürlich mehr. Das weiß ich. Stellen Sie sich vor, ich bin nicht zum ersten Mal in einem Hotel, Frau Wuchs, sagt die Frau und hält ihr den Chihuahua vor die Nase. Aber sehen Sie nicht, dass wir zu zweit sind? Dr. Faust und ich brauchen natürlich ein Doppelzimmer. Juni versucht, nicht mit den Augen zu rollen. Wie Sie wünschen, sagt sie. Zimmer 504 im 5. Stock ist noch frei. Dort haben Sie einen schönen Ausblick auf den Park. Nein. Wie bitte? Ich will ein Zimmer im Erdgeschoss. Ich steige keine Treppen hoch. Das müssen Sie auch nicht. Wir haben 3 Fahrstühle im Haus. Sie meinen Aufzüge. Fahrstuhl oder Aufzug, sagt Juni mit viel Geduld. Das ist dasselbe. Ich benutze lieber das Wort Aufzüge, sagt die Frau. Und Aufzüge sind zu gefährlich. Meine Schwester ist mal in einem Aufzug stecken geblieben. Das war 1966. 2 ganze Tage musste sie warten, bis jemand sie gefunden hat. 2 Tage. Schon gut. Sie können das Zimmer 004 haben. Aber alle Zimmer im Erdgeschoss liegen an der Straße. Das könnte ein bisschen laut sein. 2 Tage im Aufzug, wiederholt die Frau. Das ist schrecklich. Juni tippt die Informationen der Dame in den Computer ein und gibt ihr dann die elektronische Schlüsselkarte. Der Chihuahua knurrt Junis Hand an. Schon wieder Technologie, sagt die Frau mit dem Namen Maria von Schilling. Sie nimmt die Karte vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger und geht an den Fahrstühlen vorbei zu ihrem Zimmer. Ihr Gepäck bringen wir Ihnen sofort, ruft Juni noch. Aber Frau von Schilling antwortet nicht mehr. Juni geht zur Kaffeemaschine und holt sich einen doppelten Espresso. Sie schließt die Augen und atmet das Aroma tief ein. Hoffentlich hat sie wenigstens eine Viertelstunde Ruhe. Möchten Sie eine Autoversicherung kaufen? Oder eine Lebensversicherung? Eine private Krankenversicherung? Ich habe alles. Juni dreht sich um. Vor der Rezeption steht der Mann vom Flughafen. Weiße Haare, Hut, Frühlingsmantel und Aktentasche. Sie? Fragt Juni. Verzeihung? Ich habe Sie heute Morgen schon am Flughafen gesehen, sagt Juni. Sie betrachtet den Mann etwas genauer. Er hat eine kurze Nase, eine hohe Stirn und ist bestimmt schon zwischen 75 und 80 Jahre alt. Müsste er nicht schon in Rente sein? Er legt etwas Werbung auf die Theke. Sein Mantel und sein Hut sind nicht mehr neu. Sein Gesicht ist unrasiert. Juni hat Mitleid mit ihm. Wahrscheinlich kann er von seiner Rente nicht leben und versucht, noch ein bisschen Geld zu verdienen. »Ich bin den ganzen Tag unterwegs und sehe so viele Leute«, sagt der Alte. »Ich kann mich leider nicht an alle erinnern. Wollen Sie etwas kaufen?« Juni schüttelt den Kopf. »Tut mir leid.« Sie überlegt, ob sie ihm etwas Geld geben soll, als das Telefon klingelt. Die Nummer ist intern. »Entschuldigen Sie.« Der Alte nickt, packt seine Werbung wieder ein und verlässt das Hotel. Juni nimmt den Telefonhörer ab. »Rezeption, mein Name ist Juni Fuchs. Wie kann ich Ihnen helfen?« »Hören Sie«, schreit Frau von Schilling ins Telefon. »Mein Zimmer liegt an der Straße. Das ist viel zu laut.« Juni fällt auf ihren Stuhl und zählt bis 3. »Ganz ruhig«, denkt sie. »Ganz ruhig.« Falsche Adresse? Als Juni nach der Arbeit in ihrer Wohnung ankommt, kann sie ihre Augen nicht mehr offen halten. Auf den Straßen war wie immer viel Verkehr und sie hat mehr als eine Stunde bis nach Hause gebraucht. Sie parkt ihr Auto halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg und hofft, dass sie bis morgen keinen Strafzettel bekommt. Müde steigt sie die 3 Stufen bis zur Eingangstür hinauf. Sie schließt den Briefkasten auf und zieht die kostenlose Wochenzeitung heraus. Als sie ihre Wohnung betritt, kommt Django aus dem Wohnzimmer gelaufen und streicht um ihre Beine. Juni legt Handtasche und Zeitung auf die Kommode im Flur und folgt Django in die Küche. »Hast du Hunger?«, fragt sie den Kater. Django springt auf den Küchenschrank. Er setzt sich hin und beobachtet Juni, die das Katzenfutter aufmacht. Als sie das Fleisch in Djangos Schüssel gibt, springt Django sofort auf den Boden und fängt an zu fressen. Juni geht ins Schlafzimmer und zieht ihren weichen Lieblingspullover und eine alte Jeans an. Zurück in der Küche öffnet sie den Küchenschrank und findet nur noch eine Zwiebel und einen Schokoladenpudding. Na toll! Zum Glück ist ein Supermarkt direkt um die Ecke. Auf dem Weg hinaus nimmt sie die Zeitung von der Kommode mit. Sie versteht nicht, warum sie sie einmal pro Woche bekommt. Sie hat sie nicht bestellt und liest sie auch nicht. Vor dem Haus öffnet sie den großen Papiercontainer und wirft sie hinein. Zu spät sieht sie, dass in der Zeitung ein großer, brauner Briefumschlag steckt. Oh nein! Juni stellt sich auf die Zehenspitzen, aber der Brief liegt ganz tief unten und sie kann ihn nicht erreichen. So ein Mist! Zum Glück ist niemand auf der Straße. Sie steigt auf eine kleine Mülltonne, springt in den Papiercontainer und holt den Brief heraus. Er ist absolut identisch mit dem Brief, den sie heute Morgen am Flughafen abgeschickt hat. Auch er hat keine Briefmarke und der Absender ist derselbe, G.V. Der Empfänger ist wieder Viktoria Posch, Obstgartenweg 27C, 70191 Stuttgart. Juni sieht sich um. Jemand muss diese Briefe persönlich in ihren Briefkasten werfen. Aber warum? An ihrem Briefkasten steht groß und klar ihr Familienname. Das kann kein Zufall sein. Sie schaut noch einmal auf den Umschlag. Viktoria Posch, sagt sie. Wer bist du? Viktoria. Wann ist mein neues Zimmer endlich fertig? Frau von Schilling wirft die Schlüsselkarte auf die Rezeptionstheke und drückt den Chihuahua an ihre teure Bluse. Dr. Faust und ich waren die ganze Nacht wach. Wir hören jedes Auto, das draußen vorbeifährt. Frau von Schilling reibt sich ihre roten Augen. Juni seufzt. Ich habe Ihnen schon gesagt, im Erdgeschoss ist leider nichts mehr frei. Wenn Sie aber in den ersten Stock ziehen möchten, ich verspreche Ihnen, unsere Fahrstühle, Aufzüge. Juni atmet tief ein und aus. Unsere Fahrstühle sind nicht gefährlich. Niemals! Frau von Schilling macht eine dramatische Handbewegung. Sie dreht sich um und läuft gegen einen Mann, der seit wenigen Momenten hinter ihr steht. Er stellt seinen Koffer ab und lächelt Frau von Schilling an. »Wenn Sie erlauben, meine Liebe, bringe ich Sie in den ersten Stock«, sagt er. »Ich kann ohne Probleme Treppen steigen und Sie bestimmt auch. Im Vergleich zu mir sind Sie noch ein junges Mädchen.« Er nimmt Frau von Schillings Hand und küsst sie. Frau von Schillings Gesicht wird rot und sie kichert wie ein Teenager. »Sie charmanter Mann, Sie!« Dr. Faust knurrt. »Also gut, ich warte in meinem Zimmer auf Sie, Herr Povel, Hans Povel.« Frau von Schilling schaut ihn mit einem sexy Blick an. »Zimmer Nummer 004«, sagt sie mit warmer Stimme. Dann geht sie den Flur entlang zu ihrem Zimmer und wackelt ein bisschen mit den Hüften. Junis Mund bleibt offen. »Wie haben Sie das geschafft?«, fragt sie den neuen Hotelgast. »Mit ein bisschen Charme. Ich habe viel geübt, als ich jung war«, sagt Povel und lacht. Hätten Sie noch ein Einzelzimmer für 2 Nächte? Er gibt Juni seinen Personalausweis. Juni liest Herrn Povels Geburtsdatum und rechnet. Er muss jetzt 80 Jahre alt sein, aber er sieht viel jünger aus. Seine Haut ist braun. Seine vollen Haare und der kurze Bart sind grau. Juni trägt Name und Adresse in den Computer ein. Dann gibt sie ihm die Schlüsselkarte zum Zimmer 206 in der 2. Etage. »Ich gehe schnell nach oben«, sagt Herr Povel. »Danach kümmere ich mich um Frau von Schilling.« Er zwinkert Juni zu und nimmt den Fahrstuhl nach oben. »Na, Spaß gehabt heute?« Junis Kollege Thomas kommt durch die Drehtür ins Hotel. »Was genau bedeutet Spaß für dich?« »Nette Gäste, freundliche Chefin, guter Kaffee.« Thomas setzt sich auf den Bürostuhl und dreht sich im Kreis. »Also, der Kaffee war gut«, sagt Juni und seufzt laut. »Wenigstens hast du die nächsten 2 Wochen keine Spätschicht, so wie ich«, sagt Thomas und seufzt lauter. »Meine Frau und meine Tochter sind nicht so glücklich mit Frau Krammels Arbeitsplan.« »Ich hoffe, dass die 3 sich nie persönlich treffen«, sagt Juni. »Espresso?« »Einen doppelten«, antwortet Thomas. Als Juni in der Tiefgarage ins Auto steigt, holt sie den braunen Briefumschlag aus ihrer Tasche. Sie hält ihn gegen das Licht, aber sie kann nichts erkennen. Soll sie ihn öffnen? Nein, natürlich nicht. Juni tippt die Adresse Obstgartenweg 27C in ihr Smartphone ein. Na dann los. Eine halbe Stunde später erreicht sie Weißenhof, ein elegantes Stuttgarter Stadtviertel. Überall sind teure Häuser. Ein großer Park bietet viele Möglichkeiten zum Spazierengehen und für Kinder zum Spielen. Das Navigationssystem führt Juni in eine ruhige, schmale Straße mit vielen Bäumen an der Seite. Sie parkt ihren Fiat Panda zwischen einem Porsche und großen Müllcontainern. Draußen ist es heute kühl. Juni holt einen grünen Kapuzenpulli aus dem Auto und zieht ihn an. Dann geht sie zu dem Haus mit der Nummer 27C, das einen kleinen süßen Garten hat. Neben der Eingangstür gibt es nur 5 Klingeln. Auf der obersten steht der Name Posch. Juni klingelt 3-mal, aber niemand öffnet. Enttäuscht geht sie zurück zu ihrem Auto und steigt ein. Was soll sie jetzt machen? Warten? Oder den Umschlag in den Briefkasten werfen und vielleicht ihre Telefonnummer auf ein Papier schreiben? Juni entscheidet sich für die 2. Möglichkeit und öffnet die Autotür. Plötzlich kommt ein schwarzer BMW von hinten. Er hupt, fährt an Juni vorbei und parkt weiter vorne an der Straßenseite. Aus dem Auto steigt eine Frau, die vielleicht 2 oder 3 Jahre älter ist als Juni und einen Kopf größer. Sie trägt einen modernen Blazer und auf der weißen Bluse eine Halskette. Die Absätze ihrer Schuhe sind bestimmt mehr als 6 Zentimeter hoch. Trotzdem bewegt sie sich sicher und elegant. Ihre dunklen Haare sind lang und lockig. Ihr Gesicht ist perfekt geschminkt. Sie schließt die Autotür und schenkt Juni einen bösen Blick, als sie über die Straße geht. Dann betritt sie das Haus mit der Nummer 27C und macht die Tür hinter sich zu. »Frau Posch, vermute ich«, sagt Juni zu sich selbst. »Sympathisch sieht sie nicht aus.« Juni steigt aus dem Auto, geht zu dem Haus und klingelt. »Gehen Sie weg, ich kaufe nichts«, hört sie die Stimme der Frau durch die Sprechanlage. »Ich möchte nichts verkaufen, ich, kein Interesse«, sagt Victoria Posch und legt den Hörer wieder auf. Juni überlegt, ob sie wieder wegfahren soll, aber sie ist zu neugierig. Sie drückt die Klingel in der Mitte. »Ja«, sagt ein Mann. »Hier ist Ihre Nachbarin, Victoria Posch«, sagt Juni. »Entschuldigen Sie, ich habe meinen Schlüssel oben in der Tür vergessen. Könnten Sie mich bitte reinlassen? Gehen Sie dann endlich mit mir essen?« Juni grinst. »Versprochen. Holen Sie mich am Sonntag um 19 Uhr in meiner Wohnung ab.« Die Eingangstür summt und Juni drückt sie auf. Die Treppen des Hauses sind aus weißem Stein. Die Fenster sind geputzt, in den Ecken stehen hohe, gesunde Pflanzen. Es riecht nach frischer Wandfarbe. Juni nimmt die Treppe. Auf jeder Etage befinden sich zwei Wohnungen, aber im letzten Stock gibt es nur eine, die Wohnung von Victoria Posch. Juni klopft an die Tür. »Wer ist da?« »Ihre Nachbarin, Frau Hummel«, sagt Juni und benutzt einen Namen, den sie an einer anderen Klingel gelesen hat. Die Tür öffnet sich und die Frau aus dem BMW steht da. »Du bist nicht Frau Hummel, sondern die Frau aus dem hässlichen gelben Auto, das vor der Tür geparkt hat.« »Danke für die Info«, antwortet Juni. »Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung, warum du vor meiner Tür stehst.« Victoria Posch schaut Juni von oben bis unten an. Automatisch zieht Juni ihren Kapuzenpulli gerade. »Und ich hoffe, du hast eine gute Erklärung, warum deine Briefe in meinem Briefkasten landen«, sagt sie. »Wovon sprichst du?« Juni hält den Brief hoch. »Wenn die Post nicht streiken würde, wäre ich jetzt nicht hier. Du kannst froh sein, dass ich den Brief nicht einfach in den Mülleimer geworfen habe. Hier!« Sie will Victoria den Brief geben, aber Victoria nimmt ihn nicht. Sie sieht ihn nur lange an und öffnet dann die Tür. »Ich denke, es ist besser, wenn du hereinkommst.« Herzliche Grüße, G.V. »Zieh deine Schuhe aus«, sagt Victoria Posch und schließt die Tür hinter Juni. »Wie bitte?« »In meiner Wohnung darf man keine Schuhe tragen. Das Parkett war teuer.« »Hör mal«, Juni verschränkt die Arme vor der Brust. »Ich kann auch wieder gehen.« Victoria Posch öffnet den Mund und schließt ihn gleich wieder. »Also gut, komm herein.« Sie führt Juni ins Wohnzimmer. »Setz dich auf das Sofa, aber mach nichts schmutzig.« Juni setzt sich auf das weiße Ledersofa, legt den Brief auf den Couchtisch und sieht sich um. Die Wohnung ist ein Loft. Es gibt nur ein großes, langes Zimmer. Das Sofa und zwei Sessel befinden sich rechts im Raum. Links ist die Küche und in der Mitte ein Esstisch aus Glas mit 6 Stühlen. Die Kette, die Victoria Posch um den Hals getragen hat, liegt jetzt auf einem kleinen Schrank neben dem Sofa. Juni schaut sie ein bisschen genauer an. Die Kette ist aus Silber und sehr dick. Daran hängt ein rundes Medaillon mit einem roten Stein in der Mitte. Juni mag keinen Schmuck, aber diese Kette findet sie interessant. »Fass nichts an«, sagt Victoria Posch und steckt die Kette in eine Schublade. Sie setzt sich Juni gegenüber auf einen Sessel, nimmt den Brief in die Hand und schaut auf den Absender. »G.V.«, sagt sie. »Was bedeutet das? Wer hat ihn geschickt? Warum hast du ihn bekommen?« »Warum fragst du mich? Das hier ist keine Quizshow«, antwortet Juni genervt. Victoria legt den Brief zurück auf den Couchtisch, steht auf und geht in die Küche. Juni schaut vom Brief zu Victoria und von Victoria zum Brief. »Hey, willst du ihn nicht aufmachen?« Victoria holt eine Flasche aus dem Kühlschrank. »Möchtest du auch ein Glas Wein, Juni?« Juni versteht überhaupt nichts mehr. »Hör mal, das hier ist mir alles zu verrückt. Du sagst mir jetzt sofort, was hier los ist und warum du meinen Namen kennst. Oder ich gehe.« »Also gut.« Victoria stellt die Flasche Wein und zwei Gläser auf den Couchtisch. Dann zieht sie einen Briefumschlag aus der Schublade des Schrankes und gibt ihn Juni. »Ich denke, dieser Brief ist für dich. Er ist gestern angekommen.« Der Umschlag ist auch braun und genauso groß wie der andere, den Juni bekommen hat. Auf diesem Umschlag steht aber Junis Adresse. An Juni Fuchs, Rübezahlweg 185, 70567 Stuttgart. Der Absender ist derselbe, G.V. Was bedeutet das?«, fragt Juni. Victoria nimmt ihren Brief vom Tisch. Das finden wir hoffentlich gleich heraus, wenn wir die Briefe öffnen. Juni nickt. Sie machen gleichzeitig die Umschläge auf, ziehen hellblaues Briefpapier heraus und beginnen zu lesen. Ich verstehe nicht, sagt Juni, als sie fertig ist. Sie legt ihren Brief auf den Tisch, Victoria auch. Beide Briefe sind mit dem Computer geschrieben. Auf beiden steht der gleiche Text in großen schwarzen Buchstaben. Nur die Anrede ist anders. Liebe Frau Fuchs, liebe Frau Posch, Sie haben jetzt bestimmt viele Fragen. Wenn Sie eine Antwort haben möchten, gehen Sie heute Nacht um 2 Uhr zum Schillerplatz und fragen Sie unseren lieben Dichter Friedrich Schiller. Nicht vergessen, wenn man nicht aufgibt, hat man nie verloren. Herzliche Grüße, G.V. Juni springt auf. Da will uns jemand auf den Arm nehmen, oder? Victoria geht im Zimmer auf und ab. Ganz ruhig. Wir müssen logisch denken. Es war kein Zufall, dass wir beide diese Briefe bekommen haben. Jemand wollte, dass wir uns treffen. Aber warum wir beide? Fragt Juni. Wir kennen uns gar nicht. Victoria bleibt vor einem Fenster stehen und schaut hinaus auf die Straße. Wir müssen etwas gemeinsam haben. Wo arbeitest du? Im Hotel zur Weißen Eule in Stuttgart Ost. Dort war ich noch nie. Ich bin Immobilienmaklerin und habe meine eigene Firma. Hast du schon mal ein Haus oder eine Wohnung gekauft? Juni lacht. Sehe ich so aus? Ich kann kaum meine Miete bezahlen. Gehen wir weiter zurück in die Vergangenheit, sagt Victoria. Hast du studiert? 3 Jahre Physik, dann habe ich die Uni wieder verlassen. Das passt nicht. Ich habe Wirtschaft studiert. Wo warst du auf dem Gymnasium? In Stuttgart West, auf dem Dillmann-Gymnasium. Aha, dort war ich auch. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Juni überlegt. Meinst du, dass jemand die Briefe geschickt hat, den wir beide von der Schule kennen? Victoria tippt auf den Briefumschlag. Wollen wir wetten? GV. Das sind bestimmt Initialen. Kannst du dich an jemanden mit diesen Initialen erinnern? GV, wiederholt Juni. GV, GV. Gemeine Vögel, sagen plötzlich beide gleichzeitig. Juni schlägt sich mit der Hand an die Stirn. Die Schulband. Alle Schüler haben sie immer GV genannt. Georg, der Schlagzeuger, war mein Freund. Wir waren 1 Jahr zusammen. Dann hat er sich mit einem anderen Mädchen getroffen und ich habe mit ihm Schluss gemacht. Aber das war schon vor 6 Jahren. Victorias Gesicht ist ganz weiß. Wann genau hast du mit ihm Schluss gemacht? Beim Abiball. Ende Juni. Und wie? Ich habe ins Mikrofon gesagt, dass er ein Casanova ist. Die ganze Schule hat ihn ausgelacht. Victoria schweigt einen Moment. Dann sagt sie: Seine neue Freundin war auch nicht lange glücklich mit ihm. Er ist fast jeden Abend mit seinen Freunden in die Bar gegangen und hat viel Bier getrunken. Was? Ruft Juni. Und was ist dann passiert? Und woher weißt du das? Seine Freundin hat, Victoria lächelt, ich habe ihn verlassen. Aber zuerst habe ich ihm vor seinen Freunden eine Flasche Bier über den Kopf geschüttet. Du warst seine Freundin? Victoria nickt. Ich habe ihn auf einer Party getroffen, als ich schon an der Uni war. Das war Anfang Juni, vor genau 6 Jahren. Als ich ihn verlassen habe, war er sehr sauer. Er hat versprochen, dass er sich rächen würde. Dasselbe hat er auch mir versprochen. Glaubst du, dass die Briefe von ihm kommen? Warum sollte er mit den Initialen seiner alten Schulband unterschreiben? Du vergisst etwas. GV sind die Initialen der Schulband, aber auch die Initialen seines Namens. Das stimmt. Juni schaut noch einmal auf die Briefe. Hier steht, wenn man nicht aufgibt, hat man nie verloren. Das ist ein Zitat von Friedrich Schiller. Er war Georgs Lieblingsautor. Mit mir hat er nie über Schiller gesprochen, sagt Victoria. Aber wir waren nur wenige Wochen zusammen. Ich verstehe das nicht. Warum kontaktiert er uns nach so vielen Jahren? Fragt Juni. Wahrscheinlich hat wieder eine Frau mit ihm Schluss gemacht und er will endlich seine Rache. Juni verschränkt die Arme vor der Brust. Und was machen wir jetzt? Victoria nimmt die Briefe vom Tisch. Ich sage dir, was wir jetzt machen. Sie zerreißt die Briefe in kleine Stücke. Wir vergessen das alles. Wenn Georg uns etwas sagen möchte, soll er persönlich vorbeikommen. Juni nickt. Wenn er nicht so feige ist. Hier ist meine Visitenkarte, sagt Victoria. Wenn noch ein Brief kommt, ruf mich an. Juni steckt die Karte in die Hosentasche und schreibt ihre Nummer auf ein Stück Papier. Versprochen, sagt sie. Django. Es ist kurz nach Mitternacht, als Juni aufwacht. Django liegt neben ihr und schnarcht. Juni schaltet die Nachttischlampe ein und holt sich eine Tafel Schokolade aus dem Wohnzimmer. Wieder denkt sie an ihre Schulzeit und an ihre Beziehung mit Georg. Sie hat sich sofort in ihn verliebt, als sie ihn das erste Mal bei einem Schulkonzert gesehen hat. Ein Jahr lang war ihre Beziehung wunderschön, aber dann? Sie geht zurück ins Schlafzimmer und setzt sich mit ihrer Gitarre aufs Bett. Leise spielt sie ein Lied von der deutschen Band Silbermond. Georg und sie haben es früher oft zusammen gespielt. Beide haben die Musik geliebt. Beide wollten nach der Schule Musik studieren. Juni fragt sich, ob Georg seinen Traum erfüllt hat. Sie hat es leider nicht geschafft. Inzwischen ist es 1 Uhr morgens. Juni kann nicht mehr schlafen. Sie geht in die Küche, macht sich einen Apfeltee und setzt sich an den Tisch. Django springt auf ihren Schoß. Juni legt ihre Hände um die warme Tasse. Ist Georg wirklich immer noch sauer, dass sie mit ihm Schluss gemacht hat? Vielleicht hat Victoria recht. Sie sollte das alles vergessen. Juni nimmt Django auf den Arm und schaut aus dem Küchenfenster hinaus in die Dunkelheit. Aber warum sollten sie und Victoria auf den Schillerplatz gehen? Mitten in der Nacht? Django springt erschrocken auf den Boden, als Juni plötzlich aufsteht. Tut mir leid, Django, sagt sie, aber ich muss noch einmal weg. Es ist kurz vor 2 Uhr, als Juni ihr Auto im Zentrum von Stuttgart parkt und durch die Fußgängerzone zum Schillerplatz läuft. Die Temperaturen sind auf 7 Grad gesunken. Die Straßen sind leer. Nur noch einige Jugendliche mit Bierflaschen in der Hand sind unterwegs. Kurz vor dem neuen Schloss biegt Juni nach rechts ab und geht durch einen kleinen Tunnel. Am Ende des Tunnels bleibt sie stehen und schaut vorsichtig um die Ecke. Vor ihr liegt der Schillerplatz in Stuttgart. Auf der rechten Seite sieht sie die Spitze der Stiftskirche, links das alte Schloss. In der Mitte steht die Statue von Friedrich Schiller auf einem 2 Meter hohen Sockel. Alles ist ruhig und dunkel. Plötzlich rennt ein Schatten an den Gebäuden vorbei und verschwindet hinter der Statue. Junis Atem geht schneller. Leise läuft sie über den Platz, steigt die 5 Stufen zur Statue hinauf und bleibt hinter dem Sockel stehen. Auf der anderen Seite hört sie leise Geräusche. Langsam geht sie um den Sockel herum. Eine Person in dunkler Kleidung versucht, auf die Statue zu klettern. Juni zählt bis 3 und springt dann aus ihrem Versteck. »Hey, was machen Sie da?« Die Person zuckt zusammen und will weglaufen, aber dann bleibt sie stehen und dreht sich um. »Juni? Victoria?« Victoria kommt näher. Juni verschränkt die Arme vor der Brust. »Hast du nicht gesagt, wir sollten die Briefe vergessen?« »Richtig. Und du warst einverstanden«, sagt Victoria und hebt eine Augenbraue. »Also, was machst du hier?« »Das fragst du«, sagt Juni. Victoria presst die Lippen zusammen und antwortet nicht. Juni schüttelt den Kopf und zeigt zur Schillerstatue. Hast du etwas gefunden? Schau mal nach oben, sagt Victoria und macht eine Taschenlampe an. Juni schaut zu Schiller. Er trägt einen langen Mantel. In der rechten Hand hält er eine Schreibfeder. Die Finger seiner linken Hand stecken in einem Buch. Zwischen den Buchseiten befindet sich ein brauner Briefumschlag. Falte mal deine Hände, sagt Juni, dann setze ich meinen Fuß darauf und... Nein, ich steige nach oben. Wetten, dass ich schneller bin als du? Sie hält Juni die Hand hin. Ich wette nicht, sagt Juni. Aber wenn du deine teure Kleidung schmutzig machen willst... Victoria überlegt einen Moment. In der Nähe hören sie die Sirenen eines Polizeiautos. Also gut, sagt sie schließlich. Aber beeil dich. Juni steigt auf Victorias Hände. Entschuldige, Friedrich, sagt sie und hält sich an Schillers Schuh fest. Sie zieht sich weiter nach oben, macht ihre Finger ganz lang und nimmt den Brief aus dem Buch. Mach ihn auf, sagt Victoria, als Juni wieder auf dem Boden ist. Der Brief, der in dem Umschlag steckt, ist auf dem gleichen hellblauen Papier geschrieben. Liebe Frau Fuchs, liebe Frau Posch, herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Brief gefunden. Jetzt möchte ich, dass Sie zwei Aufgaben lösen. Frau Fuchs, ein älterer Gast darf kostenlos in Ihrem Hotel wohnen. Frau Posch, bis morgen Mittag müssen Sie ein Haus verkaufen. Viel Erfolg! Herzliche Grüße, G.V. Victoria tippt sich mit dem Finger an den Kopf. Dieser Typ hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Sie leuchtet mit ihrer Taschenlampe über den Platz. Wenn du hier bist und uns beobachtest, vergiss es, ruft sie. Ihre Stimme klingt viel zu laut auf dem kleinen Platz. Juni setzt sich auf die Treppe vor der Statue und starrt auf den Brief. Plötzlich fängt sie an zu lachen. Victoria setzt sich neben sie. Was findest du so lustig? Juni nimmt Victorias Taschenlampe und hält sie unter ihr Kinn. Sieh uns an, sagt sie, zwei erwachsene Frauen, die mitten in der Nacht auf eine Statue klettern. Ich bin sicher, dass dieser Brief und die Aufgaben nichts bedeuten. Georg spielt ein Spiel mit uns und wir sind dumm und spielen mit. Victoria seufzt. Ich habe jetzt wirklich die Nase voll. Sie nimmt Juni die Taschenlampe weg und steckt sie in ihre Tasche. Gute Nacht. Dann steht sie auf und verlässt den Platz, ohne Juni anzusehen. Juni bleibt noch einen Moment sitzen. Dann dreht sie sich um und sieht hoch zu Schiller. Du hast Georg gesehen, oder? Sieht er immer noch so gut aus wie früher? Sie lächelt und macht sich auf den Weg zu ihrem Auto. Es ist schon 3:30 Uhr morgens, als Juni zu Hause ankommt. Sie will den Schlüssel in ihre Wohnungstür stecken, aber plötzlich geht die Tür von allein auf. Juni atmet schnell. Sie bewegt sich nicht und lauscht in die Dunkelheit. Aber alles ist still. Sie macht Licht in ihrem Smartphone. In der Ecke des Flurs stehen leere Milchflaschen. Sie nimmt eine in die Hand und geht leise von Zimmer zu Zimmer. Schaut unter das Bett und hinter das Sofa. Es ist niemand da. Alles ist genauso wie immer. Wahrscheinlich hat sie vergessen, die Tür abzuschließen. In der Küche stolpert sie fast über die Schüssel ihres Katers. Der Kater! Django? Juni läuft noch einmal in jedes Zimmer. Nichts. Sie öffnet jeden Schrank, kontrolliert jede Schublade und schaut sogar in die Waschmaschine. Nichts. Sie läuft auf den Flur, die Treppen hinauf und hinunter. Dann rennt sie hinaus auf die Straße. Django! Wieder nichts. Juni läuft zurück in die Wohnung. Was soll sie jetzt tun? Ganz ruhig, sagt sie zu sich selbst. Django kommt bestimmt wieder zurück. Dann bemerkt sie den braunen Briefumschlag auf dem Küchentisch. Die Flasche fällt ihr aus der Hand und zerbricht auf dem Küchenboden. In dem Moment klingelt ihr Handy. Juni, hört sie Victorias aufgeregte Stimme. Jemand war in meiner Wohnung. Die Kette mit dem Medaillon ist weg. Und da ist wieder ein Brief. Bleib dran. Juni lässt das Handy auf den Tisch sinken. Ihre Hände zittern, als sie den Briefumschlag öffnet. Liebe Frau Fuchs, machen Sie sich jetzt bitte keine Sorgen. Dem Kater geht es gut. Vergessen Sie nicht, ein älterer Gast darf kostenlos bei Ihnen im Hotel wohnen und keine Polizei. Herzliche Grüße, G.V. Die Suche beginnt. Frau Fuchs. Juni springt von ihrem Stuhl hoch. Hinter ihr steht Frau Krammel, ihre Chefin. Die freundlichen Farben ihrer Kleidung, eine grasgrüne Bluse und eine weiße Hose, passen gar nicht zu dem bösen Blick in ihrem Gesicht. Frau Fuchs, es ist verboten, während der Arbeitszeit privat im Internet zu surfen. Sie schaut über Junis Schulter auf den Bildschirm. Ihre Suche nach diesem Georg Vollmer können Sie auch zu Hause machen. Haben Sie mich verstanden? Verzeihen Sie bitte, meine Damen. An der Rezeption steht Hans Profel und lächelt. Das ist alles meine Schuld. Ich habe Frau Fuchs gebeten, nach meinem alten Freund Georg Vollmer zu suchen. Die jungen Leute verstehen viel mehr von diesem modernen Internet als ich. Teufelszeug, ruft Frau von Schilling, die gerade mit ihrem Chihuahua an der Rezeption vorbeigeht. Ach so, sagt Frau Krammel zu Herrn Povel. Entschuldigen Sie bitte, das konnte ich nicht wissen. Entschuldigen Sie sich nicht bei mir, sagt Povel und zeigt auf Juni. Frau Krammel schaut zwischen Herrn Povel und Juni hin und her. Ihr Gesicht wird ganz rot. Machen Sie weiter, sagt sie schließlich zu Juni und verschwindet in ihrem Büro. Juni drückt Herrn Povels Hand. Danke, Sie haben mir schon wieder geholfen. Herr Povel lächelt. Ich tue, was ich kann. Verzeihung, sagt plötzlich eine Stimme hinter Povel. Der ältere Herr, der Versicherungen verkauft, setzt seine Tasche auf den Boden und nimmt seinen Hut ab. Sein Frühlingsmantel ist noch schmutziger als vorgestern. Einen Moment bitte, sagt Juni. Sie denkt an den braunen Briefumschlag. Wenn ein Gast kostenlos im Hotel wohnen soll, warum nicht Herr Povel? Er hat es verdient. Wissen Sie was? Sagt sie leise. Ich möchte, dass Sie unser Gast sind. Die 2 Nächte, die Sie hier schlafen, müssen Sie nicht bezahlen. Unmöglich, protestiert Herr Povel. Dann bekommen Sie Schwierigkeiten. Das will ich auf keinen Fall. Machen Sie sich keine Sorgen, sagt Juni. Ich könnte die Rechnung von Frau von Schilling teurer machen. Herr Povel öffnet den Mund. Das war nur Spaß, sagt Juni schnell. Aber bitte akzeptieren Sie mein Angebot. Sie würden mir eine große Freude machen. Ich denke darüber nach, wenn ich gleich spazieren gehe. Einverstanden? Jetzt kommen Sie schon, Herr Povel, ruft Frau von Schilling. Die Sonne scheint nicht den ganzen Tag. Wenn ich mit Frau von Schilling spazieren gehe, sagt Herr Povel und lächelt. Er drückt Junis Hand und verabschiedet sich. Der Mann mit dem schmutzigen Frühlingsmantel kommt zurück an die Rezeption. »Hätten Sie noch ein Zimmer frei für heute Nacht?«, fragt er. Juni schaut im Computer nach. »Ja, wir haben noch 5 Einzelzimmer. Sie kosten 105 Euro.« »Sind Sie sicher? Haben Sie kein billigeres Zimmer?«, fragt der Mann. »Leider nein«, antwortet Juni. »Ich kann Ihnen aber einige andere Hotels in der Nähe empfehlen.« »Nein, danke. Die anderen Hotels kenne ich schon«, sagt der alte Herr, nimmt seine Tasche und verlässt das Hotel. Juni zuckt mit den Schultern. Dann sieht sie zu Frau Krammels Büro. Die Tür ist geschlossen. Schnell holt Juni ihr Smartphone aus der Tasche. »Victoria?« »Juni, ich kann jetzt nicht. Ich bin unterwegs zu einem Termin mit einem Käufer. Du weißt, was in dem Brief steht.« Ich habe nur bis heute Mittag Zeit, ein Haus zu verkaufen. Drück mir die Daumen. Dann legt sie auf. Juni schaut noch einmal zu Frau Krammels Bürotür. Dann geht sie wieder ins Internet. Einen Georg Vollmer hat sie schon heute Morgen gefunden. Aber vielleicht gibt es noch mehr Männer mit dem Namen. Nach der Mittagspause beantwortet Juni gerade einige E-Mails, als Victoria wieder anruft. Ihre Stimme klingt müde. Juni, ich habe es geschafft. Das Haus ist verkauft. Aber? Aber der Käufer wollte nicht so viel bezahlen, also musste ich lange mit der Hausbesitzerin telefonieren. Am Ende hat sie den Preis gesenkt. Punkt 12 Uhr haben wir dann den Vertrag unterschrieben. Hast du deine Aufgabe gelöst? Hab ich. Ich habe einem Gast 3 Tage Hotelmiete geschenkt. Hoffentlich bemerkt Frau Krammel das nicht. Juni nimmt das Handy in die andere Hand. Aber jetzt pass auf. Ich habe im Internet recherchiert. Es gibt insgesamt 5 Männer in Deutschland, die unser Georg sein könnten. 2 von ihnen wohnen in der Nähe, in Esslingen und in Heilbronn. Gute Arbeit, sagt Victoria. Ich denke, wir sollten die Herren mal besuchen. Ich bin ganz deiner Meinung, sagt Juni. Um Punkt 17 Uhr parkt Juni im Obstgartenweg vor dem Haus mit der Nummer 27C. Bevor Victoria in Junis Fiat steigt, putzt sie den Beifahrersitz mit einem Taschentuch. Juni rollt mit den Augen. Wie immer ist Victoria elegant angezogen. Heute trägt sie eine enge, schwarze Designer-Jeans, eine grüne Bluse und eine schwarze Lederjacke. Ich habe nicht so gerne Kartoffelchips an meiner Kleidung, sagt Victoria und steigt endlich ins Auto. Juni startet den Motor und fährt los. Du könntest das nächste Mal billigere Klamotten anziehen. So wie deine, sagt Victoria mit einem Blick auf Juni. Juni fährt viel zu schnell auf die Bundesstraße Richtung Esslingen. Alte Jeans und T-Shirts sind sehr bequem. Kleidung muss nicht bequem sein, sondern schön. Das ist ein Zeichen von Geld, unterbricht Juni sie. Aber nicht jeder verdient so viel Geld wie du. Und nicht alle finden Geld so wichtig oder Schmuck. Kein Wunder, dass Georg dich mit einer Kette erpressen kann. Juni schaltet das Radio ein. Victoria schaltet es wieder aus. Du hast keine Ahnung. Die Kette hat mir meine Großmutter geschenkt, kurz vor ihrem Tod. Verstehst du jetzt? Juni überholt einen Peugeot und bremst kurz vor einem Blitzer. Django habe ich auch von meiner Großmutter bekommen. Er gehört mir schon seit fast 14 Jahren und er ist genauso wichtig wie deine Kette. Habe ich gesagt, dass Django weniger wichtig ist? Ach, halt doch die Klappe! Juni macht das Radio wieder an und drückt aufs Gas. Der Traum. Graue Wolken bewegen sich vor die Sonne, als Juni und Victoria eine halbe Stunde später in Esslingen ankommen. Die letzten Sonnenstrahlen fallen auf die mittelalterliche Stadt, die von vielen Touristen besucht wird. Hier muss es sein. Juni hält vor einem Wohnhaus mit 10 Stockwerken am Stadtrand. Was sagen wir Georg, wenn wir ihn hier finden? Fragt Victoria. Sagen? Ich werde ihm zuerst den Kopf abreißen und dann die Polizei rufen. Juni steigt aus dem Auto und läuft zum Wohnblock. Hagner, Mauser, Bukowski, liest sie die Namen der Bewohner neben den Klingeln. Kein Vollmer. Dann sieht sie eine Klingel ohne Namen und drückt darauf. 3. Stock, sagt eine männliche Stimme aus der Sprechanlage, ohne etwas zu fragen. Juni öffnet die Tür. Victoria steht noch beim Auto und zieht ihre Jacke an. Jetzt komm schon, du Schlaftablette, ruft Juni, lässt die Eingangstür offen und springt die Treppe hinauf. Als sie im 3. Stock ankommt, hört sie viele Stimmen aus der Wohnung rechts. Die Tür steht offen und der Flur ist voll mit Rauch. Es riecht nach Marihuana. Juni betritt die Wohnung. Hey, willkommen, Schwester! Ein junger Mann sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa und dreht sich einen Joint. Auf dem Boden sitzen ungefähr 12 andere junge Leute, einige rauchen, andere haben Bierflaschen in der Hand, andere sitzen in der Ecke und küssen sich. Bist du Georg Vollmer? Fragt Juni den Mann auf dem Sofa. Klar bin ich das, setz dich, sagt er. Auch einen? Er bietet Juni einen Joint an. Wo ist er? Victoria kommt ins Wohnzimmer. Juni zeigt auf den Jungen auf der Couch. Das ist Georg? Fragt Victoria. Juni zuckt mit den Schultern. Georg, Georg, Georg, rufen plötzlich alle zusammen und stoßen mit den Flaschen an. Der Junge auf der Couch steht auf und verbeugt sich elegant, bevor er wieder aufs Sofa fällt. Das ist mein Name, Georg, sagt er. Ich bin 19 Jahre jung, Single, aber auf der Suche nach einer netten Freundin. Und ich habe eine Ausbildung bei einer Bank gemacht und morgen ist mein erster Arbeitstag. Hey, ich habe keine Ahnung, warum ihr mich sucht, aber nehmt euch ein Bier und feiert mit. Wir feiern meinen letzten Tag in Freiheit. Plötzlich wird sein Gesicht ganz ernst. Er zieht an dem Joint. Scheiß Job. Du bist Georg vor... fragt Victoria. Warum scheiß Job? Unterbricht Juni sie und setzt sich neben den Jungen auf die Couch. Weil ich nicht in der Bank arbeiten will. Juni, lass uns gehen. Das ist der falsche Typ, sagt Victoria. Warum hast du dann die Ausbildung gemacht? Fragt Juni. Weil meine Eltern es wollten. Und das ist gut so, sagt Victoria. Ein Job in der Bank bedeutet eine sichere Zukunft. Juni ignoriert sie. Was wolltest du machen? Mein Traum war es, ein Jahr durch die Welt zu reisen, das Leben sehen, bevor ich in einem Job alt werde. Und ich wollte mein Geld mit Reisejournalismus verdienen. Ich habe auch schon einige Artikel für ein Magazin geschrieben. Dann mach doch weiter, sagt Juni. Erzähl keinen Quatsch, sagt Victoria. Banken sind wichtig für die Gesellschaft und Bankangestellte können sich eine große Wohnung kaufen, schöne Urlaube bezahlen, Schmuck. Victoria, halt die Klappe! Glaubst du wirklich? Georg schaut Juni an. Aber meine Eltern... Meine Eltern sind auch nicht mit meinem Leben zufrieden, sagt Juni. Echt? Ich habe mein Studium abgebrochen. Dann habe ich gejobbt. Mal hier, mal dort. Und jetzt arbeite ich im Hotel. Aber auch das finden sie nicht gut. Aber es ist mein Leben. Gefällt es dir dort? Juni überlegt. Also, der Kaffee ist gut. Und ich habe auch einen netten Kollegen. Das habe ich nicht gefragt, sagt Georg. Juni seufzt. Ich glaube, lange werde ich auch dort nicht bleiben. Ach ja, sagt Victoria, und von welchem Geld willst du dann leben? Juni sieht Victoria böse an. Ich werde so lange suchen, bis ich das Richtige für mich finde. Dann spricht sie wieder mit Georg. Das ist unsere Zukunft, Junge. Wir müssen entscheiden, was für uns richtig ist. Georg denkt einen Moment nach. Ich denke, du hast absolut recht, sagt er dann. Er springt auf und zieht einen Koffer unter der Couch hervor. Ich bin alt genug, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Er küsst Juni auf den Mund. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, Süße, aber du hast gerade mein Leben gerettet. Kommt alle mit, Leute, sagt er zu seinen Freunden. Helft mir packen. Was hast du dir dabei gedacht? Sagt Victoria zu Juni, als sie wieder im Auto sitzen. Du hast gerade das Leben eines jungen Mannes zerstört. Zerstört? Weil ich ihm gesagt habe, dass er seinen Träumen folgen soll? Träume bringen keine Sicherheit. Und Sicherheit ist nicht der Schlüssel zum Glück. Wir haben schon genug Leute auf der Welt, die keinen guten Job haben. So wie ich? Das habe ich nicht gesagt. Aber das hast du gedacht. Weißt du was, sagt Victoria, ich habe keine Lust mehr, mit dir zu streiten. Sie nimmt eine CD, die vorne im Auto liegt, und schiebt sie in den CD-Player. Juni lenkt das Auto zurück auf die Bundesstraße. Inzwischen ist es dunkel geworden, die Straßen sind frei, aber viele LKWs sind unterwegs. Auf der CD singt eine Sängerin ein langsames Lied über eine verlorene Liebe. Eine Gitarre spielt die Melodie, im Hintergrund hört man eine Geige und einen Kontrabass. Ich hab dich geliebt, aber du hast gelogen. Ich will dich nicht mehr, denn du hast mich betrogen. Dann spielt die Gitarre ein Solo, zuerst langsam und traurig, danach schneller und wütend. Dann hört man wieder die warme Stimme der Sängerin. Das war wunderschön, sagt Victoria, als das Lied zu Ende ist. Ach ja? Juni macht den CD-Player aus. Aber Musik ist nicht wichtig für die Gesellschaft. Musiker arbeiten nicht in einer Bank. Die meisten verdienen nicht viel Geld und sind nicht nützlich für die Wirtschaft. Victoria atmet tief ein und aus. Also gut, vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte man im Leben seiner Leidenschaft folgen. Ich habe es ja auch gemacht. Immobilien sind deine Leidenschaft? Fragt Juni. Ist das so komisch? Ich liebe Gebäude, ich mag Verträge und ich arbeite gern mit Menschen. Was ist deine Leidenschaft? Hotels? Juni antwortet nicht. Okay, wir müssen nicht darüber reden. Victoria schaut aus dem Fenster. Draußen ist es windig. Leichter Regen klopft an die Autofenster. Dann beginnt Juni zu singen. Ganz leise. Das ist das Lied, das wir gerade gehört haben, sagt Victoria. Aber die Stimme. Victoria schaut sie überrascht an. Bist du das auf der CD? Ich und meine Gitarre, sagt Juni leise. Du hast nach meiner Leidenschaft gefragt. Du bist Musikerin? Das ist eine lange Geschichte. Juni biegt in den Obstgartenweg ein und hält am Straßenrand. Hoffentlich haben wir beim nächsten Georg mehr Glück, sagt sie. Immer positiv denken, meine Liebe. Wollen wir wetten, dass der nächste Georg der richtige ist? Victoria hält Juni ihre Hand hin. Ich wette nicht, sagt Juni. Victoria steigt aus, dreht sich aber noch einmal um. Weißt du was? Sagt sie. Du erinnerst mich an jemanden, den ich mal kannte. Juni lächelt. Und ich dachte immer, dass ich einzigartig bin. Wer ist es? Victoria schüttelt den Kopf. Nicht wichtig. Das war vor einer langen Zeit. Graffiti. Was machen Sie denn hier? Frau Krammel starrt Thomas an, der kurz nach 7 Uhr morgens ins Hotel kommt und mit verschlafenen Augen vor der Rezeption stehen bleibt. Thomas sieht Juni an, dann Frau Krammel, dann schaut er auf seine Uhr. Ich arbeite hier, sagt er verwirrt. Vielen Dank für diese Information. Frau Krammel schenkt Thomas einen bösen Blick. Aber Sie haben Spätschicht. Normalerweise ja, antwortet Thomas vorsichtig. Aber die nächsten 2 Wochen kommen viele Busse mit Touristen aus den Niederlanden und Frankreich. Sie haben mich gebeten, Juni zu helfen. Haben Sie das vergessen? Frau Krammels Gesicht wird ganz rot. Natürlich nicht, sagt sie. Und jetzt fangen Sie endlich an zu arbeiten. Sie geht zurück in ihr Büro und schlägt die Tür hinter sich zu. Hat Frau Krammel auch mal gute Laune? Fragt Juni. Klar, Thomas lässt sich auf den Bürostuhl fallen und gähnt. Immer wenn sie ihre Angestellten ärgern kann. Juni holt ihm einen doppelten Espresso aus dem Kaffeeautomaten. Trink das. Ich will nicht, dass du vom Stuhl fällst. Einige Hotelgäste gehen durch die Empfangshalle in den Frühstücksraum. Der Duft von Kaffee und frischen Brötchen liegt in der Luft. Die Fahrstuhltür öffnet sich und Herr Powell steigt aus. In einer Hand trägt er seine Jacke, in der anderen seinen Koffer, den er vor der Rezeption abstellt. Juni schaut schnell nach hinten zu Thomas, der sich noch einen Espresso aus der Kaffeemaschine holt. »Guten Morgen, Herr Powell«, sagt sie laut. »Möchten Sie auschecken?« Dann beugt sie sich nach vorne und flüstert. »Haben Sie über mein Angebot nachgedacht?« »Sie sind sehr nett, Frau Fuchs, aber...« »Ich bitte Sie«, flüstert Juni. »Ihr Besuch war uns eine Freude. Sie müssen wirklich nichts bezahlen.« Herr Povel seufzt. Wenn ich Sie glücklich machen kann, das können Sie. Vielen Dank. Juni tippt etwas in den Computer und sagt dann laut. Ich hoffe, es hat Ihnen bei uns gefallen, Herr Povel. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Heimreise. Herr Povel lächelt und zieht seine Jacke an. Ihnen noch viel Erfolg, sagt er und verlässt das Hotel. Plötzlich tippt jemand auf Junis Schulter und sie dreht sich erschrocken um. Thomas steht hinter ihr. Nach 2 Tassen Espresso funktionieren meine Ohren besonders gut, sagt er und zeigt auf den Computerbildschirm. Juni, du riskierst hier deinen Job. Am Ende des Monats fehlt das Geld für Povels Zimmer in der Kasse. Wie willst du das Frau Krammel erklären? Setz dich und hör mir gut zu. Juni drückt Thomas wieder auf den Stuhl, nimmt ihm die Kaffeetasse weg und trinkt den Rest. Ich werde das Geld aus meiner eigenen Tasche bezahlen, okay? Du darfst niemandem davon erzählen. Na los, versprich es mir. Thomas hebt die Hände. Also gut, ich sage nichts. Aber warum bezahlst du das Zimmer für eine fremde Person? Verdienst du hier zu viel Geld? Das verstehst du nicht. Dann erklär es mir. Juni nickt. Das mache ich, aber nicht jetzt, okay? Hoffentlich weißt du, was du tust, sagt Thomas. Juni seufzt. Das hoffe ich auch. Sie nimmt den Briefkastenschlüssel und geht hinaus. Wie immer ist viel Werbung im Briefkasten, die Juni sofort in den Mülleimer vor dem Hotel wirft. 3 Briefe sind für Frau Krammel, der 4. Brief steckt in einem großen braunen Briefumschlag. Darauf steht ihr Name. Junis Hände werden feucht. Das Smartphone in ihrer Hosentasche klingelt. Victoria. Hast du auch wieder einen Brief bekommen? Ruft Juni, ohne Hallo zu sagen. Direkt in die Firma, antwortet Victoria aufgeregt. Pass auf, wir treffen uns in der Mittagspause im Restaurant Le Cassoulet in der Willy-Brandt-Straße. Einverstanden? Ist gut, sagt Juni und springt zur Seite, als ein großer niederländischer Reisebus vor ihr am Straßenrand hält. Um Punkt 12 Uhr betritt Juni das französische Restaurant. Ein Kellner in einem schicken schwarzen Anzug kommt zu ihr. Seine Augen wandern von Junis Kapuzenpulli zu ihrer Jeans und den Turnschuhen. Sind Sie sicher, dass Sie in diesem Restaurant essen wollen? Fragt er und zieht eine Augenbraue hoch. Juni schaut sich um. Teure Möbel, wertvolles Geschirr und Besteck, Gäste in schicker Kleidung. Sie gehört zu mir. Juni schaut dem Kellner über die Schulter und entdeckt Victoria, die in der Ecke des Restaurants neben einem Fenster sitzt. Bist du verrückt? Sagt Juni, als sie sich zu ihr setzt. Das Essen hier kann ich mir nicht leisten. Sie starrt auf die 3 Gabeln und die 2 Messer neben dem Teller. Was möchten Sie trinken? Der Kellner steht neben ihr wie ein gerader Baum. Ein Glas stilles Wasser. Ich mache das. Victoria nimmt die Speisekarte in die Hand. Als Aperitif nehmen wir 2 Martini, sagt sie zum Kellner. Dann bestellt sie Vorspeise und Hauptgerichte mit komischen Namen, die Juni noch nie in ihrem Leben gehört hat. Ich lade dich ein, sagt Victoria. Als kleine Entschuldigung für meine blöden Kommentare gestern im Auto. Aber kein Aber. Victoria holt den braunen Briefumschlag aus der Handtasche. Juni und Victoria legen die hellblauen Briefe nebeneinander auf den Tisch zwischen die Teller. Die Texte sind wieder gleich. Liebe Frau Fuchs, liebe Frau Posch. Bravo! Die erste Aufgabe haben Sie erfolgreich gelöst. Jetzt kommt die zweite. Die zweite Aufgabe, ruft Juni. Der Typ ist nicht mehr ganz normal. Einige Gäste drehen sich um und schauen Juni von oben bis unten an. Victoria legt den Zeigefinger an ihre Lippen. Sei still! Gehen Sie Samstagnacht um 3 Uhr zusammen in die Friedrich-Ebert-Straße 2 und besprühen Sie die Garage vor dem Haus mit Graffiti. Viel Spaß! Herzliche Grüße, G.V. Victoria hält den Brief vor ihre Nase. »Hast du das gelesen?« ruft sie. »Mit Graffiti! Georg ist total verrückt!« »Psst!« Juni zieht Victoria am Ärmel. »Die Leute gucken schon wieder!« Victoria wirft den Brief auf den Tisch. »Graffiti ist illegal«, flüstert sie. »Er will uns in Schwierigkeiten bringen, das ist klar«, sagt Juni. »Zuerst musst du ein Haus billig verkaufen, dann muss ich einen Hotelgast kostenlos wohnen lassen. Ich könnte meinen Job verlieren und du hattest Probleme mit deiner Kundin.« »Und jetzt das«, sagt Victoria. »Heute nach der Arbeit fahren wir direkt nach Heilbronn zu dem zweiten Georg. Ich hole dich nach der Arbeit im Hotel ab.« »Einverstanden«, sagt Juni. »Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden.« »Und dann«, sagt Victoria und schlägt mit der Faust auf den Tisch, »drehe ich ihm den Hals um.« Im Jazzclub. »Was ist passiert?« Juni schaut Frau von Schilling an, die kurz vor Feierabend an der Rezeption steht. Ihre Augen sind noch roter als normal und Tränen laufen über ihr Gesicht. »Was? Warum fragen Sie?« sagt Frau von Schilling und nimmt ihren Chihuahua auf den Arm. »Sie weinen. Geht es Ihnen nicht gut?« »Jetzt machen Sie keine Witze. Ich weine nicht. Ich habe eine Allergie.« »Eine Allergie? Gegen was?« »Gegen Hundehaare.« »Hundehaare? Und dann haben Sie einen Hund?« Frau von Schillings Augen werden ganz groß. Sie hält den Chihuahua einen halben Meter von sich weg und sieht ihn genau an. »Hund?« sagt sie. »Das ist doch kein Hund. Dr. Faust ist Dr. Faust. Verstehen Sie?« »Ja, ich verstehe«, sagt Juni und versteht gar nichts. Frau von Schilling setzt den Chihuahua auf die Theke. »Wir brauchen frische Handtücher auf unserem Zimmer. Ich möchte eines in Blau und Dr. Faust eines in Hellgrün. Er liebt Hellgrün, wissen Sie? Das erinnert ihn an das Gras im Frühling. Und dann brauchen wir noch ein weißes Handtuch. Herr Povel kommt heute Abend zu Besuch.« »Natürlich«, sagt Juni und beobachtet die alte Dame, die mit ihrem Hund wieder die Treppe ins Zimmer hinaufgeht. Woher soll sie jetzt blaue und grüne Handtücher nehmen? Aber darum soll sich die Kollegin kümmern, die am Nachmittag arbeitet. Kurz nach 16 Uhr verlässt Juni das Hotel, sie gähnt. Die letzten beiden Nächte hat sie wenig geschlafen. Dunkle Wolken hängen am Himmel, in der Nähe donnert es. Als Victoria wenig später mit ihrem BMW um die Ecke biegt, fängt es an zu regnen. Juni steigt ins Auto. Es riecht nach neuem Leder. Der Beifahrersitz ist weich, Junis Beine haben viel Platz, der Boden ist sauber. Das Auto hat viele Knöpfe, die Juni gerne drücken würde, aber sie hat Angst, dass sie etwas kaputt macht. Im Radio läuft klassische Musik. Ein Stück von Mozart. Oder vielleicht von Haydn. »Ich liebe Beethoven«, sagt Victoria, als sie losfahren und dreht die Musik lauter. Die Sonne scheint nicht mehr. Trotzdem trägt sie eine große Sonnenbrille von Prada. Auf der Autobahn Richtung Norden ist Stau. Juni und Victoria kommen nur langsam vorwärts. Endlich! Fast 2 Stunden später erreichen sie Heilbronn, eine Stadt inmitten von Weinbergen. Sie parken das Auto in der Schellingstraße in der Nähe des Zentrums und suchen das Haus, in dem der zweite Georg wohnt. Sie finden ein kleines, aber neu gebautes Haus mit einem kleinen Garten. Ein Junge von etwa 3 Jahren spielt in einem Sandkasten. Das Küchenfenster ist offen. Töpfe und Pfannen klappern und es riecht nach Käse und Champignons. Juni und Victoria bleiben vor dem Gartenzaun stehen und klingeln. Eine Frau von etwa 25 Jahren kommt ans Fenster. »Tut mir leid«, ruft sie. »Heute gibt es keine Autogramme.« Victoria und Juni schauen sie überrascht an. »Sie sind doch bestimmt hier, weil Sie ein Autogramm von Georg haben wollen, oder nicht?« fragt die Frau. Juni tritt Victoria schnell auf den Fuß. Ja, genau. Wir sind große Fans von ihm, sagt sie. Sehr große, sagt auch Victoria und nickt. Die Frau seufzt. Wenn Sie ihn unbedingt sehen wollen, gehen Sie ins K3. Im dritten Stock ist der Jazzclub Carve 61. Dort gibt er heute Abend mit seiner Band ein Konzert. Die Frau beschreibt ihnen den Weg, ruft den Jungen ins Haus und schließt genervt das Küchenfenster. Ein Schlagzeuger, den die Frauen lieben. Das ist noch genau wie früher in der Schule, sagt Victoria. Die beiden Frauen parken das Auto auf einem kleinen Parkplatz in der Nähe der Fußgängerzone. Sie gehen an einer alten Kirche vorbei, dann an einem modernen Café, in dem viele Gäste sitzen. Es ist kurz vor 19 Uhr und inzwischen fällt leichter Regen vom Himmel. Die Leute laufen noch schnell in die Geschäfte, bevor diese schließen. Das muss das K3 sein, sagt Victoria. Am Ende der Fußgängerzone steht ein hohes Gebäude, hinter dem langsam die Sonne verschwindet. Als die beiden Frauen dort ankommen, öffnet sich die doppelte Eingangstür automatisch und Juni folgt Victoria hinein. Im Erdgeschoss entdeckt sie einen Friseur, ein großes Spielzeuggeschäft, eine Drogerie und einen Zeitschriftenladen. Juni bleibt stehen und zieht die Luft ein. Das riecht nach chinesischen Frühlingsrollen. Victoria nimmt ihre Sonnenbrille ab, zieht Juni an der Jacke und zeigt nach oben. Im ersten Stock befindet sich ein chinesisches Restaurant, das direkt neben dem Kino liegt. Lecker, sagt Juni, ich liebe Frühlingsrollen. Sie will zur Rolltreppe rennen, aber Victoria hält sie am Ärmel fest. Stopp! Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Sie liest, was auf der großen Tafel neben der Rolltreppe steht. Da, sagt sie, das Carve 61 ist im dritten Stock. Lass uns den Fahrstuhl nehmen. Du meinst den Aufzug, sagt Juni. Was? Ach, nichts. Juni schlägt sich mit der Hand an die Stirn. Als sie mit dem Fahrstuhl nach oben fahren, bemerkt Juni, dass Victorias Augen ganz rot sind, genau wie die Augen von Frau Schilling. Hast du eine Allergie? Fragt sie. Was? Deine Augen? Es ist nichts, ich habe nur zu wenig geschlafen. Victoria dreht ihren Kopf weg. Die Tür des Jazzclubs ist geschlossen. An der Tür hängt ein Plakat. Heute Abend, Heilbronn Jazzies, Beginn der Show, 20 Uhr. Einlass, 19.30 Uhr. Tickets, 7 Euro. Victoria schaut auf die Uhr. Es ist kurz vor 7. Wir müssen noch warten. Ich will aber nicht warten. Juni schiebt sie zur Seite und klopft an die Tür. Von drinnen hört man ein Saxophon und ein Klavier. Niemand antwortet. Juni klopft noch einmal, dieses Mal mit der Faust. Hey, aufmachen! Juni, ich denke, das ist keine gute Idee. Vielleicht... Die Tür öffnet sich und die Musik wird lauter. Vor Juni und Victoria steht ein Mann mit langen grauen Haaren und einem grauen Bart, der bis zu seiner Brust reicht. Was ist? Fragt er mit tiefer Stimme. Juni schaut ihn mit offenem Mund an. Gandalf? Juni! Victoria geht einen Schritt nach vorne. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben gehört, dass die Heilbronn Jazzies heute Abend hier spielen, sagt sie zu dem Mann. Wir würden gerne mit Georg, dem Schlagzeuger, sprechen. Schätzchen, sagt Gandalf, alle Frauen möchten mit Georg, sprechen, aber da müsst ihr noch eine halbe Stunde warten. Dann ist Einlass. Er will die Tür wieder schließen. Einen Moment. Juni steckt ihren Fuß in die Tür. Die Augenbrauen von Gandalf senken sich. Autogramme gibt es erst nach dem Konzert, sagt er. Wir sind keine Fans. Wir sind... Meine Cousine hier ist schwanger, sagt Juni und legt Victoria den Arm um die Schulter. Von Georg. Schwanger? Sagen Victoria und Gandalf gleichzeitig. Cousine? Flüstert Victoria. Juni zwickt sie in die Schulter. Gandalf schaut auf Victorias Bauch. Sechste Woche, sagt Juni schnell. Wir haben es vor einer Stunde vom Arzt erfahren. Gandalf verschränkt die Arme. Und das soll ich glauben. Juni zuckt mit den Schultern. Wir können auch zu Georgs Frau gehen. Sie glaubt uns bestimmt. Sie nimmt Victoria an der Hand und zieht sie mit sich zur Treppe. Nicht so schnell, ruft Victoria. Ich bin schwanger. Übertreib es nicht, flüstert Juni. Du bist erst im zweiten Monat. Und wie fühlt sich eine Frau im zweiten Monat? Flüstert Victoria zurück. Keine Ahnung. Ich glaube, den meisten Frauen geht es nicht so gut. Wartet, ruft Gandalf plötzlich. Die beiden Frauen drehen sich um. Victoria drückt sich die Hand auf den Mund. Mir ist schlecht. Gandalf schüttelt den Kopf. Ich habe gewusst, dass Georg eines Tages Schwierigkeiten bekommen würde. Folgt mir. Er öffnet die Tür und lässt die beiden Frauen in den Club. Der Mann am Schlagzeug. Es ist dunkel im Kf 61. Das einzige Licht kommt von den Bühnenscheinwerfern. Juni und Victoria gehen an einer langen Theke vorbei. Hinter der Theke räumt ein Angestellter Gläser und Teller auf. Im Raum stehen etwa 15 runde Tische aus Holz und um jeden Tisch stehen 3 oder 4 Stühle. Auf der Bühne spielen 3 Musiker den Jazzklassiker Summertime. Einer sitzt am Klavier, ein anderer am Bass und der dritte am Schlagzeug. Gandalf zeigt auf einen Tisch. Setzt euch dahin, schreit er den Frauen ins Ohr. Ich spreche mit Georg. Dann geht er zur Bühne und flüstert etwas in das Ohr des Schlagzeugers. Das soll Georg sein? Schreit Juni. Unmöglich, antwortet Victoria. Der ist viel zu alt. Aber attraktiv, sagt Juni und kichert. Victoria packt sie am Arm. Komm, lass uns von hier verschwinden. Schnell gehen sie zurück zum Ausgang. Plötzlich stoppt die Musik. Das Licht geht an und Gandalf sagt, wir machen eine kleine Pause. Hey, ihr zwei! Juni und Victoria bleiben stehen. Der Klavier und der Bassspieler steigen von der Bühne und gehen mit Gandalf zur Theke. Georg aber kommt direkt zu ihnen. Er schüttelt Junis Hand und dann umarmt er Victoria und drückt sie fest an seine Brust. Schön, dich wiederzusehen, Katrin? Juni schaut den Mann genau an. Dieser Georg ist etwa 50 Jahre alt. Seine Haare und sein kurzer Bart sind schwarz gefärbt. Er trägt eine Jeans, ein Sweatshirt und darüber ein sportliches Sakko. In seinem linken Ohr steckt ein goldener Ohrring, der wie ein Totenkopf aussieht. Oder Patricia? Sagt Georg zu Victoria. Victoria schüttelt den Kopf. Georg kratzt sich am Bart. Miriam? Mein Name ist Victoria. Ja, richtig, Victoria, sagt Georg und küsst sie auf die Wange. Tut mir leid, ich habe dich nicht sofort erkannt. Er nimmt ihre Hände und schaut sie von oben bis unten an. Du hast dich sehr verändert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Positiv verändert natürlich. Er lächelt sie mit seinen schneeweißen Zähnen an. Wann und wo haben wir... Du weißt schon. Vor ungefähr 6 Wochen, nach einem Konzert, sagt Victoria, im Hotel. Du warst betrunken, aber ich hoffe, du erinnerst dich an diese Nacht. Victoria tippt mit dem Finger gegen die Muskeln an seiner breiten Brust. Danach hast du mich nie wieder angerufen. Ja, ich war beschäftigt. Mit Patricia und Miriam? Georg schaut auf den Boden. Weiß deine Frau von deinen Freundinnen? Fragt Victoria. Meine Frau? Ja, die Frau, die zusammen mit dir in der Schellingstraße wohnt. Wir haben uns heute kennengelernt und wir haben auch euren Sohn gesehen. Georg lässt sich auf einen Stuhl fallen. Plötzlich sieht er aus wie ein alter Mann in zu modernen Klamotten. Was hast du ihr erzählt? Noch nichts, sagt Victoria. Und jetzt hör zu. Eigentlich wollten meine Cousine und ich jetzt nach Hause gehen, aber wir haben es uns anders überlegt. Juni schaut Victoria überrascht an. Warum ist sie so sauer? Wir bleiben heute Abend hier, sagt Viktoria zu Georg, und du bezahlst uns das Essen und Trinken. Also gut. Georg steht auf. Ich tue alles, was du willst, aber du darfst nicht mit meiner Frau sprechen. Er gibt dem Kellner hinter der Theke ein Zeichen. Und unser Baby? Fragt er dann. Über dieses Thema sprechen wir später, sagt Viktoria. Vielleicht sollten wir lieber nach Hause gehen, sagt Juni, als Georg zurück zur Bühne gegangen ist. Nein, wir bleiben. Ich möchte, dass er uns den ganzen Abend vor seiner Nase hat. Er soll noch ein bisschen leiden. Also gut, aber nur unter einer Bedingung, sagt Juni und holt ihr Handy aus der Handtasche. Wenn ich im chinesischen Restaurant Frühlingsrollen bestellen kann. So viele du willst, sagt Viktoria und winkt dem Kellner. Und ich bestelle den teuersten Champagner, den sie im Jazzclub haben. Aber du bist schwanger, wenn Georg das sieht. Keine Angst, ich kenne einen guten Trick. Juni steckt sich gerade eine Frühlingsrolle in den Mund, als Gandalf um Punkt 19.30 Uhr den Jazzclub öffnet. Immer mehr Konzertbesucher kommen herein und eine halbe Stunde später ist der Club voll mit Leuten, die sich aufgeregt unterhalten. Das Publikum klatscht, als die Musiker in dunklen Anzügen auf die Bühne kommen. Das Programm beginnt. Die Zuschauer sind begeistert, denn die Band spielt einen Jazzklassiker nach dem anderen. Viktoria trinkt den Rest Champagner, den sie auf der Toilette in eine Apfelsaftflasche gefüllt hat. Ihre Augen sind schon ganz glasig. »Du hast fast die ganze Flasche allein getrunken«, sagt Juni. »Was ist nur los mit dir?« »Kellner, noch eine Flasche«, ruft Viktoria. Ihre Aussprache ist ein bisschen unklar. Als der Kellner kommt, nimmt Viktoria ihm die Flasche aus der Hand. »Die kann ich selbst aufmachen.« Als sie die Flasche öffnet, fliegt der Korken gegen das Klavier auf der Bühne, aber Viktoria bemerkt die Blicke der anderen Gäste nicht. Sie trinkt noch ein Glas. »Super lecker das Zeug«, sagt sie, »und so flüssig. Ich muss auf die Toilette.« Sie versucht aufzustehen, fällt aber sofort wieder zurück auf den Stuhl. »Vielleicht warte ich lieber noch einen Moment.« Sie will noch mehr Champagner in ihr Glas schütten, aber er landet auf dem Tisch. Juni nimmt ihr die Flasche aus der Hand. »Hey!« Viktoria will die Flasche zurückhaben und fällt fast vom Stuhl. Juni schaut sie böse an. »Du sagst mir jetzt sofort, was los ist. Wenn nicht, fahre ich alleine nach Hause und du bleibst hier.« Viktoria hält sich am Tisch fest. »Du willst es wirklich hören? Also gut. Er hat eine andere Frau, verstehst du?« »Georg?« fragt Juni. »Aber das kann uns doch egal sein.« Sie schaut zur Bühne, wo die Band ein neues Stück angefangen hat. Es ist jetzt sehr warm im Jazzclub. Den Musikern steht Schweiß auf der Stirn. Viktoria holt sich die Flasche zurück, als Juni nicht aufpasst. »Nein, nicht Georg. Ich meine Patrick.« Sie nimmt einen Schluck aus der Flasche. »Wer ist jetzt Patrick?« Das Schlagzeug auf der Bühne spielt ein Solo. Der Rhythmus wird immer schneller, immer lauter. »Ich kann dir sagen, wer Patrick ist.« Viktoria zieht einen Ring aus ihrer Hosentasche. »Hier«, sagt sie und wirft ihn auf den Tisch. Der Ring rollt einen Moment im Kreis und bleibt schließlich liegen. »Das hier ist, das war Patrick, dieser Idiot.« Juni starrt auf den Ring, dann auf Viktoria. »Ich hatte keine Ahnung, dass du verheiratet bist.« »Nicht mehr lange«, sagt Viktoria und nimmt noch einen Schluck Champagner. »Ich habe den Typen schon vor Wochen aus meiner Wohnung geworfen.« Das Jazz-Trio hat aufgehört zu spielen. Georg kommt ans Mikrofon. »Liebe Gäste, gleich machen wir eine Pause, aber zuerst bieten wir eine kleine Jam-Session an. Wer möchte mit uns zusammen spielen? Wir haben genug Instrumente hinter der Bühne. Also, wer hat Lust?« Viktoria schüttelt Juni am Arm. »Hast du das gehört? Los, hol dir eine Gitarre und spiel!« »Nein, danke.« Komm schon, das wird bestimmt lustig. Victoria, lass mich los, ich will nicht. Ich wette, dass du es doch willst, sagt Victoria. Ich bin gleich wieder da. Bevor Juni reagieren kann, steht Victoria auf und geht zur Bühne. Auf dem Weg läuft sie gegen einen Tisch und einen Kellner, der ein Tablett mit Gläsern auf den Boden fallen lässt. Sie steigt auf die Bühne und schiebt Georg vom Mikrofon weg. »Sehr geehrte Gäste«, spricht sie undeutlich ins Mikrofon, »ich möchte Ihnen nun eine sehr gute Musikerin vorstellen, eine fantastische Gitarristin, eine tolle Sängerin. Bitte begrüßen Sie mit mir Juni Fuchs.« Sie fängt an zu klatschen und das ganze Publikum klatscht mit. Alle Zuschauer schauen zu Juni. Junis Magen wird ganz schwer. Ihr Kopf dreht sich und sie hat das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Sie springt vom Stuhl auf, die Champagnerflasche fällt um. Juni kann nicht mehr klar denken. Sie fühlt Panik. Sie schaut sich um, nach links, nach rechts. Sie muss hier weg. Sie läuft zur Tür, macht sie auf und rennt hinaus. Die kühle Luft legt sich auf ihren Körper wie eine kalte Dusche. Sie rennt die Treppe hinunter, nimmt zwei Stufen auf einmal. Sie bleibt erst stehen, als sie draußen vor dem Gebäude ankommt. Der Regen ist stärker geworden. Niemand ist mehr auf der Straße. Juni fängt etwas Regen mit beiden Händen auf und wäscht sich das Gesicht. Ihr Herz schlägt immer noch schnell. Plötzlich packt jemand sie an den Schultern und zieht sie wieder zurück ins Gebäude. »Bist du verrückt geworden?« Victoria steht vor ihr. Ihr Atem riecht nach Alkohol, aber ihre Augen sind wieder wach. Juni geht einen Schritt zurück und verschränkt die Arme vor der Brust. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht spielen will.« »Ich verstehe dich nicht. Ich dachte, du spielst gern.« »Das tue ich auch, aber was?« »Das geht dich nichts an. Kümmere dich um deine eigenen Sachen, okay?« »Zum Beispiel um meine Schwangerschaft?« Victoria legt sich die Hand auf den Bauch und grinst. Dann fängt sie an zu lachen. Juni versucht, ernst zu bleiben, aber sie schafft es nicht. »Na komm schon«, sagt Victoria. »Lass uns nach Hause fahren. Morgen Nacht haben wir Arbeit.« Das Skelett. Juni geht in ihrer Wohnung auf und ab. Manchmal bleibt sie am Fenster stehen und schaut hinaus in die Dunkelheit. Der Regen hat aufgehört. Sie zieht eine schwarze Jacke über ihren dunklen Pullover und geht hinaus auf den Balkon. Ein starker Wind weht. Die Kirchenuhr am anderen Ende der Straße schlägt 1.30 Uhr. Juni atmet die feuchte Luft tief ein und schaut auf die Fenster ihrer Nachbarn. Nur noch wenige Lichter sind an, denn die meisten Menschen schlafen um diese Zeit. Hoffentlich auch die Leute, die in der Friedrich-Ebert-Straße 2 wohnen. Juni macht sich große Sorgen. Wenn die Polizei sie beim Graffiti erwischt, muss sie bestimmt eine hohe Strafe bezahlen. Und viel Geld verdient sie in dem Hotel nicht. Juni seufzt. Der Tag heute war wieder eine Katastrophe. Frau Krammel hatte noch schlechtere Laune als normal und Frau von Schilling hat sich beschwert, weil das Handtuch für ihren Hund dunkelgrün war und nicht hellgrün. Juni pustet sich warme Luft in ihre Hände und schaut auf die Uhr. Es ist Zeit, loszufahren. Sie findet ihren Autoschlüssel auf der Kommode im Flur, neben einem Foto von ihrem Kater Django. Sie nimmt das Foto in die Hand und berührt es mit den Fingern. »Wenn Georg dir nicht genug zu fressen gibt, reiße ich ihm den Kopf ab.« Sie stellt das Foto wieder zurück auf die Kommode und will aus dem Haus gehen, als das Handy klingelt. »Juni«, meldet sich Victoria aufgeregt, »ich habe keine Kleidung für heute Nacht.« »Du hast keine schwarzen Klamotten?« »Sehr lustig. Natürlich habe ich schwarze Klamotten, aber die sind alle zu teuer für diese Aktion. Hast du schon einmal versucht, Graffiti-Farbe aus deiner Kleidung zu waschen?« Juni rollt mit den Augen. »Schon gut, ich bringe dir etwas mit.« Es ist kurz vor 2 Uhr, als Juni vor Victorias Haus parkt. Der Wind ist nicht mehr so stark, aber der Mond versteckt sich hinter dicken Wolken. Juni steigt nach oben zu Victorias Wohnung, gibt ihr eine schwarze Jeans und ein dunkles Sweatshirt und wartet im Auto auf sie. Einige Minuten später setzt Victoria sich neben Juni auf den Beifahrersitz und wirft eine Plastiktüte nach hinten. »Und? Wie fühlst du dich in normalen Klamotten?«, fragt Juni. »Wie Rotwein in einer Weißweinflasche«, antwortet Victoria und kratzt sich an Armen und Beinen. »Hast du nachgeschaut, wo die Friedrich-Ebert-Straße ist?« »Ich dachte, das machst du.« Victoria seufzt. »Dann brauchen wir das Navigationssystem.« Juni tippt die Adresse in ihr Smartphone ein. »Unglaublich«, sagt sie. »Ankunft in 2 Minuten?« »Was? Zeig mal.« Victoria hält sich das Smartphone vor die Nase. »Das ist nur 2 Straßen von hier entfernt. Wir sollen die Garage von einem Nachbarn besprühen. Juni, weißt du, was das bedeutet? Alle Leute hier kennen mich. Wenn uns jemand sieht, wenn man uns erwischt, müsste ich von hier wegziehen, in eine andere Straße, eine neue Wohnung oder sogar in einen anderen Stadtteil. Oder in ein anderes Land.« Juni nimmt Victoria das Smartphone weg und grinst. »Denn hier würdest du als Kriminelle keine Kunden mehr finden.« »Na, vielen Dank«, sagt Victoria. »Jetzt fühle ich mich schon viel besser.« »Komm jetzt«, sagt Juni und steigt aus. »Das Auto lassen wir am besten hier. Beeil dich. Wenn wir schnell anfangen, sind wir auch schnell fertig.« Victoria nimmt die Plastiktüte und folgt Juni bis zum Ende der Straße. Dort biegen sie links ab, gehen vorbei an einigen teuren Villen mit Swimmingpools und kommen dann zur Friedrich-Ebert-Straße. In der schmalen Einbahnstraße gibt es schicke Einfamilienhäuser mit großen Gärten. »Da ist es.« Victoria zieht Juni hinter einen Baum und zeigt auf ein Haus mit einem riesigen Balkon. Alle Lichter sind aus, die Rollläden sind unten. Alles ist still. Rechts vom Haus Nummer 2 steht eine Doppelgarage mit einem schweren Tor aus Metall. »Wenn wir Georg endlich finden«, sagt Victoria, »ziehe ich ihm alle Fingernägel.« Auf Zehenspitzen laufen sie über die Straße bis zur Garage. Victoria zieht Plastikhandschuhe aus der Tüte und gibt Juni auch ein paar. Dann packt sie 4 Spraydosen aus. Juni nimmt die blaue und die gelbe und zieht den Deckel ab. Ein starker Geruch nach Chemie steigt in ihre Nase. »Wie funktioniert das?«, flüstert sie. »Du musst die Flaschen schütteln, bevor du sie benutzt. Siehst du? So, aber leise.« Victoria zeigt Juni, wie es geht. »Moment mal«, sagt Juni, »woher weißt du das alles?« »Das habe ich mal im Fernsehen gesehen«, sagt Victoria. »Wir fangen mit den Seitenwänden an, ich rechts und du links. Los!« Juni malt Kreise, Dreiecke und Quadrate an ihre Wand, mal blau, mal gelb. Sie versucht auch eine Gitarre zu malen, aber die Zeichnung sieht aus wie eine kranke Banane. Plötzlich hört sie ein Geräusch aus dem Nachbarhaus. Erschrocken duckt sie sich auf den Boden, aber sie kann keine Bewegung erkennen. Vorsichtig steht sie wieder auf und geht vor das Garagentor. Hier malt sie nur Punkte und gerade und krumme Linien. Da war das Geräusch schon wieder. »Victoria, hast du das gehört?« Keine Antwort. »Victoria?« Juni geht um die Ecke und bleibt mit offenem Mund stehen. Victoria ist konzentriert bei der Arbeit. Ihre Hände fliegen über die Garagenwand. Ihr Bild zeigt ein Skelett mit einer Sonnenbrille. Es hebt die Hand und macht das Peace-Zeichen. »Wow! Wo hast du das gelernt?« »Still, ich muss mich konzentrieren. Hast du noch blau?« Juni gibt ihr die Spraydose. Dann hört sie wieder das Geräusch. Sie geht um die Ecke und schaut auf das Nachbarhaus. Jemand zieht den Rollladen im 1. Stock hoch. Das Licht geht an und ein Mann erscheint am Fenster. Schnell läuft Juni zurück zu Victoria. »Das ist genug, wir müssen weg.« »Noch 1 Minute«, sagt Victoria, »ich bin fast fertig.« Spinnst du? Jemand hat uns gesehen. Im Haus an der Friedrich-Ebert-Straße 2 klingelt das Telefon. Im ersten Stock geht das Licht an. Ein Hund fängt an zu bellen. Victoria, komm jetzt! Nur noch eine Sekunde! In der Ferne hört man Polizeisirenen. Victoria! Juni zieht sie an der Jacke. Fertig! Die beiden Frauen laufen auf die andere Straßenseite und verschwinden zwischen zwei Häusern. Sie rennen durch einen Garten und nehmen einen Umweg über einen kleinen Park, bevor sie wieder in den Obstgartenweg abbiegen. In der Nähe hören sie noch mehr Polizeisirenen. Auch im Obstgartenweg brennt Licht in einigen Wohnungen. Die Nachbarn gegenüber haben die Fenster geöffnet und schauen auf die Straße. Victoria zieht Juni hinter einen Müllcontainer. Ein Polizeiauto fährt an ihnen vorbei, hält kurz an und fragt die Nachbarn, ob sie jemanden gesehen haben. Juni beißt sich nervös auf die Lippen. Dann fährt die Polizei weiter und die Nachbarn schließen die Fenster. Jetzt! Victoria und Juni schleichen in der Dunkelheit bis zur Hausnummer 27C. Als die beiden in Victorias Wohnung ankommen, fällt Victoria auf das Sofa und fängt an, laut zu lachen. »Was ist nur los mit dir?« fragt Juni. »Zuerst hast du Angst, dass die Polizei uns erwischt und dass du umziehen musst. Und jetzt lachst du? Bist du verrückt geworden?« Victorias Wangen sind ganz rot. »Ich verstehe mich selbst nicht.« Sie legt ihren Kopf in die Hände und schaut auf den Boden. Ihre Gedanken sind weit weg. »Victoria?« »Hallo«, ruft Juni und winkt mit den Händen vor Victorias Gesicht. Victoria schüttelt den Kopf. »Ich hatte total vergessen, wie viel Spaß so etwas macht. Ihre Wangen sind ganz rot.« »Willst du sagen, dass du früher Häuser mit Graffiti besprüht hast?« fragt Juni. »Häuser, Garagen, Züge, Brücken, S-Bahnen«, sagt Victoria und grinst. »In deiner Fantasie vielleicht«, sagt Juni. »Wollen wir wetten?« Victoria hält Juni die Hand hin. »Ich habe schon einmal gesagt, ich wette nicht«, sagt Juni. Victoria steht auf, holt zwei Bier aus dem Kühlschrank und stellt zwei Gläser auf den Tisch. »Natürlich glaubst du mir nicht«, sagt sie. »Ich, die Karrierefrau. Ich bin immer so perfekt und korrekt, nicht wahr?« Sie trinkt von ihrem Bier. »Willst du mein Geheimnis hören?« Juni drückt sich das kühle Glas an die Stirn. »Jetzt bin ich aber wirklich neugierig.« Victoria zieht die Schuhe aus und setzt sich im Schneidersitz auf das Sofa. Eine Weile starrt sie auf das halbleere Glas Bier in ihrer Hand. Dann hebt sie endlich den Kopf. »Als ich 12 Jahre alt war, ist meine Großmutter plötzlich gestorben«, erzählt sie. »Meine Freundinnen aus der Schule hatten keine Zeit für meine Sorgen. Meine Eltern hatten sich mit meinem Onkel und seiner Familie gestritten.« Juni seufzt. »Probleme gibt es leider in vielen Familien.« »In deiner auch?« »Egal, erzähl weiter.« Juni legt die Beine auf den Couchtisch. »Ich konnte damals also mit niemandem reden, deshalb habe ich mir neue Freunde gesucht.« »Leute in der Graffiti-Szene?« Victoria zuckt mit den Schultern. »Ich habe schon immer gern gemalt.« »Da gibt es aber einen Unterschied«, sagt Juni. »Malen ist Kunst, Graffiti ist kriminell.« »Das hat die Polizei auch gesagt, als sie mich mit 14 Jahren beim Besprühen eines Zuges erwischt hat. Ich musste 3.000 Euro aus meiner eigenen Tasche zahlen, denn meine Eltern konnten mir nicht helfen. Sie haben selbst wenig Geld, also musste ich mir einen Job suchen. 6 Jahre lang habe ich bezahlt. Damals habe ich mir versprochen, dass ich nie wieder Geldprobleme haben würde.« Sie nimmt noch einen Schluck Bier. »Und du hast es geschafft?« Juni legt ihr Glas auf den Tisch und kaut an ihren Fingernägeln. »Weißt du, was komisch ist?« fragt sie. »Hm?« »Auch du erinnerst mich an jemanden, den ich früher kannte.« Victoria lächelt. »Und ich dachte, dass ich einzigartig bin.« Eine Weile spricht niemand. Nur das Ticken der Uhr im Wohnzimmer kann man hören. »Bühnenpanik«, sagt Juni plötzlich. Sie zieht ihre Knie hoch und legt die Arme um sie. Was? Ich konnte im Jazzclub nicht Gitarre spielen, weil ich Angst habe, auf der Bühne zu stehen. Victoria schaut sie aufmerksam an. Aber das ist doch kein Problem. Alle Musiker haben Lampenfieber. Du verstehst nicht ganz. Das ist kein normales Lampenfieber. Bei meinem ersten Mal auf der Bühne war ich so nervös, dass ich mich übergeben habe. Seit damals spiele ich nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ist das der Grund, warum du nicht Musik studiert hast? Ein Grund, antwortet Juni. Und der andere? Meine Familie ist sehr reich, sagt Juni. Trotzdem wollten meine Eltern mir das Studium nicht bezahlen. Also habe ich heute einen richtigen Job und bin Rezeptionistin in einem Hotel. Sie seufzt. Hast du noch Bier? Victoria holt noch zwei Flaschen aus der Küche. Wir sind schon zwei verrückte Mädels, nicht wahr? Fragt sie. Draußen fährt ein Polizeiauto mit Blaulicht vorbei. Es wäre besser, wenn du heute Nacht hier auf der Couch schläfst, sagt Victoria. Ich hoffe, du schnarchst nicht. Natürlich nicht, antwortet Juni. Nur wenn ich schlafe, sagt sie so leise, dass Victoria sie nicht hören kann. Die richtige Information. Georg Nummer 3, wo bist du? Murmelt Juni am nächsten Montag und schaut zum 10. Mal über ihre Schulter zu Frau Krammels Büro. Die Tür ist geschlossen. Im Hotel ist es an diesem Nachmittag ungewöhnlich ruhig und das ist gut so, denn heute muss Juni länger arbeiten. Sie klickt sich durch das Internet. Da, der dritte Georg Vollmer wohnt in Hamburg. Juni versucht, Informationen über ihn zu finden, aber sie hat keinen Erfolg. Warum sollte Georg aus Hamburg nach Stuttgart kommen und Briefe in unsere Briefkästen werfen? Das macht doch alles keinen Sinn, sagt sie zu sich selbst. Das denke ich auch, sagt plötzlich Thomas hinter ihr. Schnell klickt Juni die Internetseite weg, aber Thomas hat schon alles gesehen. Er holt sich einen Stuhl und setzt sich neben sie. Sein Gesicht ist ernst. Es ist Zeit, dass du mir alles erklärst, und ich will keine Lügen hören. Also gut, denkt Juni. Sie hat es Thomas versprochen. Außerdem war er ein guter Freund und hat Frau Krammel nichts von dem kostenlosen Zimmer für Herrn Povel erzählt. Sie macht einen Kaffee für sich und ihren Kollegen und beginnt, die Geschichte von Anfang an zu erzählen. Thomas hört ihr aufmerksam zu und trinkt manchmal von seinem Kaffee. Und jetzt versuchen Victoria und ich, diesen Georg Vollmer zu finden, beendet Juni ihre Erzählung. Thomas verschüttet fast den Kaffee auf seine Hose. Georg Vollmer? Er rollt mit dem Stuhl näher an Juni. Meinst du Georg Vollmer, den Schlagzeuger? Juni hebt die Arme. Nein, den Schlagzeuger haben Victoria und ich gestern in Heilbronn kennengelernt. Das ist ein Idiot, aber er ist nicht der Georg Vollmer, den wir suchen. Heilbronn? Thomas schüttelt den Kopf. Ich meine den Georg Vollmer, der in Stuttgart-West wohnt. Oh, hey, langsam! Juni hat Thomas an den Ärmeln gepackt und zieht ihn mit seinem Stuhl noch näher zu sich. Sag das noch einmal. Aua, nimm deine Fingernägel von meinen Armen. Jetzt sprich schon, sagt Juni. Okay, okay. Georg Vollmer ist Mitarbeiter im Musikgeschäft Die Notenhalle in Stuttgart Zentrum. Früher hat er Schlagzeug in der Schulband im Dillmann-Gymnasium gespielt. Juni springt vom Stuhl auf und läuft hin und her. Woher weißt du das? Woher hast du diese Information? Kennst du ihn persönlich? Sie bleibt stehen und schaut Thomas an. Bist du dir wirklich hundertprozentig und absolut sicher? Mein kleiner Bruder hat 3 Jahre in der Schule neben ihm gesessen. Ist das sicher genug für dich? Sven? Der dünne Junge mit den vielen Pickeln? Genau der, antwortet Thomas. Aber heute hat er 15 Kilo zu viel und keine Pickel mehr. Er und Georg sind heute noch beste Freunde. Juni schaut auf die Uhr. Seit 10 Minuten hat sie Feierabend. Ich muss unbedingt zu dem Musikgeschäft. Sie rennt in den Umkleideraum, zieht sich schnell um und ruft ein Danke in Thomas Richtung. Sie läuft in die Tiefgarage und springt in ihr Auto. Mit einer Hand lenkt sie den Wagen auf die Straße. Mit der anderen wählt sie auf dem Smartphone die Nummer von Victoria. Aber sie erreicht nur die Mailbox. »Victoria, verflixt, wo bist du?« ruft sie aufgeregt. »Ich habe unseren Georg gefunden. Die Details erkläre ich dir später. Komm bitte so schnell wie möglich in die Königstraße 26 zum Musikgeschäft Die Notenhalle. Ich fahre jetzt los.« Juni muss sich beeilen. Die kleinen Geschäfte im Zentrum schließen in einer halben Stunde. Sie fährt bei Gelb über eine Ampel und muss dann an einem Zebrastreifen bremsen. Plötzlich fängt der Motor an zu husten, dann steigt schwarzer Rauch aus der Motorhaube. »Bitte nicht jetzt!« Schnell fährt Juni in eine Seitenstraße und stellt den Motor ab. Sie ignoriert das Parkverbot, nimmt ihre Handtasche und rennt zurück zum Hotel. »Thomas, vielleicht kann er ihr sein Auto geben.« Aber dann fährt ein Taxi um die Kurve. Juni stellt sich an den Straßenrand und wirft beide Arme in die Luft. Das Taxi fährt fast über ihre Füße, als es neben Juni stehen bleibt. Juni reißt die Beifahrertür auf und fällt auf den Sitz. »Ich gebe Ihnen 10 Euro extra, wenn Sie in 15 Minuten im Zentrum sind.« Der Taxifahrer, der eine viel zu große Sonnenbrille trägt, grinst sie an. »Ich habe einen anderen Vorschlag. Sie geben mir 15 Euro extra und ich bin in 10 Minuten im Zentrum.« »Einverstanden«, sagt Juni und schnallt sich an. Genau 10 Minuten später hält der Fahrer mit quietschenden Reifen neben der Königstraße gegenüber vom neuen Schloss. Junis Kopf dreht sich nach der wilden Fahrt und ihr ist schlecht. Sie gibt dem Fahrer das Geld, steigt aus und atmet erst einmal tief ein. Die große Uhr vor der U-Bahn-Station zeigt 17.52 Uhr. »Aus dem Weg!« Juni rennt durch eine große Menschenmenge zum Musikgeschäft, das sich in der Königsbaupassage befindet. Sie läuft eine Treppe hinauf und fällt fast auf die Nase, als sie die Glastür des Musikgeschäfts aufdrückt. Ein älterer Herr bezahlt an der Kasse gerade ein Saxophon. Juni starrt den Verkäufer an. Er ist einen Kopf größer als sie, hat kurze blonde Haare und grüne Augen, die sie aufmerksam ansehen. »Tut mir leid, wir schließen gerade«, sagt der Blonde mit einer tiefen und warmen Stimme. Der ältere Herr geht an Juni vorbei zum Ausgang. Juni steht immer noch da wie eine Statue. Der Georg Vollmer, der zusammen mit ihr zur Schule gegangen ist, hat ganz anders ausgesehen als dieser Georg. Jünger, mit langen Haaren und einem Piercing in der Nase. Sie schüttelt den Kopf. Sie möchte jetzt nicht an ihre Schulzeit denken. Mit großen Schritten geht sie zur Kasse und legt die Hände in die Hüften. »Okay, wo ist Django?« »Bitte?« »Du weißt schon, Django, mein Kater.« Georg zuckt mit den Schultern. »Verzeihung, kennen wir uns?« »Ich habe keine Lust auf deine Spielchen. Sag mir sofort, wo mein Kater ist, oder ich rufe die Polizei.« Georg beugt sich nach vorne und sieht Juni genau an. Er riecht nach grünen Äpfeln und Pfefferminze. »An Katrin?« sagt er plötzlich. Er kommt um die Theke herum und bleibt vor Juni stehen. »Unglaublich! Du bist es wirklich!« Er legt ihr die Hände auf die Schultern und will sie an sich ziehen. Aber Juni steht da wie eine Wand. Georg lässt sie los, geht einen Schritt zurück und steckt die Hände in die Hosentaschen. »Ich meine, hallo an Katrin. Wie kann ich dir helfen?« Schon wieder dieser Name. Seit die Schule zu Ende ist, hat Juni ihn nicht mehr benutzt. Ann-Kathrin ist doof, haben die anderen Kinder in der Klasse immer gerufen. Sie hatte keine Lust, mit ihnen zu spielen, sondern wollte lieber Gitarre üben. Ann-Kathrin, leg die Gitarre weg und mach deine Hausaufgaben, haben ihre Eltern geschimpft. Ann-Kathrin, du musst mehr lernen, hat der Klassenlehrer gesagt. Aber Juni wollte nur eins. Sie wollte Musik machen. Genauso wie ihr Vorbild, die deutsche Pop-Rock-Band Juli. Georg zeigt auf die Regale an der Wand, die voll sind mit Notenbüchern. Brauchst du vielleicht neue Lieder für deine Gitarre? Spielst du überhaupt noch? Juni möchte ihn am liebsten anschreien. Sie holt den letzten braunen Briefumschlag aus ihrer Tasche, nimmt den Brief heraus und drückt ihn Georg in die Hand. »Ich habe genug von deinen Witzen. Ich weiß, was du gemacht hast. Du warst in meiner Wohnung und in Victorias. Du hast meinen Kater mitgenommen und Victorias Kette. Und jetzt stellst du uns diese blöden Aufgaben. Und das machst du nur, weil wir dich verlassen haben.« Sie schlägt mit der Faust auf die Theke. »Und weil du ein großes Ego hast.« Georg schaut auf den Brief. Er liest die Zeilen und schüttelt den Kopf. »Was ist das? Und wer ist diese Victoria?« »Das bin ich.« Die Eingangstür hat sich geöffnet und Victoria betritt das Geschäft. »Ha, endlich!« Juni geht zu ihr, nimmt sie bei der Hand und zieht sie zu Georg. »Ich muss euch nicht vorstellen, ihr kennt euch ja schon.« Victoria schaut von Juni zu Georg und wieder zurück. »Juni? Hm? Wer ist das?« Juni schaut sie verwirrt an. »Na, das ist Georg.« »Das ist nicht Georg«, sagt Victoria. »Und wer ist Juni?« fragt Georg und kratzt sich am Kopf. Juni zieht Victoria einige Schritte weiter weg neben ein Schlagzeug. »Du hast gesagt, dass Georg der Schlagzeuger vom Dillmann-Gymnasium dein Freund war. Und das ist er. Georg Vollmer«, flüstert sie. Victorias Mund bleibt offen stehen. »Aber mein Georg heißt nicht Vollmer. Sein Name ist Vogel.« Sie schaut Georg von oben bis unten an. Juni versteht gar nichts mehr. Georg hustet leise in seine Hand und grinst. »Ich glaube, ich kann den Damen helfen. Kurz vor dem Abitur habe ich einen zweiten Schlagzeuger in die Band geholt. Ich musste viel für die Prüfungen lernen und gleichzeitig das Konzert für den Abiball vorbereiten. Und Georg hat mir geholfen. Wir haben uns die Arbeit in der Band geteilt.« »Georg?« fragt Juni. »Na, Georg Vogel. Er hat auch beim Abiball gespielt.« »Beim Abiball war kein anderer Schlagzeuger«, protestiert Juni. »Doch«, sagt Georg ruhig, »aber du warst nicht lange da. Du bist nach dem zweiten Lied auf die Bühne gekommen und hast allen Schülern erzählt, dass ich ein Casanova bin. Und dann bist du gegangen.« Ein leichtes Lächeln liegt auf seinen Lippen. »Ich... jetzt verstehe ich.« Victoria schlägt die Hände zusammen. »Juni, wir haben immer über Georg gesprochen, aber wir haben nie seinen Nachnamen benutzt«, beendet Juni den Satz. Sie fühlt, wie ihre Ohren heiß werden. Am liebsten würde sie im Boden versinken. Sie fühlt sich gerade wie ein großer Dummkopf. »Jetzt habe ich eine Frage an Katrin«, sagt Georg. »Wer ist Juni?« Victoria wirft die Arme in die Luft. »Und wer ist Ann-Kathrin?« »Ich bin Ann-Kathrin«, sagt Juni. »Das erkläre ich dir später.« »Stopp, stopp, stopp!« Victoria hebt eine Hand. Ihre Stimme ist sehr laut. »Dein Name ist Ann-Kathrin Fuchs?« »Victoria, was ist los?« Juni geht einen Schritt zurück. »Und deine Eltern sind Jürgen und Anna Fuchs?« fragt Victoria. Juni weiß nicht, was sie sagen soll. 1000 Gedanken gehen ihr durch den Kopf. »Woher weißt du das?« »Dann war das also kein Spaß im Jazzclub. Du hast es an dem Abend schon gewusst, nicht wahr?« Victoria schlägt sich mit der Hand an die Stirn. »Warte mal, wovon sprichst du?« Junis Magen fühlt sich schwer an. Noch nie hat sie Victoria so aufgeregt gesehen. Victoria sieht Juni direkt in die Augen. »Ich weiß nicht, was für ein Spiel das ist, aber ich spiele nicht mehr mit, Cousine.« »Oh mein Gott!« Juni nimmt die Hände vor den Mund. »Victoria Bukowski?« »Verheiratete Posch.« Victoria presst die Lippen zusammen. Junis Herz bleibt fast stehen. Der Familienstreit vor 15 Jahren. Victoria hat davon gesprochen. In der Nacht, als sie die Garage mit Graffiti besprüht haben. Juni kann es nicht glauben. Warum hat sie nicht gemerkt, dass es um dieselbe Familie geht? Victoria ist also wirklich ihre Cousine. »Ich wette, du hast es von Anfang an gewusst«, sagt Victoria. Juni schüttelt den Kopf. Nein, das ist alles ein Missverständnis. Was ist hier los? Fragt Georg. Du halt die Klappe, rufen beide Frauen gleichzeitig und Georg bringt sich hinter einem Keyboard in Sicherheit. Victoria, warte! Juni will Victoria festhalten, aber ihre Cousine geht zur Tür. Dort dreht sie sich noch einmal um und schaut Juni böse an. Wie konnte ich nur so dumm sein, sagt sie. Dann geht sie hinaus und schlägt die Tür hinter sich zu. Erinnerungen. Juni muss sich an der Verkaufstheke festhalten. Ihr Kopf fühlt sich an wie ein schwerer Stein. Ihr Atem geht schnell. Georg legt seine Hand unter ihren Ellenbogen und führt sie hinter die Theke zu einem Stuhl. Er geht kurz in ein Hinterzimmer und kommt mit einer Dose Cola zurück. Juni will sie nehmen, aber Georg zieht seine Hand weg. Du bekommst die Cola, aber nur, wenn du mir das alles erklärst. Juni nickt. Sie öffnet die Dose und trinkt sie halb leer. Dann schaut sie in Georgs grüne Augen. Die Briefe sind also nicht von dir? Georg zeigt auf sein Smartphone, das neben der Kasse liegt. Wenn ich jemandem schreiben will, schicke ich eine WhatsApp-Nachricht. Du weißt schon, elektronische Kommunikation. Er lächelt sie an und Junis Gesicht wird warm. Schnell trinkt sie die Cola leer. Hast du noch mehr Briefe bekommen? Fragt Georg. Insgesamt 4, sagt Juni, alle in braunen Briefumschlägen. Und jemand ist in meine Wohnung eingebrochen. Und Django ist weg und... Jemand war in deiner Wohnung? Georg setzt sich neben sie und sieht sie besorgt an. Und du hast wirklich gedacht, dass ich das war? Aber warum? Juni wirft die Cola-Dose in Richtung Mülleimer. Aber sie landet auf dem Boden und rollt vor Georgs Füße. Ich dachte, weil du mich vor vielen Jahren verlassen hast, weil die ganze Schule über mich gelacht hat und weil beim Abiball kein Mädchen mehr mit mir sprechen wollte. Georg hebt die Dose auf und wirft sie in den Müll. Deine Freunde haben über Georgs neue Freundin gesprochen und ich dachte, dieser Georg bist du. Aber das war falsch. Und du hast mir keine Chance mehr gegeben, mit dir zu sprechen und alles zu erklären. Das Telefon klingelt. Georg zieht das Kabel aus der Steckdose. Juni fühlt sich schlecht. Georg, es tut mir leid. Georg schüttelt den Kopf. Nein, Ann-Kathrin, eine Entschuldigung ist zu einfach. Er tippt sich mit dem Zeigefinger ans Kinn. Aber eine Einladung zu einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen in dem Café um die Ecke wäre akzeptabel. Er grinst wieder und für einen Moment sieht er aus wie der Junge aus der 13. Klasse im Gymnasium, nur viel attraktiver. Also gut, sagt Juni, aber nur, wenn du mich Juni nennst. Als Juni und Georg das Musikgeschäft verlassen, steht die goldene Sonne über dem neuen Schloss. Viele Leute sitzen nach Feierabend draußen an den Tischen der Cafés. Im Park vor dem Schloss spielt ein Mann auf seinem Saxophon. Vor dem großen Buchgeschäft spielen zwei Männer Schach. Georg führt Juni zu einem Café am Rand der Königstraße. Sie bestellen 2 Stück Schokoladenkuchen und 2 Latte Macchiato. Sofort fliegen einige Tauben zu ihrem Tisch und hoffen, dass sie etwas von dem Kuchen bekommen. Und jetzt möchte ich alles wissen, von Anfang an, sagt Georg. Juni beginnt zu erzählen, isst Schokoladenkuchen, erzählt weiter, trinkt von ihrem Kaffee und erzählt noch mehr. Sie redet über die Briefe, ihr Treffen mit Victoria, die Schillerstatue, den Einbruch in ihre und Victorias Wohnung, den Kater und die Halskette. Dann bestellt sie ein Stück Käsekuchen und erzählt weiter. Von den Aufgaben in den Briefen, von ihren Recherchen, von ihren Besuchen bei den falschen Georg Vollmers und von ihrem Kollegen Thomas und der richtigen Information. Nur von dem Graffiti und der Garage erzählt sie lieber nichts. Und dann bin ich sofort zur Notenhalle gefahren, beendet sie ihre Geschichte. Den Rest kennst du ja. Und du hattest wirklich keine Ahnung, dass Victoria deine Cousine ist. Unsere Familien haben sich vor 15 Jahren gestritten, sagt Juni. Wir waren Kinder. Ich war 10 und Victoria 12 Jahre alt. Unsere Familien wollten keinen Kontakt mehr und dann haben auch wir uns nicht mehr gesehen. Was genau ist damals passiert? Juni rührt mit dem Löffel in ihrem Kaffee, bevor sie antwortet. Dann sagt sie leise, vor 15 Jahren ist mein Großvater gestorben. Er war mit 2 Freunden in den Alpen wandern. Und dann ist er abgestürzt. Georg legt seine Hand auf ihre. Das tut mir leid. Junis Ohren werden heiß. Ihr Handy klingelt, aber sie ignoriert es. Bei der Trauerfeier in unserem Haus hat jemand eine sehr teure Ming-Vase gestohlen. Meine Eltern dachten, dass es die Bukowskis waren, also Victorias Eltern. Sie hatten nicht so viel Geld, sie haben als Bauern gearbeitet. Die Bukowskis haben sich natürlich sehr geärgert. Sie haben gesagt, dass sie die Vase nicht gestohlen haben. Aber eine Woche später hatten sie plötzlich einen neuen Traktor. Und dann hat jemand auf einem Feld der Bukowskis Feuer gelegt. Und die Bukowskis haben einen roten Mercedes in der Nähe gesehen. Und deine Eltern hatten einen roten Mercedes? Fragt Georg. Genau. Danach wollten unsere Familien keinen Kontakt mehr. Die einzige Verbindung zwischen ihnen war unsere Oma. Sie hat immer wieder versucht, die Familien wieder zu versöhnen. Sie war eine gute Frau. Und dann? Fragt Georg. Junis Stimme zittert ein bisschen. Ein Jahr nach dem Tod meines Opas ist auch meine Oma gestorben. Sie war krank, aber sie hat es niemandem gesagt. Ihr Handy klingelt noch einmal. Seit damals wissen wir nichts mehr von den Bukowskis und sie wissen nichts mehr von uns. Warum hast du mir das früher nie erzählt? Fragt Georg. Damals war dieses Thema nicht so wichtig. Georg nickt. Und jetzt schickt jemand Briefe an dich und Victoria. Das bedeutet, diese Person möchte, dass ihr euch kennenlernt. Juni nimmt noch einen Schluck Kaffee. Aber wer? Und warum kommt diese Person in meine Wohnung und nimmt meinen Kater mit? Das weiß ich nicht, antwortet Georg. Aber vielleicht ist das jemand aus der Familie? Du hast noch einen anderen Onkel, nicht wahr? Ja, Onkel Mark, der jüngste Bruder meiner Mutter. Er wollte nicht zwischen den Familien stehen. Deshalb sprechen wir auch nie über den Streit. Glaubst du, dass er mit der Sache zu tun hat? Ich denke, du solltest ihn mal besuchen und ihm einige Fragen stellen. Georgs Smartphone klingelt. Während er am Telefon spricht, schaut Juni auf ihr eigenes Handy. 2 verpasste Anrufe von ihrer Schwester Bo. Juni darf nicht vergessen, sie später zurückzurufen. Georg hat aufgelegt, ruft den Kellner und bezahlt. Tut mir leid, Juni, aber ich muss jetzt weg. Das war mein Vater am Telefon. Letztes Wochenende hat jemand seine Garage mit Graffiti besprüht. Juni fällt die Kuchengabel aus der Hand. Graffiti? Sie wirft die Handtasche über ihre Schulter und folgt Georg die Königstraße hinunter. Mein Vater ist Notar und arbeitet mit Testamenten, antwortet Georg. Manchmal sind einige Klienten unzufrieden mit dem letzten Wunsch ihrer Verwandten und geben ihm die Schuld. Ich fahre jetzt zu ihm. Er muss heute noch einmal mit der Polizei sprechen. Er wohnt in Weißenhof in der Friedrich-Ebert-Straße. Oh, sagt Juni und läuft gegen eine Straßenlampe. Onkel Mark. Als Juni zu Hause ankommt, ist sie müde und hat keine Lust mehr zu kochen. Sie nimmt ein Stück trockenes Brot und etwas Käse aus dem Kühlschrank, setzt sich auf die Couch und denkt nach. Was ist die Verbindung zwischen GV und Georgs Vater? Warum sollten sie und Victoria die Garage mit Graffiti besprühen? Wer möchte, dass sie und Victoria sich nach 15 Jahren wieder treffen? Sie beißt in den Käse. Das macht alles keinen Sinn. Juni holt ihr Smartphone aus der Tasche. Sie muss unbedingt mit Onkel Mark sprechen. Das Display zeigt eine WhatsApp-Nachricht von Bo. Ruf mich bitte sofort an, es ist wichtig. Später. Sie wirft den Rest des trockenen Brotes in den Mülleimer und wählt Marks Nummer. Eine gut gelaunte Stimme antwortet: Kaffeeshop Fuchs, Mark Fuchs am Apparat, was kann ich für Sie tun? Juni seufzt: Onkel Mark, du weißt genau, dass ich es bin. Mein Name ist auf deinem Display. Natürlich, sagt Mark, kommen Sie am besten persönlich vorbei. Heute haben wir bis 21 Uhr geöffnet. Dann legt er auf. Juni starrt auf ihr Handy. Was war das? Onkel Mark hatte immer schon einen interessanten Sinn für Humor, aber diese Reaktion war sehr komisch. Sie will ihn noch einmal anrufen, als sie draußen den Briefkasten klappern hört. Sie wirft das Smartphone auf die Couch, nimmt den Schlüssel vom Tisch und rennt hinaus. Als sie die Eingangstür des Wohnhauses öffnet, sieht sie einen kleinen Jungen, der hinter der nächsten Ecke verschwindet. »Hey, bleib stehen!« Juni läuft so schnell sie kann hinter dem Jungen her. Aber als sie um die Ecke biegt, ist der Junge weg. »Okay, das ist jetzt genug. Diese Sache muss ein Ende haben.« Eine halbe Stunde später lenkt sie ihr Auto in die schmale Kolbstraße in der Nähe des Stadtzentrums, wo Onkel Marks Kaffeeshop ist. An einem Zebrastreifen bleibt sie stehen und lässt einen Fußgänger über die Straße gehen. Einen Mann mit einem alten Frühlingsmantel, Hut und einer Aktentasche in der Hand. Ist das nicht? Ein Auto hinter ihr hupt. Juni fährt einige Meter weiter und parkt ihren Fiat am Straßenrand. Der Schuhmacher, die Bäckerei, der Metzger und der kleine Supermarkt an der Ecke haben schon geschlossen. Das einzige Licht kommt aus Onkel Marks Geschäft. Als Juni die alte Tür öffnet, steigt ihr sofort der Duft von Kaffee in die Nase. An allen vier Wänden stehen Regale aus Holz. Darauf befinden sich verschiedene Sorten Kaffee, Kaffeetassen, Kaffeedosen, Kaffeelöffel, Kaffeemaschinen, Kekse und Schokolade mit Kaffeegeschmack. Juni sieht sogar Bilder mit Kaffeebohnen, die man sich in die Küche hängen kann. Hinter der Verkaufstheke füllt Onkel Mark gerade Kaffee aus einer Dose in eine Papiertüte. Eine junge blonde Frau nimmt die Tüte und steckt Onkel Mark einen Geldschein unter sein kaffeebraunes T-Shirt. Wenn du am Samstag zu mir kommst, bekommst du eine große Tasse Kaffee von mir, ganz heiß, flüstert sie und küsst das Tiger-Tattoo auf seinem Hals. Dann geht sie aus dem Geschäft, ohne Juni anzuschauen. Juni rollt mit den Augen. Ich sage lieber nichts. Onkel Mark gibt Juni eine Tüte mit Keksen. Frisch aus Holland, sagt er und zwinkert ihr zu. Juni nimmt einen Keks aus der Tüte und steckt sich ein kleines Stück in den Mund. In dem Keks ist ganz klar mehr als Eier, Butter, Zucker und Mehl. Was kann ich für meine Lieblingsnichte tun? Juni zeigt Onkel Mark alle braunen Briefumschläge, die sie bis jetzt bekommen hat. Den letzten, den der Junge in den Briefkasten geworfen hat, hat sie noch nicht geöffnet. Ich glaube, wir müssen uns unterhalten, Onkel Mark. In dem Moment öffnet sich die Tür und Victoria kommt mit einer Pizza in der Hand herein. Hier ist dein Abendessen, Onkel Mark. Hast du... Dann erkennt sie Juni und bleibt stehen. Was machst du denn hier? Fragen beide gleichzeitig. Onkel Mark geht zu Victoria, schiebt sie ins Geschäft und schließt die Tür mit dem Schlüssel ab. Er sieht die beiden Frauen an. Ihr habt euch also endlich kennengelernt. Victoria geht zur Tür zurück. Schließ bitte auf, Onkel Mark, ich möchte gehen. Mark holt drei Stühle aus einem Nebenzimmer und stellt sie vor die Verkaufstheke. Niemand verlässt den Laden, bis wir uns unterhalten haben. Setzt euch, sofort, sagt er streng, als die beiden Frauen sich nicht bewegen. Victoria und Juni setzen sich, schauen aber beide in eine andere Richtung. Junis Handy klingelt. Es ist Bo. Bo, ich kann jetzt nicht, okay? Es ist aber wichtig. Ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Ich rufe dich später zurück. Juni legt auf. Onkel Mark holt drei Tassen Kaffee und setzt sich zu den Mädchen. Juni, als du angerufen hast, war Victoria gerade hier. Sie hat mir alles erzählt. Juni verschluckt sich an dem Kaffee. Deshalb hat Onkel Mark am Telefon so komisch reagiert. »Du hast mir nie erzählt, dass du mit Victoria noch Kontakt hast«, sagt sie. Victoria setzt sich gerade hin. »Und mir hast du nicht erzählt, dass du Juni noch siehst.« Onkel Mark öffnet eine neue Packung Kekse. »Ich habe mit dem Familienstreit nichts zu tun. Ich rufe die Familie nicht an, ich besuche die Familie nicht und ich spreche nicht über die Familie. Wenn jemand mich besuchen möchte, bin ich da. Wenn jemand Fragen hat, beantworte ich sie. Aber ihr habt nie gefragt.« Er schaut von einer Cousine zur anderen. Juni und Victoria sehen auf den Boden und schweigen. »Aber jetzt habe ich die Nase voll von dem Streit.« Mark steht auf und geht im Geschäft hin und her. »Jemand schickt euch Briefe und ich möchte wissen, wer das ist.« »Die Briefe kommen also nicht von dir?« sagt Juni und beißt sich im nächsten Moment auf die Zunge. Mark bleibt stehen und schaut sie an. »Von mir? Wie kommst du auf diese Idee?« »Ach, vergiss es.« Juni schaut wieder auf den Boden. »Nach unserem Treffen mit Georg im Musikgeschäft dachte ich, die Briefe kommen von dir«, sagt Victoria zu Juni. »Von mir?« sagt Juni überrascht. »Warum?« »Du hast mir deinen richtigen Namen nicht gesagt, und dann dachte ich, dass du vielleicht den Kontakt mit mir gesucht hast, weil...« »Weil was?« ruft Juni. »Weil du Geld hast?« »Ja, okay, das war dumm von mir«, sagt Victoria. »Dumm?« Junis Gesicht wird rot. »Das war total blöd.« »Hör auf zu schreien«, schreit Victoria. »Ruhe jetzt«, sagt Onkel Mark. »Victoria, zeig Juni den letzten Brief.« »Du hast auch wieder einen bekommen?« fragt Juni. »Wetten, dass der Inhalt wieder gleich ist?« fragt Victoria und hält Juni die Hand hin. »Ich habe dir schon 100 Mal gesagt, dass ich nicht wette.« Victoria zieht einen braunen Briefumschlag aus der Handtasche und gibt ihn Juni. Das Papier und die Schrift sind wieder gleich wie in den anderen Briefen. »Liebe Frau Posch, herzlichen Glückwunsch zu der schönen Graffiti-Garage. Das war wirklich gute Arbeit, besonders die rechte Seite. Jetzt kommt die nächste Aufgabe. Gehen Sie bitte am Donnerstag zu Ihrer Familie zum Abendessen und laden Sie auch Frau Fuchs ein. Guten Appetit. Herzliche Grüße, G.V.« Danach öffnet Juni ihren Briefumschlag. Die Aufgaben auf beiden Briefen sind identisch, mit einem Unterschied. Juni soll Victoria am nächsten Freitag zu ihren Eltern mitnehmen. Mark trommelt mit den Fingern auf ein Regal. Wie passt das alles zusammen? Der Verkauf der Immobilie, das kostenlose Hotelzimmer, das Graffiti, die Einladung zu euren Eltern. Ich habe noch eine neue Information, sagt Juni. Die Garage, die wir mit Graffiti besprüht haben, gehört Georgs Vater. Er ist Notar und kümmert sich um Testamente. Onkel Mark dreht sich zu ihr um. Wie heißt der Notar? Den Vornamen kenne ich nicht, aber Georgs Nachname ist Vollmer. Vollmer? Onkel Mark reißt den Cousinen die Briefe aus der Hand und legt sie alle nebeneinander auf die Theke. Konzentriert liest er die Sätze. Unmöglich, sagt er dann. Hast du etwas entdeckt? Juni stellt sich zu ihrem Onkel. Victoria folgt ihr. Vielleicht, murmelt Onkel Mark und schaut aus dem Fenster. Die beiden Cousinen öffnen den Mund, aber Mark stoppt sie mit einer Handbewegung. Im Moment möchte ich nichts mehr sagen. Nehmt euch morgen einen Tag frei. Wir treffen uns um 10 Uhr wieder hier im Laden. Mark schließt die Tür auf und schiebt die Mädchen hinaus auf die Straße. Aber, sagt Juni, keine Fragen mehr. Bis morgen und seid pünktlich. Unerwartete Hilfe. Der nächste Morgen ist grau. In der Nacht hat es ein Gewitter gegeben. Juni öffnet das Schlafzimmerfenster. Die Luft riecht frisch und sauber. Einige Mülltonnen liegen auf der Straße. Ein Auto fährt durch eine Pfütze und Wasser spritzt nach allen Seiten. Juni zieht sich einen leichten Pulli und eine Jeans an. Dann schaltet sie ihr Smartphone ein und wählt die Telefonnummer des Hotels. Es klingelt einmal, zweimal, dreimal. »Hotel zur Weißen Eule«, hört sie die unfreundliche Stimme von Frau Krammel. Bevor Juni antworten kann, spricht Frau Krammel schon wieder. »Hallo, ist da jemand?« »Jetzt antworten Sie endlich!« Juni presst ihre Nase mit Daumen und Zeigefinger zusammen. »Ich bin's, Frau Krammel.« »Ich wer? Haben Ihre Eltern Ihnen auch einen Namen gegeben?« Juni atmet tief ein. »Ann-Kathrin Fuchs.« Sie niest laut in den Hörer. »Ich bin...« »Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie krank sind. Heute checken alle Touristen aus den Niederlanden wieder aus. Ich brauche Sie hier.« »Tut mir leid«, sagt Juni. Sie hustet ein paar Mal, erzählt etwas von hohem Fieber und Bakterien und legt auf, bevor Frau Krammel etwas sagen kann. Dann schaltet sie ihr Handy auf Stumm. Sie holt ihren Fiat aus der Werkstatt ab und hält kurz vor 10 Uhr neben dem Laden ihres Onkels. Victoria und Mark warten schon draußen auf sie. Beide haben Plastikbecher mit heißem Kaffee in ihren Händen. »Wohin fahren wir?«, fragt Juni und nimmt einen Schluck aus Marks Becher. »Wir gehen zu Fuß«, sagt Onkel Mark und geht los. Juni und Victoria laufen ihrem Onkel hinterher. Juni erreicht ihn zuerst. »Zur Bank«, sagt Mark, bevor sie eine Frage stellen kann. Er schaut geradeaus auf die Straße. Sein Gesicht ist sehr ernst. Juni hat das Gefühl, dass er sich um etwas Sorgen macht. »Bank?«, ruft Victoria von hinten. »Was wollen wir denn auf der Bank?« Juni dreht sich um und schüttelt den Kopf. Victoria öffnet den Mund, schließt ihn aber sofort wieder und zuckt mit den Schultern. »Also gut, dann gehen wir zur Bank«, murmelt sie. Viele Leute sind schon im Zentrum unterwegs. Die meisten sind auf dem Weg zur Arbeit, aber einige gehen zum großen Einkaufszentrum in der Sophienstraße. Mark, Juni und Victoria eilen an einem kleinen Theater vorbei. Dann überqueren sie den Rothe-Bühl-Platz. Onkel Mark ist nicht konzentriert und läuft fast gegen ein Taxi. Auch die Königstraße mit ihren vielen Geschäften ist voll von Leuten. Auf der Straßenseite sitzen einige Teenager mit ihren Hunden. Juni wirft einen Euro in den Hut, der vor ihnen auf der Straße liegt. Das Gebäude der BW Bank befindet sich am Ende der Königstraße, gleich neben der U-Bahn-Haltestelle Hauptbahnhof. Gegenüber ist eine Bäckerei. Bei dem Duft von frischen Brötchen bekommt Juni Hunger. Zusammen mit Victoria und Onkel Mark betritt sie die BW-Bank. Hier stinkt es nach Putzmittel mit Zitrone. Es gibt 3 Schalter und in jeder Ecke steht eine große grüne Pflanze. Neben dem Eingang hebt eine ältere Kundin Geld vom Automaten ab. »Sagen Sie, Frau Norwerk, bitte, dass Mark Fuchs Sie sprechen möchte«, sagt ihr Onkel zu dem Bankangestellten am mittleren Schalter. »Haben Sie einen Termin?«, fragt der Mann im modernen Anzug. Er schaut Mark von oben bis unten an. Onkel Mark macht einen Schritt nach vorne und beugt sich über den Schalter. »Hören Sie gut zu, Junge. Sie rufen jetzt Frau Nauwerk oder ich beschwere mich bei Ihrem Chef über den schlechten Service.« Der Angestellte wird blass. »Natürlich. Entschuldigen Sie.« Er nimmt den Telefonhörer ab und wählt eine Nummer. »Frau Nauwerk erwartet Sie in Ihrem Büro«, sagt er nach dem kurzen Gespräch. »Ich bringe Sie hin.« »Vielen Dank, wir finden den Weg allein«, sagt Mark und führt die Cousinen an dem Schalter vorbei durch einen langen Flur mit geschlossenen Bürotüren. Vor der letzten Tür bleibt er stehen. Franka Nauwerk, Abteilungsleiterin, steht auf dem Schild, das neben dem Büro an der Wand hängt. Mark klopft und öffnet die Tür. »Wetten, dass diese Franka eine von Marks Ex-Freundinnen ist?«, flüstert Victoria und hält Juni die Hand hin. Juni schlägt Victorias Hand weg. »Ich habe dir schon 1 Million Mal gesagt, dass ich nicht wette.« Die Frau, die hinter einem langen Schreibtisch sitzt, hat schulterlange braune Haare und trägt eine rote Bluse. Als sie Mark sieht, steht sie auf. Sie hat eine tolle Figur. »Welche Überraschung«, sagt Franka und verschränkt die Arme. Ihre Stimme ist tief und kalt. »Wie ich sehe, kommst du nicht allein.« »Das sind meine Nichten, Juni und Victoria«, sagt Mark schnell und schließt die Tür hinter sich. Franka setzt eine runde Brille auf und schaut die jungen Frauen lange an. »Deine Nichten, ohne Zweifel. Dieselbe kurze Nase, dieselben kleinen Ohren, dieselbe hohe Stirn.« Juni sieht zu Victoria und dann zu Onkel Mark. »Stimmt, das hat sie bis jetzt noch nicht bemerkt. Sie sehen sich wirklich alle ähnlich. Hoffentlich haben sie nicht auch deinen Charakter.« Franka legt ihre Brille zurück auf einen Berg Papiere neben dem Computer und setzt sich wieder. »Also, was willst du?« Mark setzt sich auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch. »Franka, ich brauche deine Hilfe.« Franka rollt mit ihrem Stuhl einige Zentimeter nach hinten. »Warum sollte ich dir helfen?« »Vergessen wir einen Moment, was zwischen uns passiert ist, okay?« sagt Mark. »Das ist ein bisschen zu einfach, findest du nicht?« Mark seufzt. »Was kann ich tun?« »Wie wäre es mit einer Entschuldigung?« Mark nickt. »Du hast absolut recht. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich letztes Jahr verlassen habe.« »Und du hast nur eine SMS geschickt«, sagt Franka. »Und jetzt noch einmal meine Frage. Warum sollte ich dir helfen?« »Eigentlich«, sagt Juni, »braucht unser Onkel keine Hilfe, sondern wir.« »Aha«, sagt Franka und rollt ihren Stuhl zurück an den Tisch. »Jetzt wird es interessant. Wie kann ich euch helfen?« »Wir, also, was soll sie jetzt sagen?« Mark hat Juni und Victoria nicht erzählt, was sie in der Bank suchen. »Wir brauchen eine Information«, sagt Onkel Mark plötzlich. »Wir müssen wissen, ob jemand aus unserer Familie hier ein Konto hat.« »Ein Konto?« Juni hat keine Ahnung, warum Mark das wissen möchte. »Du weißt, dass wir niemandem Informationen über unsere Kunden geben dürfen«, sagt Franka. »Wir haben einen guten Grund für diese Frage«, sagt Mark. »Aber das ist eine lange Geschichte.« Franka schiebt ihre Computertastatur zur Seite. »Bis zur Mittagspause habe ich noch fast 2 Stunden Zeit.« Onkel Mark hebt die Hände zur Zimmerdecke und steht auf. »Also gut«, sagt er zu seinen Nichten. »Ihr kennt die Geschichte besser als ich, aber beeilt euch.« Juni fängt an, von den Briefen zu erzählen, und Victoria hilft ihr. Sie geben Franka nicht alle Details, sondern nur die wichtigen Informationen. »Und was hat diese Geschichte mit unserer Bank zu tun?«, fragt Franka. »Das kann ich dir gleich sagen, wenn du in den Computer geschaut hast«, sagt Mark. »Also gut«, sagt Franka. »Ich schaue nach, aber nur unter einer Bedingung.« »Alles, was du willst«, sagt Mark. »Ich will, dass du nie wieder herkommst.« »Ja, gerne«, antwortet Mark ein bisschen zu enthusiastisch. »Ich meine«, sagt er dann traurig, »wenn du das wirklich willst.« Franka tippt etwas in ihren Computer und drückt dann die Enter-Taste. Johann Fuchs, geboren am 15. Februar 1936, hatte viele Jahre ein Konto hier, sagt sie. Jemand hat es am 6. November 2001 bei unserer Bank aufgelöst. »Genau«, sagt Mark, »das war mein Bruder. Das war etwa 2 Wochen nach Opas Tod.« »Hm, interessant.« Franka setzt ihre Brille wieder auf und schaut auf den Bildschirm. »Was?« sagen Juni, Victoria und Mark gleichzeitig und gehen näher an den Schreibtisch. »Einen Monat später hat jemand ein neues Konto eröffnet. Nicht hier bei uns, sondern in unserer Filiale in Stuttgart Süd.« »Ein neues Konto?« fragt Mark. »Wer?« »Johann Fuchs«, antwortet Franka, »geboren am 15. Februar 1936.« »Oh mein Gott!« Mark fällt auf den Stuhl und schlägt die Hände vor sein Gesicht. Fragen kostet. Onkel Mark, nicht so schnell! Juni und Victoria folgen Mark, der mit schnellen Schritten aus der Bank läuft. Er rennt von der Königstraße in eine kleine Seitenstraße und wird fast von einem Auto überfahren. Der Fahrer hupt und schimpft. Onkel Mark! Victoria läuft an Juni vorbei und packt Mark am Ärmel. Er reißt sich los und läuft weiter bis zum Café Einstein am Ende der Straße. Er wartet, bis die Cousinen ihn erreichen und öffnet dann die Tür. Nur wenige Leute sitzen an den Tischen. 3 Tassen Espresso, ruft Mark der Verkäuferin hinter der Theke zu und setzt sich dann an einen kleinen, runden Tisch in der Ecke. Er schaut aus dem Fenster. Draußen geht eine japanische Touristengruppe vorbei. Juni und Victoria setzen sich zu ihm. Jetzt will ich endlich wissen, was hier los ist, sagt Victoria. Aber Juni boxt sie in den Arm. Gib ihm eine Minute, flüstert sie. Onkel Mark schaut weiter aus dem Fenster und denkt nach. Als die Kellnerin den Kaffee bringt, erwacht er aus seinen Gedanken. Er gibt 2 Teelöffel Zucker in seinen Espresso und trinkt ihn mit einem Schluck. Dann legt er seine Arme auf den Tisch und schaut die Mädchen an. Man hat ihn nie gefunden, sagt er. Euren Großvater. Seine beiden Wanderfreunde haben erzählt, dass er in den Bergen abgestürzt ist, aber seine Leiche hat man nie gesehen. Aber es gab doch eine Beerdigung, sagt Victoria. Wer liegt denn in Opas Grab? Mark zuckt mit den Schultern. Niemand. Die Beerdigung war nur symbolisch. Junis Gedanken laufen im Kreis. Bedeutet das, glaubst du, dass Opa noch am Leben ist? Aber warum? Ich meine, warum sollte er seinen Tod spielen? Wir haben alle um ihn geweint. Oma, unsere Eltern, du, wir. Mark springt auf, nimmt seine Jacke vom Stuhl und legt einige Münzen auf den Tisch. Warum? Das finden wir hoffentlich bald heraus. Zusammen gehen sie zurück zu Marks Geschäft. Auf dem Weg tippt Mark immer wieder etwas in sein Smartphone. Nichts, sagt er. Nichts, nichts, nichts. Einige Minuten später steigen sie in Marks VW Golf und fahren zum Stuttgarter Hauptfriedhof. Viele Autos parken auf dem Parkplatz. Menschen in schwarzer Kleidung gehen langsam zum Eingang. Einige weinen. Junis Brust wird eng. Genau so ist ihre Familie vor 15 Jahren zu Opas Beerdigung gegangen. An diesem Tag hat sich für Juni alles schwer angefühlt. Der Arm von Junis Mutter auf ihrer Schulter, der unbequeme Mantel und die Mütze auf ihrem Kopf. Sogar der leichte Wind war wie ein Sturm für sie. Auf ihrer linken Seite ist Oma gelaufen, groß und stolz. Victoria und ihre Eltern waren hinter ihnen. Auch Victorias Augen waren vom Weinen ganz rot. »Kommt«, sagt Onkel Mark plötzlich. Zusammen folgen sie den Leuten auf den Friedhof. Sie gehen vorbei an alten und neuen Gräbern, bis sie einen Gärtner neben einem frischen Grab sehen. »Entschuldigen Sie«, ruft Onkel Mark und geht zu dem Mann. Der Gärtner hebt langsam einen Arm in Richtung Kapelle. »Die Trauerfeier findet dort statt.« Er steckt sich einen Finger in den Mund, holt einen Kaugummi heraus und wirft ihn ins Gras. »Wir trauern nicht«, sagt Mark und bleibt vor dem Mann stehen. »Das ist Ihre Entscheidung«, sagt der Gärtner und zuckt mit den Schultern. »Wir suchen Herbert Knautz. Er war früher hier der Gärtner«, sagt Mark. »Kennen Sie ihn?« Der Mann nimmt seine Mütze ab und kratzt sich an der Glatze. »Was wollen Sie von ihm?« »Das ist privat. Wir haben eine wichtige Frage an ihn.« Der Gärtner lacht. »Herbert Knautz hasst Fragen, oder besser gesagt, er hasst Antworten. Er spricht nicht so gern, verstehen Sie?« »Dann kennen Sie ihn also und wissen, wo er ist?« »Das habe ich nicht gesagt.« Der Mann nimmt ein Taschentuch aus seiner Hosentasche, putzt sich die Nase und schaut sich das Ergebnis im Taschentuch an. Juni wird schlecht. Mark seufzt und drückt dem Gärtner einen 50-Euro-Schein in die Hand. Er steckt ihn zusammen mit dem Taschentuch zurück in die Hosentasche. »Versuchen Sie es mal im Seniorenheim Alberti in der Moselstraße«, sagt er dann. »Er wohnt seit einem Jahr dort.« »Sind Sie sicher?« Junis Handy klingelt. Schnell nimmt sie es aus der Tasche und geht einige Schritte weiter weg. »Keinen Respekt vor den Toten«, hört sie den Gärtner sagen. Juni drückt auf den grünen Knopf. »Bo, ich habe dir gesagt, dass ich dich zurückrufe«, flüstert sie. »Ich kann aber nicht mehr länger warten.« »Ich bin auf dem Friedhof, ich kann jetzt nicht.« »Friedhof? Ist jemand gestorben?« Bos Stimme klingt erschrocken. »Das würde ich auch gerne wissen.« »Was soll das jetzt bedeuten?« »Das erkläre ich dir später, okay?« »Juni, nein, warte!« Aber Juni legt auf. Mark und Victoria gehen schon zusammen zum Ausgang. Sie läuft ihnen hinterher, als sie einen Mann in einem alten Frühlingsmantel mit einem Hut auf dem Kopf sieht. In einer Hand trägt er eine Aktentasche. »Ist das nicht?« »Und hey!« ruft der Friedhofsgärtner. Mark und die Cousinen drehen sich um. »Wenn Sie ins Seniorenheim gehen, gratulieren Sie meinem Vater zum Geburtstag. Sagen Sie ihm, dass ich ihm am Wochenende eine große Geburtstagstorte bringe.« Er hebt Marks Geldschein in die Höhe und grinst. Die alte Lüge. »Dieser schreckliche Mensch«, schimpft Victoria vom Rücksitz, als sie wieder im Auto sind. »Er wollte nur unser Geld haben.« Juni sagt nichts. Minutenlang starrt sie aus dem Fenster und zählt die Bäume am Straßenrand. Sie fühlt sich müde. Sie würde gern nach Hause ins Bett gehen, aber noch lieber würde sie in ihr altes, normales Leben zurückkehren. Was passiert, wenn ihr Großvater wirklich noch lebt? Wie würde ihre Familie reagieren? Wie würde sie reagieren? Wie kann ihr Großvater diese Situation erklären? »Ist alles in Ordnung?«, fragt Victoria. Juni dreht sich zu ihr um. »Ich weiß nicht mehr, wie Opa ausgesehen hat«, sagt sie. »Du?« »Die Familie hat Opa nicht so oft gesehen«, sagt Onkel Mark, bevor Victoria antworten kann. Er parkt sein Auto vor dem Seniorenheim Alberti. Er hat immer viel gearbeitet. »Etwas ist mir nicht klar«, sagt Juni. »Warum hast du an Großvater gedacht, als du die Briefe gelesen hast?« »Euer Großvater hatte ein Problem mit dem Wort jetzt. Er hat immer gesagt, wenn man Arzt mit nur einem T schreibt, dann muss man auch jetzt mit nur einem T schreiben, also J-E-Z-T. Und er hat es immer so gemacht, in Briefen, auf Postkarten oder bei Notizen. Und auch in jedem Brief, den er an euch geschickt hat.« »Und ich dachte, dass GV nicht richtig schreiben kann«, sagt Victoria. »Außerdem weiß ich, dass Großmutter einen Notar mit dem Namen Vollmer hatte«, sagte Mark und macht den Motor aus. »Gehen wir.« Das Seniorenheim Alberti liegt in der Ludwigstraße in Stuttgart-West, in der Nähe von einem Park. In der blassen Sonne, die heute scheint, sieht das Gebäude freundlich aus. Auf den Balkonen befinden sich viele Blumen, an den Fenstern hängen weiße Vorhänge. Die Tür geht auf und eine Frau schiebt einen Mann im Rollstuhl auf die Straße. Mark und die beiden Cousinen gehen hinein. »Was wollen wir hier?« Victoria streckt sich und gähnt. »Warum ist es so wichtig, mit dem Gärtner von früher zu sprechen?« Herbert Knautz war einer der zwei Freunde, die mit Opa seine Wanderung in den Alpen gemacht haben. »An dem Tag, als er verschwunden ist?« »Genau.« »Kann ich Ihnen helfen?« Eine hübsche Altenpflegerin in weißer Kleidung und mit drei Ohrringen an jedem Ohr kommt zu Ihnen. Mark lächelt sie an und schaut auf das Namensschild an ihrem T-Shirt. »Das hoffe ich, Frau Schweizer. Wir möchten gerne Herbert Knautz besuchen und danach hätte ich gerne Ihre Telefonnummer.« »Onkel Mark«, sagen Juni und Victoria. Frau Schweizer lächelt und hebt ihre rechte Hand, an der sie einen Ehering trägt. Den ersten Wunsch kann ich Ihnen erfüllen. Ich vermute, Sie sind Freunde von Herrn Knautz. Natürlich. Herr Knautz hat heute Geburtstag und wir wollten ihm unbedingt gratulieren. Das ist nett von Ihnen. Herr Knautz befindet sich im gemeinsamen Wohnzimmer am Ende des Korridors, sagt Frau Schweizer. Aber passen Sie auf, er hat gerade zu Mittag gegessen. Danach hat er immer schlechte Laune. Danke für die Warnung, sagt Mark. Als sie durch den Korridor gehen, riecht es nach Medizin, Fisch und Kartoffeln. Die Wohnzimmertür steht offen. An der linken Wand hängt ein großer Fernseher. Drei Frauen und ein Mann sitzen auf grünen und blauen Sesseln und schauen eine Quiz-Sendung an. Machen Sie Platz! Eine alte Frau geht an Juni vorbei ins Wohnzimmer. Sie setzt sich mit einer Schachtel Pralinen auf ein Sofa neben der Tür und steckt sich gleichzeitig drei Stück in den Mund. Das Sonnenlicht fällt auf einen Tisch vor dem großen Fenster, wo zwei Männer Monopoly spielen. Der eine Mann trägt eine dunkle Hose und ein weißes Hemd mit kurzen Ärmeln. Sein Sakko hat er über den Stuhl gehängt. Der andere trägt einen Jogginganzug und alte Sandalen. Beide Männer starren auf das Spielbrett vor ihnen. Mark hustet. Entschuldigung, sind Sie Herr Knautz? Fragt er den Mann im Jogginganzug. Der Mann reagiert nicht. Ich kaufe die Parkstraße, sagt er zu seinem Freund und legt 700 Monopoly-Euro auf den Tisch. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Herr Knautz? Fragt Mark lauter. Keine Reaktion. Der Mann im Hemd schaut ihn an. Er hasst Fragen, oder besser gesagt, er hasst Antworten. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Sprich nicht mit Ihnen, sagt der Mann im Jogginganzug. Ich spreche mit wem ich will, sagt sein Freund. Außerdem macht es keinen Spaß, mit dir zu spielen. Du hast fast alle Straßen gekauft. Mark seufzt. Er nimmt sich einen Stuhl und setzt sich zu den Männern an den Tisch. Du stehst auf meinem Bahnhof. Das kostet 100 €, sagt der Mann im Jogginganzug. Seine Haare sind voll und ganz weiß, nur seine Augenbrauen sind dunkel. Aber ich habe fast kein Geld mehr, protestiert sein Freund. Sie sind Herbert Knautz, sagt Mark zu dem Mann im Jogginganzug. Und Sie sind der jüngste Sohn von Johann Fuchs, antwortet Herbert Knautz und zählt sein Monopoly-Geld. Sie sind 15 Jahre älter geworden, aber Sie haben sich kaum verändert. Und das sind vermutlich Ihre beiden Nichten. Knauts Spielpartner schaut überrascht nach oben. Der Sohn von Johann Fuchs? Sei still, sagt Knauts. Lass mich in Ruhe, ich entscheide, wann ich still bin, schimpft sein Freund. Ich brauche Informationen, sagt Mark. Ich habe Besuch, sagt Herbert Knautz, und Sie stören. Er nimmt den Würfel und wirft ihn auf den Tisch. Sie wissen, warum wir hier sind, nicht wahr? Fragt Mark. Ist das eine Frage? Sagt Knautz. Nein. Mark denkt nach. Mein Vater hat 2 Wochen nach seinem Tod wieder ein Konto bei der BW-Bank eröffnet. Ich möchte wissen, was Sie zu dem Thema sagen können. Ich weiß nichts davon. Er bewegt seine Spielfigur über das Spielbrett. »Das glaube ich Ihnen nicht«, sagt Mark. »Sie waren dabei, als mein Vater in den Bergen abgestürzt ist. Erzählen Sie mir von dem Tag.« Der Mann im weißen Hemd pfeift durch die Zähne und schiebt seine Figur nach vorne. »Ja, ich erinnere mich gut. Die Wanderung an dem Tag war ein großes Abenteuer.« »Halt den Mund«, sagt Knaut sofort. »Halt du den Mund! Zuerst kaufst du alle Straßen, dann muss ich dir mein ganzes Monopoly-Geld für die Miete geben und jetzt sitze ich auch noch im Gefängnis.« Er zeigt auf seine Spielfigur. »Immer gewinnst du! Und jetzt willst du mir auch noch verbieten, mit diesen Leuten zu sprechen? Das kannst du nicht! Ha!« Er verschränkt die Arme vor der Brust. Mark und die Cousinen schauen den Mann im Hemd mit großen Augen an. Er ist ungefähr so alt wie Knautz, aber kleiner und etwa 10 Kilo schwerer. Wer sind Sie? Fragt Juni. Niemand, sagt Knauz schnell. Niemand? Ich bin niemand? Der Mann springt von seinem Stuhl auf. Jetzt habe ich genug von dir. Mein Name ist Peter Becker, ruft er, und seine Zähne fallen ihm fast aus dem Mund. Mark schaut ihn genauer an. Der Peter Becker, der mit meinem Vater und Herrn Knauz in den Alpen gewandert ist? An dem Tag, als der Unfall passiert ist? Jawohl. Knauz schlägt mit der Hand auf den Tisch und schaut Peter Becker böse an. Wir haben versprochen, nichts zu sagen. Ach ja, sagt Becker, und Johann hat uns Geld versprochen, wenn wir schweigen. Haben wir es bekommen? Nein. Johann hat gelogen und jetzt haben wir nur dieses blöde Monopoly-Geld. Er wirft einige Geldscheine auf den Boden. Peter, ruft Knauz. Jetzt rede ich, sagt Becker. Es wird Zeit, dass seine Familie endlich die Wahrheit erfährt. Mach, was du willst, du alter Esel, sagt Knauz. Er steht auf, zieht seine Jogginghose hoch und geht aus dem Zimmer. Becker fällt auf seinen Stuhl und streicht sich durch die dünnen Haare. Endlich ist er weg. Ich habe keine Lust mehr, für Ihren Vater zu lügen. Mir war es egal, dass er ein halbkriminelles Leben geführt hat, aber er hat was? Fragt Mark. Oh, haben Sie das nicht gewusst? Ihr Vater hat viele Dinge verkauft. Falsche Ausweise, falsche Pässe oder falsche Führerscheine. Damit hat er viel Geld verdient. Und dann hat er Lilly kennengelernt. Lilly? Fragt Juni. Diesen Namen hat sie noch nie vorher gehört. Bei einer Ü30-Party. Sie war jung, schön und liebte sein Geld. Und er wollte weg, verstehen Sie? Noch einmal das Leben genießen, bevor er alt wird. Junis Telefon klingelt. Es ist wieder Bo. Juni geht einige Schritte weiter weg, steckt sich einen Finger ins Ohr und antwortet. Wenn du wieder auflegst, spreche ich nie wieder mit dir, schreit Bo ins Telefon. Schon gut, aber beeil dich, ich bin beschäftigt. Pass auf, sagt Bo, ich bin gerade auf Sardinien. Das klingt vielleicht verrückt, aber ich habe einen Mann kennengelernt. Bo, das ist jetzt nicht der richtige Moment. Über deine romantischen Abenteuer können wir ein anderes Mal sprechen. Halt die Klappe und hör einfach zu, sagt Bo. Ich habe einen Mann getroffen und mich mit ihm unterhalten. Er heißt Antonio und er hat gesagt, dass sein Nachbar Enkelinnen in Deutschland hat. Und weißt du was? Eine Enkelin heißt Bo. Juni schluckt. Aber das ist nicht alles, sagt Bo. Sein Nachbar hat ihm auch von seinen Enkelinnen Ann-Kathrin und Victoria erzählt. Hast du diesen Mann gesehen? Fragt Juni. Das konnte ich nicht. Antonio hat gesagt, dass er vor einigen Wochen sein Haus verkauft hat und nach Stuttgart geflogen ist. Junis Herz schlägt hart gegen ihre Brust. Weißt du, wie dieser Nachbar heißt? Ihre Stimme zittert. Sein Name ist Giovanni Volpe. Juni, das ist total unheimlich, denn das ist die italienische Übersetzung von Opas Namen, Johann Fuchs. Oh mein Gott! Juni drückt das Handy gegen ihre Wange. G.V. Giovanni Volpe. Juni, bist du noch da? Ruft Bo. Und dann? Hört Juni Onkel Mark fragen. Dann, antwortet Peter Becker, hat Johann den Unfall in den Alpen erfunden und ist unter einem falschen Namen mit Lilly nach Sardinien geflogen. Bo, sagt Juni ins Telefon, ich glaube, wir müssen reden. Das geheime Dokument. Ja oder nein? Was? Junis Herz bleibt fast stehen, als ihre Chefin, Frau Krammel, ihr auf die Schulter tippt. Ich habe sie gefragt, ob das Zimmer 114 noch frei ist. Heute kommt ein Spezialgast und er möchte dieses Zimmer haben. Moment. Juni schaut im Computer nach. In dem Zimmer wohnt Frau von Schilling. Dann suchen Sie ihr sofort ein neues Zimmer. Das kann ich nicht machen. Frau von Schilling ist ein schwieriger Gast und... Aber Frau Krammel hört ihr gar nicht zu. Sie geht zurück in ihr Büro und schlägt die Tür zu. Juni seufzt. Warum ist sie heute nicht zu Hause geblieben? Aber noch einen Tag konnte sie nicht krank sein. Sie denkt an Onkel Mark und Victoria, die in diesem Moment versuchen, Informationen über Giovanni Volpe zu finden. Sie sieht aus dem Fenster. Es regnet wieder und die wenigen Leute auf der Straße laufen schnell mit Regenschirmen am Hotel vorbei. Juni seufzt und wählt die Nummer von Zimmer 114. 5 Minuten später steht Frau von Schilling mit ihrem Chihuahua vor der Rezeption. »Ich will aber kein neues Zimmer!« Dr. Faust zeigt seine Zähne und knurrt. Plötzlich kommt ein Mann durch die Drehtür, direkt zur Rezeption. Er trägt einen Regenmantel und hat die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. »Tut mir leid, ich muss dringend mit Frau Fuchs sprechen«, sagt er. »Moment, junger Mann, ich bin noch nicht fertig.« Frau von Schilling hält Dr. Faust fest, der wütend bellt. Der Mann nimmt die Kapuze ab. »Georg!« Junis Herz schlägt schneller. »Ich kann leider nicht warten«, sagt Georg. »Mein Name ist Vollmer. Ich bin von der Bundespolizei. Frau Fuchs arbeitet bei uns, wissen Sie? Ihr wirklicher Name ist Blond. Jane Blond. Sie ist unsere beste und wichtigste Geheimagentin. Aber jetzt muss ich mit ihr privat sprechen. Entschuldigen Sie uns bitte.« Frau von Schilling bleibt noch einige Sekunden mit offenem Mund stehen, dann dreht sie sich um und geht zur Treppe. »Hast du das gehört, Dr. Faust? Bundespolizei! Mit diesen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind nette Menschen.« Juni presst die Lippen zusammen, bis Frau von Schilling weg ist. Dann lacht sie. »Jane Blond? Beste und wichtigste Geheimagentin?« Georg grinst. »Es hat funktioniert, oder?« Juni wird gleich wieder ernst. »Im Moment fühle ich mich wirklich wie eine Agentin.« Georg kommt einen Schritt näher und streicht ihr die Haare aus der Stirn. »Was ist los?« Juni schüttelt den Kopf. »Das ist alles total kompliziert.« Georg schaut sie lange an. »Ich habe gehört, dass Geheimagenten gerne sprechen, wenn man ihnen eine Tasse Kaffee anbietet.« Juni lächelt. »Aber nur mit Zucker und viel Sahne.« Kurz nach 16 Uhr erscheint Thomas. Georg und Juni verlassen das Hotel und gehen ins Café Junker, das sich nur 2 Straßen weiter befindet. Es regnet nicht mehr so stark, aber es ist kühl. Das Café ist aber schön warm und gut besucht. Juni bestellt einen Milchkaffee und einen Salat. »Hat man die Leute gefunden, die die Garage deines Vaters mit Graffiti besprüht haben?«, fragt sie vorsichtig. »Noch nicht. Aber wenn die Polizei sie findet, dann wird mein Vater sie für mindestens 100 Jahre ins Gefängnis bringen.« Junis Hände werden feucht. »Georg, ich...« »Genau«, sagt Georg. »Erzähl mir lieber von den Briefen. Was ist inzwischen passiert? Hast du mit deinem Onkel gesprochen?« Juni schaut in seine grünen Augen. »Bist du sicher, dass du das alles hören willst?« »Natürlich, ich möchte helfen, wenn ich kann.« Juni erzählt Georg von Onkel Mark, von Opas Bankkonto, von Bos Anruf aus Sardinien. Georg trinkt langsam seinen Latte Macchiato und hört aufmerksam zu. »Der Mann aus Sardinien hat Bo gesagt, dass sein Nachbar Giovanni Volpe heißt. Das ist die genaue Übersetzung von Johann Fuchs.« Georg setzt die Kaffeetasse auf den Tisch. »Kannst du das wiederholen?« »Der Mann hat Bo gesagt, nein, ich meine, wie heißt dein Großvater?« »Johann Fuchs. Warum?« »Und deine Großmutter heißt Elfriede?« Juni schiebt ihren Teller weg. »Das habe ich dir nicht erzählt. Woher weißt du das?« Georg kratzt sich am Kopf. »Mein Vater ist Notar. Das hast du mir gesagt, und?« »Er kümmert sich auch um Testamente.« »Ich weiß.« Juni fühlt, wie ihr Herz schneller schlägt. »Erzähl weiter.« »Mein Vater hat viele Klienten. Aber von einer Klientin hat er immer wieder erzählt. Sie ist vor ungefähr 14 Jahren zu meinem Vater gekommen. Sie hatte ein Testament bei sich«, erzählt Georg weiter. »Aber das war nicht alles. Sie hatte noch eine Bitte an meinen Vater. Sie hat ihm ein privates Dokument gegeben.« »War das meine Oma?«, fragt Juni leise. Sie will es wissen, aber sie hat auch Angst vor der Antwort. Georg holt tief Luft. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen sollte. Georg, jemand ist in meine Wohnung eingebrochen und hat meinen Kater mitgenommen. Dieselbe Person hat aus Victorias Wohnung eine wertvolle Kette gestohlen. Jemand schickt uns Briefe und erpresst uns. Ich muss es wissen. Georg schaut einen Moment auf den Tisch, dann nickt er. Der Name der Frau war Elfriede Fuchs. Juni legt ihre Hände um die Kaffeetasse. Was für ein Dokument war das? Es war nicht an die ganze Familie adressiert, sondern nur an eine Person. Juni schließt die Augen. An meinen Großvater, nicht wahr? Johann Fuchs. Georg legt seine Hand auf ihren Arm. Sie wusste also, dass er lebt, sagt Juni. Warum hat sie uns nie etwas gesagt? Sie war sich nicht sicher. Und sie wollte nicht, dass die Familie sich Sorgen macht. Aber dein Großvater ist nie wieder zurückgekommen. Mein Vater hatte keine Hoffnung mehr. Aber dann hatte ich eine Idee. Wir haben eine Anzeige auf Facebook aufgegeben und von der Situation erzählt. Natürlich haben wir nur allgemeine Informationen gegeben. Was steht in dem Dokument? Es geht um viel Geld, das dein Großvater bekommen soll. Aber warum? Das weiß ich nicht, Juni. Was ist nach der Anzeige passiert? Ein Johann Fuchs war vor einigen Wochen bei meinem Vater. Sie haben sich gestritten. Mein Vater wollte ihm das Geld noch nicht geben, denn in dem Brief gibt es eine Bedingung. Mehr weiß ich aber nicht. Ich muss das Dokument unbedingt sehen. Juni will aufstehen, aber Georg hält sie fest. Das geht leider nicht. Mein Vater ist heute nicht im Büro. Juni kann sich nicht beruhigen. Georg, ich muss sofort wissen, was hier passiert. Kannst du das nicht verstehen? Georg schaut Juni lange in die Augen. Dann steht er auf und zieht seine Jacke an. Komm mit, sagt er und nimmt ihre Hand. Die Frau im Minirock. Wohin fahren wir? Juni steigt in Georgs weißen Toyota und schnallt sich an. Mein Vater ist heute Nachmittag bei einer Konferenz. Georg startet den Motor und fährt den Wagen auf die Straße. Juni starrt ihn an. Willst du in sein Büro einbrechen? Natürlich nicht. Georg zieht einen Schlüsselbund aus seiner Jackentasche. Wir können das Büro ganz legal betreten. Juni nimmt den Schlüsselbund in die Hand und dreht ihn hin und her. Dann schaut sie aus dem Fenster. Der Regen hat aufgehört, aber der Himmel ist immer noch voll mit schweren, dunklen Wolken. Georg biegt an einer Ampel nach links ab. Es wäre so einfach, denkt Juni. Mit dem Schlüssel könnten sie das Dokument im Büro von Georgs Vater finden und lesen. Endlich würde sie ihre Familiengeschichte verstehen. Aber Georgs Vater könnte erfahren, dass Georg mit ihr in seinem Büro war. Was passiert dann? Er wäre bestimmt sauer und Georg würde Schwierigkeiten bekommen. Das will sie auf keinen Fall. Aber die Wahrheit ist nur einige Minuten entfernt. Sie muss wissen, ob ihr Großvater wirklich noch lebt und was in dem Dokument steht. Hat er wirklich die anonymen Briefe an sie und Victoria geschrieben? War er in Junis Wohnung und hat Django mitgenommen? Aber Georg? Georg bleibt an einer roten Ampel stehen. Juni sieht in seine grünen Augen. Er lächelt. Nein, sagt Juni plötzlich und gibt Georg die Schlüssel zurück. Ich kann noch einen Tag warten und spreche dann mit deinem Vater persönlich. Ich bin sicher, dass ich das Dokument meiner Oma lesen darf, wenn er meine Geschichte kennt. Georg will gerade etwas sagen, als Junis Handy klingelt. Juni, ruft Victorias aufgeregte Stimme ins Telefon. Komm so schnell wie möglich in mein Büro. Beeil dich. Dann legt sie auf. Was war das? Fragt Georg. Keine Ahnung, antwortet Juni, aber vielleicht eine Antwort auf eine unserer vielen Fragen. 20 Minuten später hält Georg vor Victorias Büro in der Rothebühlstraße im Stuttgarter Zentrum. Das hohe Gebäude hat große Fenster und ist blau gestrichen. Oh nein, sagt Georg, als er aussteigt. Mein Geldbeutel ist weg. Aber im Café hattest du ihn noch. Ich habe ihn bestimmt auf dem Tisch vergessen. Juni, ich muss unbedingt zurück. Da ist alles drin. Mein Geld, meine Papiere. Ist gut, aber beeil dich, bitte. Versprochen, sagt Georg. Hey, einen Moment noch. Hm? Georg legt seine Hand hinter Junis Kopf und zieht sie näher. Das wollte ich schon letztes Mal machen, flüstert er, bevor er ihr einen langen Kuss gibt. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht betritt Juni Victorias Büro im 5. Stock. Sie geht durch eine Glastür, auf der in schwarzen Buchstaben Posch und Partner Immobilienmakler steht. Eine kleine grauhaarige Sekretärin mit einer langen Nase kommt ihnen aus einem Flur entgegen und setzt ihre Brille auf. Kann ich Ihnen helfen? Juni stellt sich vor und sagt dann, Victoria Posch erwartet mich. Die Sekretärin führt sie zum letzten Büro in dem langen Flur. Juni, da bist du endlich. Victoria sitzt mit einer Akte in der Hand auf ihrem Schreibtisch. Sie wirft die Akte zu den anderen Papieren, die ordentlich neben ihrem Laptop liegen, und steht auf. An den Wänden hängen Bilder von teuren Häusern mit großen Gärten und Swimmingpools. An der rechten Wand stehen ein kleiner Glastisch mit 4 Stühlen und eine Zimmerpflanze. Auf dem Tisch liegen Notizpapier und Kugelschreiber. Juni, sagt Victoria, Onkel Mark und ich. Dann geht die Tür auf und Onkel Mark kommt herein. Bei ihm ist eine Frau von ungefähr Mitte 40, die einen Minirock trägt und zu viel Lippenstift. Ihre großen bunten Ohrringe klappern bei jeder Kopfbewegung. Juni bleibt fast der Mund offen stehen. Sie weiß, dass Onkel Mark gerne seine Freundinnen wechselt, aber die sind normalerweise nicht älter als 30 Jahre. Direkt mit dem Flugzeug aus München, sagt Mark. Darf ich vorstellen, das ist Lilly Egger. Die Frau zieht sich ihre teuren Lederhandschuhe aus und setzt sich auf den Sessel vor Victorias Schreibtisch. Einen Kaffee hätte ich gern, sagt sie mit einer hohen Stimme und zeigt auf die Espressomaschine in der Ecke des Büros. Niemand bewegt sich. Lilly? Flüstert Juni Onkel Mark zu. Die Lilly? Mit der Opa damals? Lilly dreht sich um. Ich habe sehr gute Ohren, wissen Sie? Und ja, ich bin die Lilly, die mit Ihrem Opa damals nach Sardinien geflogen ist. Haben Sie ein Problem damit? Juni stellt sich vor den Sessel. Am liebsten möchte sie die Frau schütteln. Sie fragen, ob wir ein Problem damit haben? Die Antwort ist ja. Großvater war verheiratet. Er hatte Familie, Kinder und Enkel. Und dann ist er mit ihnen weggegangen und wir haben alle gedacht, dass er tot ist. Hätten Sie kein Problem damit? Keine Ahnung, ich habe keine Familie. Haben Sie sich deshalb unseren Opa genommen? Lilly zuckt mit den Schultern. Johann war in mich verliebt und er hatte Geld. Er hat mir ein schönes Leben versprochen. Aber das Geld war nicht genug, oder? Fragt Victoria. Oder warum wohnen Sie jetzt in München und nicht mit unserem Großvater auf Sardinien? Tja, er hatte keinen Erfolg mit seinen Geschäften. Das Geld für die Ming-Vase haben wir für eine Villa ausgegeben. Aber nach einem Jahr mussten wir die wieder verkaufen. Unsere finanzielle Situation war sehr schwierig und dann habe ich Sardinien wieder verlassen. Ohne Luxus kann und will ich nicht leben. Moment mal, haben Sie Ming-Vase gesagt? Fragt Mark. Haben Sie ein Problem mit Ihren Ohren? Sagt Lilly. Das war ein hässliches Ding. Ich habe keine Ahnung, woher er sie hatte, aber zum Glück hat er sie sofort verkauft. Onkel Mark, sagt Juni. Mark nickt. Die Ming-Vase von deinen Eltern. Die Ming-Vase, die nach Opas Beerdigung verschwunden ist. Und die meine Eltern natürlich nicht gestohlen haben, sagt Victoria und fällt auf ihren Bürostuhl. Und das bedeutet, dass der 15-jährige Familienstreit die Schuld von Opa ist, beendet Juni den Satz. Hören Sie, sagt Lilly, Ihre Familiengeschichten interessieren mich nicht. Ich gehe jetzt. Aber zuerst möchte ich das Geld haben, das Sie mir versprochen haben, wenn ich nach Stuttgart komme. Sie zieht ihre Lederhandschuhe wieder an. Und bitte schnell, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Victoria steht wieder auf. Zuerst wollen wir wissen, wo unser Großvater gerade ist. Das weiß ich nicht, sagt Lilly. Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Schade, denn im Bett war er. Danke, wir haben genug gehört. Victoria holt einen Briefumschlag aus einer Schublade, gibt ihn Lilly und zeigt auf die Tür. Lilly steht auf und zieht ihren Rock gerade. Dann noch viel Glück bei der Suche. Wenn Sie Ihren Großvater finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Einen Moment noch, sagt Juni. Hat Großvater seinen Namen auf Sardinien geändert? Natürlich, er nannte sich Giovanni Volpe. Sexy, nicht wahr? Sie wirft die Haare über ihre Schultern, verlässt das Büro und läuft fast gegen Georg, der gerade durch die Tür kommt. Er schaut Juni an und lächelt. Sie lächelt zurück. Seine grünen Augen sind im Abendlicht noch intensiver und seine Lippen aufwachen, sagt Mark. Juni zuckt zusammen. Onkel Mark, das ist Georg. Victoria, du kennst ihn ja. Wir müssen euch etwas Interessantes erzählen. Liebst du meine Nichte? Onkel Mark! Juni schaut ihren Onkel mit großen Augen an. Willst du sie heiraten? Onkel Mark! Tja, also, sagt Georg. Juni boxt Mark in den Arm. Ich glaube, wir sollten uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Okay, okay, sagt Mark und rollt mit den Augen. Sie setzen sich alle zusammen an den Glastisch. Juni erzählt von dem Dokument, das ihre Großmutter Georgs Vater gegeben hat. Mark trommelt mit den Fingern auf den Tisch. Das sind interessante Informationen. Wir müssen das Dokument unbedingt lesen. Kein Problem, sagt Georg und holt ein Papier aus seiner Hosentasche. Das hier ist eine Kopie. Georg, ruft Juni, du hast deinen Geldbeutel nicht im Café vergessen, oder? Aber du hast versprochen, dass wir zuerst deinen Vater fragen. Georg grinst. Ich habe ihn angerufen, aber sein Handy war ausgeschaltet. Du hast also das Dokument von deinem Vater gestohlen, fragt Mark. Du weißt, dass das illegal ist, oder? Ich könnte zur Polizei gehen. Aber das war nur Spaß. Mark schlägt ihm mit der Hand auf die Schulter und lacht. Guter Mann. Juni schüttelt den Kopf, nimmt Georg das Papier aus der Hand und liest vor. An meinen lieben Mann, Johann Fuchs. Wenn du diesen Brief liest, bin ich nicht mehr am Leben. Tränen steigen in Junis Augen. Sie atmet tief ein und liest weiter. Aber du, lieber Johann, bist nicht tot. Alle denken, du bist bei der Wanderung in den Alpen abgestürzt und gestorben. Aber ich habe das nie geglaubt. Kurz nach deinem Unfall ist dein Rasierapparat aus unserem Haus verschwunden. Auch deine Hausschuhe, dein Lieblingspyjama und Wilhelm Tell, dein Lieblingsbuch von Friedrich Schiller. Kleine Dinge, aber ich habe es gemerkt. Und der Diebstahl der Ming-Vase? Das warst auch du, da bin ich mir sicher. Es ist also deine Schuld, dass unsere Kinder sich gestritten haben. Du machst dir jetzt irgendwo auf der Welt ein schönes Leben. Wahrscheinlich mit der jungen blonden Frau, die du in den letzten Monaten oft getroffen hast. Ja, ich habe das gewusst. Du bist schlau, Johann. Aber ich bin schlauer. Ich bin krank und werde nicht mehr lange leben. Mein Testament habe ich schon letzte Woche geschrieben. Das Geld, das Haus, die zwei Wohnungen und das Auto bekommen unsere Kinder. Auch dich habe ich nicht vergessen. Du bekommst 100.000 Euro, aber nur, wenn du zuerst unsere Familie versöhnst. Das ist meine Rache. Und nun leb wohl, du Blödmann. P.S. Juni schlägt sich beim letzten Satz erschrocken die Hand vor den Mund. Mark fängt an zu lachen und kann nicht mehr aufhören. Sie war schon eine tolle Frau, sagt er und wischt sich Lachtränen aus dem Gesicht. Er lebt also wirklich noch, sagt Victoria. Mark steht auf und holt für alle Kaffee aus der Kaffeemaschine. Und er will das Geld. Deshalb hat er die Briefe an Victoria und mich geschickt, sagt Juni. Er wollte uns zusammenbringen. Aber warum hat er uns diese komischen Aufgaben gestellt? Fragt Victoria. Die letzte Aufgabe ist klar. Er möchte, dass ihr die Familien kennenlernt und dann auch eure Eltern zusammenbringt, sagt Mark. Aber die anderen Aufgaben waren komisch. Ein Haus verkaufen, einen älteren Gast kostenlos im Hotel wohnen lassen, die Garage in Weißenhof mit Graffiti besprühen. Garage? Graffiti? Georg schaut von Victoria zu Juni. Ihr habt das gemacht? Oh Mann! Juni schlägt die Hände vor das Gesicht. Onkel Mark, die Garage gehört Georgs Vater. Und du hast es Georg nicht gesagt? Juni schüttelt den Kopf. Oh oh, sagt Mark und rückt mit seinem Stuhl nach hinten. Juni nimmt Georgs Hand. Georg, es tut mir leid. Ich wollte es dir sagen, aber... Sie erzählt Georg schnell von der Aufgabe im vierten Brief und von der Aktion in der Nacht. Ich wusste nicht, dass es die Garage von deinem Vater war, sagt sie. Es tut mir so leid. Georg geht zum Fenster und schaut hinaus. Du weißt, dass ich das meinem Vater sagen muss. Juni nickt. Georg grinst. Aber wenn ich ihm von der Garage erzähle, erzählst du ihm vielleicht, dass ich heute in seinem Büro war. Und dann haben wir beide ein Problem. Juni lächelt. Blöde Situation. Ich habe einen Vorschlag, sagt Georg. Ich zahle dir ab heute immer den Kaffee und du zahlst mir den Kuchen. Und dann vergessen wir die ganze Sache. Einverstanden? Er zieht Juni von seinem Stuhl hoch und küsst sie. Hey, das ist genug, sagt Mark. Aber jetzt verstehe ich. Das Graffiti an der Garage ist Opas Rache, weil er das Geld nicht bekommen hat. Wir müssen ihn unbedingt finden, sagt Juni. Victoria seufzt. Aber wie? Habt ihr jemanden in eurer Nähe gesehen? Einen alten Mann, jemanden, der uns ähnlich sieht, fragt Onkel Mark. Victoria trinkt ihren Kaffee. Du meinst jemanden mit kurzer Nase, kleinen Ohren und hoher Stirn? So hat uns deine Ex-Freundin Franka in der Bank beschrieben, erinnerst du dich? Wartet mal, sagt Juni, da ist jemand. Zuerst habe ich ihn am Flughafen gesehen, als ich Bo hingefahren habe. Dann ist er ins Hotel gekommen und wollte ein billiges Zimmer haben und mir eine Versicherung verkaufen. Onkel Mark, letzten Montag ist er vor deinem Kaffeeshop über die Straße gegangen. Und dann habe ich ihn auch auf dem Friedhof gesehen. Und ja, er hat eine kurze Nase und eine hohe Stirn. Das habe ich gleich bemerkt. Onkel Mark denkt nach. Und trägt er einen alten, schmutzigen Frühlingsmantel, einen Hut und eine Aktentasche? Du kennst ihn? Mark lacht. Das ist nicht euer Großvater. Das ist Paul Henning. Er kauft schon seit über 10 Jahren jeden Montag bei mir seinen Kaffee. Vor kurzem ist seine Frau gestorben und dann hatte er ein Problem mit dem Wasser in seiner Wohnung. Er konnte sich kein Hotelzimmer leisten. Deshalb habe ich ihm erlaubt, eine Nacht in meinem Büro zu schlafen. Als Dankeschön hat er mir eine Diebstahlversicherung billiger verkauft. Juni nimmt ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber vom Tisch. Wir wissen also, dass Großvater auf Sardinien den Namen Giovanni Volpe benutzt hat. Sie schreibt den Namen in großen Buchstaben auf das Papier. Volpe, sagt sie, und malt die Buchstaben noch größer. V-O-L-P-E. Wenn er als Tourist hier in Deutschland ist, haben wir keine Möglichkeit, ihn zu finden, sagt Victoria. L-O-V-E-P, murmelt Juni. Vielleicht doch, sagt Mark. Wir könnten alle Hotels in Stuttgart anrufen. Will noch jemand einen Kaffee? P-L-O-V-E. Georg hebt die Hand. Ich, danke. Mark geht zu der Espressomaschine. Wenn er aber wieder einen anderen Namen benutzt, haben wir keine Chance, denn... Stopp, ruft Juni. Onkel Mark kommt zurück zum Tisch gelaufen. Georg und Victoria schauen Juni besorgt an. Juni schiebt das Papier in die Mitte des Tisches. P-O-V-E-L. Hans Povel, flüstert sie. Victoria zieht das Papier zu sich. Hans Povel? Das ist der Mann, der das Haus von mir gekauft hat. Das Haus, das ich für die Aufgabe im zweiten Brief billiger verkaufen musste. Juni springt auf. Und das ist der Mann, der einige Tage bei mir im Hotel gewohnt hat. Kostenlos. Das war meine Aufgabe im zweiten Brief. Auch jetzt kommt er noch manchmal ins Hotel und kümmert sich um Frau von Schilling. Um die reiche Frau von Schilling. Seid ihr sicher? Fragt Mark. Absolut, sagt Juni. Hundertprozentig, sagt Victoria. Und Hans ist außerdem die kurze Form von Johann. Mark läuft im Büro hin und her. Bis wann habt ihr Zeit für seine letzte Aufgabe? Bis Freitagabend, sagt Juni. Bis dann müssen wir die Familien kennenlernen. Mark setzt sich wieder an den Tisch. Und genau das macht ihr auch. Aber jetzt spielen wir das Spiel nach unseren Regeln. Was meinst du damit? Fragt Juni. Aber Onkel Mark lächelt nur. Ein guter Plan. Phase 1. Juni wirft ihre Uniform in den Schrank im Umkleideraum. Sie zieht sich Jeans, T-Shirt und Jacke an und verlässt das Hotel pünktlich um 12 Uhr. Heute scheint die Sonne und der Himmel ist wolkenlos. 10 Minuten später betritt sie das Café Junker 2 Straßen weiter. Wie immer um die Mittagszeit ist das Café voll. Es riecht nach Tomatensuppe und Toastbrot. Juni nimmt an dem Tisch Platz, den Victoria für sie reserviert hat, und bestellt einen Orangensaft. Sie holt sich eine Zeitung aus dem Zeitungsständer neben der Toilette, versteckt ihre Haare unter einem Hut und setzt die Sonnenbrille auf. Wenige Minuten später geht die Tür auf und Herr Povel kommt herein. Der Kellner spricht mit ihm und zeigt auf den freien Tisch neben Juni. Povel nickt und sucht sich einen Weg durch die vielen Menschen bis zum Fenster. Juni hebt die Zeitung vor ihr Gesicht. Ihr Herz schlägt wie wild. Herr Povel hängt seinen Mantel an die Garderobe, setzt sich an den Tisch und liest die Speisekarte. An der Zeitung vorbei beobachtet Juni seine blauen Augen, die kleine Nase, die Falten, die grauen Haare. Wünscht sie sich wirklich, dass dieser Mann ihr Großvater ist? Natürlich wäre es schön, wenn er noch leben würde. Aber gleichzeitig fühlt sie wieder die Wut in sich. Wenn das wirklich ihr Großvater ist, warum hat er seinen Tod gespielt? Wie konnte er das mit seiner Familie machen? Phase 2. Entschuldigen Sie die Verspätung. Victoria hat das Café betreten und schüttelt Herrn Povel die Hand. Povel steht auf und zieht den 2. Stuhl vom Tisch. Bitte sehr. Darf ich Ihre Jacke aufhängen? Victoria schaut schnell zu Juni, als Povel mit ihrer Jacke zur Garderobe geht. Als er wieder zurückkommt, setzen sie sich und bestellen einen Kaffee. Herr Povel lächelt charmant. Worum geht es denn? Fragt er. Am Telefon haben Sie gesagt, dass es wichtig ist. Victoria legt ein Papier auf den Tisch. Ja, leider. Als Sie das Haus gekauft haben, haben wir über Asbest im Badezimmer gesprochen. Erinnern Sie sich? Asbest? Herr Povel schlägt dem Kellner fast den Kaffee aus der Hand. Davon haben Sie mir nichts gesagt. Victoria legt ihm die Hand auf den Arm. Beruhigen Sie sich, lieber Herr Povel. Natürlich habe ich es Ihnen gesagt, als wir das Haus zusammen angeschaut haben. Erinnern Sie sich jetzt? Herr Povel zieht seinen Arm zurück. Mein Kopf funktioniert noch sehr gut, junge Dame. Das Haus war in Ordnung, als ich es gekauft habe. Aber auf dem Papier ist Ihre Unterschrift. Sie haben unterschrieben, dass wir mit den Arbeiten in Ihrem Haus beginnen können, wenn es nötig ist. Bovel starrt auf das Papier vor ihm. Das kann nicht sein. Ich bin doch nicht verrückt. Juni versucht, nicht zu lachen. Onkel Mark hat Bovels Unterschrift vom Kaufvertrag perfekt imitiert. Es tut mir leid, sagt Victoria. Morgen kommen einige Handwerker in Ihr Haus. In 2 Tagen sind Sie aber wieder fertig. Haben Sie Freunde oder Familie in Stuttgart, wo Sie bis übermorgen schlafen könnten? Bovel schüttelt langsam den Kopf. Das macht nichts, sagt Victoria. Ich habe im Internet ein Hotelzimmer für Sie gesucht. Im Moment findet eine internationale Umweltkonferenz in Stuttgart statt. Die meisten Hotels sind deshalb leider schon ausgebucht. Es gibt aber noch einige freie Zimmer im Hotel zur Weißen Eule. Das ist gleich hier um die Ecke. Sie schiebt eine Visitenkarte von Junis Hotel über den Tisch. Am Telefon habe ich gesagt, dass ich Ihren 2. Hausschlüssel brauche. Haben Sie ihn mitgebracht? Juni bezahlt ihren Orangensaft und steht auf. Wenn ihr Plan funktionieren soll, muss sie sich beeilen. Eine 1/4 Stunde später steht sie schon wieder in ihrer Hoteluniform an der Rezeption. Dr. Faust ist krank! Frau von Schilling kommt durch die Empfangshalle gelaufen und hält ihren Chihuahua vor sich. Sie schiebt einige andere Hotelgäste zur Seite und bleibt vor der Rezeption stehen. »Er will nichts mehr fressen und schläft den ganzen Tag«, schreit sie und setzt den Hund auf die Theke. »Außerdem hat er Durchfall.« Der Chihuahua legt sich hin und schließt die Augen. Sehen Sie«, ruft Frau von Schilling, »es geht ihm nicht gut. Was soll ich jetzt machen?« Juni versucht, ruhig zu bleiben. Sie muss die Dame schnell loswerden, unbedingt. »Ich habe keine Ahnung von Hunden, Frau von Schilling. Es wäre besser, wenn Sie zu einem Tierarzt gehen.« In dem Moment kommt jemand durch die Drehtür. Phase 3. »Vielleicht kann Ihnen aber Herr Povel helfen«, sagt Juni. »Maria, meine Liebe!« Herr Povel drückt Frau von Schilling einen Kuss auf die Hand. Frau von Schilling hält Herrn Povel den Chihuahua vor das Gesicht. »Dr. Faust ist krank. Sie müssen uns zum Tierarzt fahren.« »Natürlich, meine Liebe. Holen Sie Ihre Handtasche. Dr. Faust und ich warten hier auf Sie.« »Ich dachte, Sie haben die Stadt verlassen«, sagt Juni, als Frau von Schilling weg ist. Herr Povel setzt den Chihuahua auf den Boden und lächelt. »Das ist eine lange Geschichte. Jetzt bin ich aber für 2 Tage wieder da. Hätten Sie in Ihrem netten Hotel noch ein Zimmer für mich frei?« Juni schaut in ihren Computer. »Theoretisch ja.« »Und praktisch?« fragt Herr Povel. »Praktisch haben wir ein Problem mit Ihrem letzten Zimmer. Der Computer sagt mir, dass Sie die Rechnung noch nicht bezahlt haben.« Herr Povel wird ganz blass. »Die Rechnung? Aber Sie haben gesagt, dass ich das Zimmer kostenlos bekomme.« »Ich? Das darf ich gar nicht.« Herr Povel nimmt ein Taschentuch aus seiner Jackentasche und wischt sich über die Stirn. »Ich bin mir sicher. Ich wollte bezahlen, aber Sie haben mir gesagt, dass das Zimmer ein Geschenk ist.« »Herr Povel, meine Chefin würde mich entlassen, wenn ich einem Gast die Zimmermiete schenken würde.« »Aber dieser Job ist mein Traumjob, Herr Povel. Ich habe sehr lange danach gesucht.« »Fertig«, ruft Frau von Schilling von der Treppe. »Glauben Sie, dass ich so eine tolle Arbeit riskieren würde?«, fragt Juni. »Ich würde Ihnen empfehlen, die Rechnung so schnell wie möglich zu bezahlen. Wenn nicht, müssen wir leider mit der Polizei sprechen. Ich hoffe, Sie verstehen das.« »Was haben Sie mit Dr. Faust gemacht?« Frau von Schilling schlägt mit ihrer Handtasche auf Povels Arm. »Heben Sie ihn sofort vom Boden auf!« »Tut mir leid, ich muss sofort weg.« Herr Povel dreht sich um und geht schnell zum Ausgang, als plötzlich noch jemand ins Hotel kommt. Georg. Phase 4. »Sind Sie Herr Povel?« »Ja, nein, ich meine ja. Wer sind Sie?« »Georg Vollmer, Bundespolizei. Es geht um einen gefälschten Ausweis.« »Was? Ein gefälschter Ausweis? Ich weiß von nichts. Beruhigen Sie sich, Herr Povel. Ich habe nur einige Fragen an Sie. Es ist aus zwischen uns, schreit Frau von Schilling und nimmt den Chihuahua auf den Arm. Zuerst setzen Sie Dr. Faust auf den Boden, dann sucht sie die Polizei. Ich nehme lieber ein Taxi zum Tierarzt und das Geld, das ich Ihnen geliehen habe, will ich bis nächste Woche zurückhaben. Geld? Fragt Juni überrascht. Viel Geld für sein neues Haus. Sie steckt den Chihuahua in ihre Handtasche und verlässt das Hotel. Georg hält Herrn Povel am Arm fest und dreht sich zu Juni um. Entschuldigen Sie bitte, Frau Fuchs, sagt Thomas, der gerade zur Tür hereinkommt. Frau Fuchs, gibt es hier ein Besprechungszimmer, wo ich mich in Ruhe mit Herrn Povel unterhalten kann? Fragt Georg. Juni zeigt auf eine Tür neben dem Fahrstuhl. Vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Tag, sagt Georg und führt Herrn Povel ins Zimmer. Bevor er die Tür hinter sich schließt, zwinkert er Juni zu. Die Erklärung. Danke, dass du heute früher gekommen bist, sagt Juni zu Thomas. Thomas grinst müde. Bedank dich bei meiner Frau. Du kannst froh sein, dass sie so nett ist und unsere Tochter heute zum Kindergarten bringt. Ihr seid beide toll. Juni gibt Thomas einen Kuss auf die Wange. Sie rennt in die Tiefgarage und springt in ihr Auto. Wie immer sind die Straßen in Stuttgart voll. Juni wechselt von einer Spur auf eine andere, aber auch hier bewegt sich der Verkehr nur langsam. Ihr Handy klingelt. Juni, wo bist du? Fragt Victoria. Unterwegs, ich kann nicht schneller. Ist alles gelaufen wie geplant? Alles perfekt. Onkel Mark? Hat mit Phase 5 begonnen. Victoria lacht. Beeil dich, gleich wird es richtig lustig. Eine halbe Stunde später parkt Juni in einer kleinen Seitenstraße in Stuttgart-Ost. Dann läuft sie durch einen Park, bis sie die Klotzstraße erreicht. Opas Haus ist ein süßes Einfamilienhaus mit einem kleinen Garten in einer ruhigen Gegend. Das Haus ist hellgrün gestrichen, die Fenster haben noch keine Vorhänge. Auf dem Balkon im ersten Stock hängen zwei frisch gewaschene Hemden. Noch bevor Juni klingelt, macht Victoria die Tür auf. Komm, schnell! Sie zieht Juni am Ärmel ins Haus und schließt die Tür. Die Luft im Haus riecht nach Katzenfutter. Django? Victoria lacht. Guck mal im Wohnzimmer. Juni läuft hinein. Auf einem dunklen Sofa in der Mitte des Raumes liegt ihr Kater. Juni nimmt ihn auf den Arm und drückt ihr Gesicht in sein graues Fell. Django beginnt sofort zu schnurren. Sein Fell ist sauber und er sieht zufrieden und gesund aus. Opa hat gut auf ihn aufgepasst, sagt Victoria. Und deine Kette? Ihre Cousine öffnet die Hand. Darauf liegt die Silberkette mit dem runden Medaillon. Ich habe sie in der Kommode gefunden. Victoria drückt auf das Medaillon und es öffnet sich. Darin befindet sich ein Foto von ihrer Großmutter. Juni legt Django zurück aufs Sofa, nimmt die Kette in ihre Hand und streicht mit dem Finger über das Bild. Ich erinnere mich an das Foto, sagt sie. Ein Fotograf hat es kurz vor ihrem Tod gemacht. Victoria nickt. Einen Moment schweigen die beiden Cousinen. Ich frage mich, warum Opa das Haus gekauft hat, sagt Victoria dann und steckt die Kette in ihre Hosentasche. Juni schaut sich im Wohnzimmer um. Überall liegen Umzugskartons auf dem Boden. Einige sind geöffnet, andere nicht. Außer dem Sofa und der Kommode steht nur noch ein Bürostuhl neben der Terrassentür. Auf der Kommode liegen große, braune Briefumschläge. Plötzlich hört Juni, wie jemand die Haustür aufschließt. »Das fragen wir ihn gleich persönlich«, flüstert sie. »In die Küche, schnell!« Durch einen Spalt in der Küchentür sieht Juni, wie ihr Großvater ins Wohnzimmer kommt. Er bleibt in der Mitte stehen, sieht nach rechts und nach links. Dann läuft er in einen anderen Raum. Eine Schranktür öffnet sich. Juni hört das Geräusch von Kleiderbügeln. Wenig später kommt Opa mit einem Koffer ins Wohnzimmer. Er zieht eine Schublade der Kommode auf und wirft den Inhalt in den Koffer. Leise öffnet Victoria die Küchentür und sie und Juni gehen ins Wohnzimmer. »Möchten Sie verreisen, Herr Povel?«, fragt Juni. Ihr Großvater zuckt zusammen und dreht sich um. Etwas fällt ihm aus der Hand. Es sind Pässe. »Was machen Sie hier?« Juni hebt die Pässe vom Boden auf und schaut sie sich an. »Interessant. José Gómez Alazán, Giovanni Volpe, Hans Povel. Verschiedene Namen, aber das gleiche Foto. Geben Sie das her!« Ihr Großvater will ihr die Pässe aus der Hand nehmen, aber Juni geht einen Schritt zurück und gibt sie ihrer Cousine. »Was denkst du, Victoria?« »Ich denke, Sie müssen uns eine Erklärung geben, Herr Povel. Warum haben Sie falsche Pässe? Und wie kommen Junis Katze und meine Kette in Ihr Haus?« »Ich erkläre nie etwas. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss weg.« Povel öffnet noch eine Schublade und füllt seinen Koffer. »Genauso, wie du vor 15 Jahren weggegangen bist, Opa?« fragt Juni. Sie versucht, ihre Stimme zu kontrollieren, aber sie zittert ein bisschen. Johann Fuchs dreht sich langsam zu ihnen. Er schaut die Cousinen lange an, dann schüttelt er den Kopf und lächelt. »Ihr seid genau wie eure Großmutter, neugierig, stur und sehr schlau, aber das hier versteht ihr nicht.« »Dann hilf uns«, sagt Juni. »Gebt mir zuerst die Pässe zurück.« Juni schaut zu Victoria und nickt. Ihr Großvater steckt die Pässe in seine Jackentasche. Einen Moment steht er da, schaut auf seine Koffer, dann aus dem Fenster. »Setzt euch«, sagt er dann. Er holt sich den Bürostuhl von der Terrassentür und setzt sich zu den Cousinen vor das Sofa. »Was wisst ihr schon?« Juni nimmt Django auf den Schoß. »Wir wissen von Sardinien. Wir haben Lilly gefunden und auch mit deinen Wanderfreunden Knauz und Becker gesprochen. Wir wissen von der Ming-Vase und dass du kriminelle Dinge machst.« »Nicht wirklich kriminell«, sagt Opa. »Sagen wir halb legal.« »Halb legal ist auch halb illegal«, sagt Victoria. »Aber warum?«, fragt Juni. »Du und Oma, ihr hattet so viel Geld.« »Nein, Kind. Oma hatte viel Geld. Meine Familie hat kurz vor unserer Hochzeit ihr ganzes Geld verloren. Die Eltern eurer Oma wollten, dass wir getrennte Konten haben, und eure Oma war einverstanden. Unser Geld war in Wirklichkeit ihr Geld. Als freiberuflicher Architekt habe ich wenig verdient. Ich habe mich in ihrer Familie immer klein gefühlt. Aber Oma hat dich geliebt«, sagt Victoria. »Am Anfang ja. Aber sie war auch sehr eifersüchtig. Ich war früher ein sehr attraktiver Mann und viele Frauen wollten mich haben. Eure Oma hat immer versucht, mich zu kontrollieren und das hat mir natürlich nicht gefallen. Ich brauche meine Freiheit.« »Warum hast du sie nicht einfach verlassen?«, fragt Victoria. »Warum hast du alle glauben lassen, dass du tot bist? Das war nicht fair.« Opa zuckt mit den Schultern. »Ich war jung und in Lilly verliebt.« »Jung«, sagt Victoria, »du warst 65 Jahre alt.« »Heute bin ich 80. Aus meiner Perspektive ist 65 sehr jung.« »Und jetzt bist du zurück, weil du die 100.000 Euro aus Omas Testament haben willst, nicht wahr?«, fragt Juni. »Oh, das wisst ihr also auch.« »Du hast uns benutzt. Weil du die Ming-Vase gestohlen hast, sprechen unsere Eltern heute nicht mehr miteinander. Und wir sollten die Familien wieder versöhnen, denn nur dann bekommst du das Geld. Das war dein Plan, oder?« »Ein Plan, der leider nicht funktioniert hat.« Johann Fuchs geht zu seinem Koffer und macht ihn zu. »Ich wollte mir hier ein Haus kaufen und wieder in eurer Nähe sein. Ich hatte Geld, aber leider nicht genug. Also habe ich mir den Rest geliehen. Nur wenn ich die 100.000 Euro von eurer Großmutter bekomme, kann ich Frau von Schilling das Geld wieder zurückgeben und das Haus behalten.« Er seufzt dramatisch. aber wenn ihr mir nicht helfen wollt, muss ich das Haus leider verkaufen und Deutschland wieder verlassen.« Er stellt seinen Koffer gerade auf den Boden. Juni und Viktoria stehen vom Sofa auf. »Aber Opa, wir möchten auch, dass unsere Familien wieder Kontakt haben.« Opa bleibt stehen und lächelt. »Wollt ihr also mit euren Eltern sprechen?« »Das wollen wir«, sagt Juni und lächelt zurück. »Sofort.« In dem Moment klingelt es an der Tür. P.S. »Nein, nicht öffnen«, ruft Opa Fuchs, »aber es ist zu spät.« »Herzlich willkommen«, sagt Viktoria und führt die drei Besucher ins Wohnzimmer. »Ich verstehe nicht. Was machen wir hier? Wem gehört dieses Haus?« Viktorias Mutter bleibt plötzlich stehen, als sie Johann Fuchs sieht. Onkel Mark grinst Juni an. »Oh mein Gott!« Marie Bukowskis Augen werden immer größer und ihr Gesicht weißer. Sie hält sich an ihrem Mann fest und zeigt auf ihren Vater. »Ist das? Nein, das ist unmöglich!« Mark bringt ihr einen Stuhl. Sie setzt sich. Viktoria holt ihr ein Glas Wasser aus der Küche. Opa Fuchs wirft die Hände in die Luft. »Ich wollte das alles nicht. Ich will nur weg.« »Du gehst nicht weg, bis du uns erklärt hast, was hier passiert«, sagt Viktorias Vater und stellt sich vor Opa. Draußen vor dem Fenster fährt ein Auto vorbei. »Entschuldigt mich einen Moment.« Mark zwinkert Juni zu und geht in den Flur. Die Haustür öffnet sich zum zweiten Mal. »Um Himmels Willen!« Jürgen Fuchs, Junis Vater, kommt ins Zimmer und bleibt neben der Kommode stehen. Sein Mund ist weit offen. Seine Frau schreit. »Was macht ihr hier?« schimpft Viktorias Vater. »Wir? Was macht er hier?« schreit Junis Mutter und zeigt auf Opa. »Ruhe! Das hier ist mein Haus«, ruft Opa. »Dein Haus? Dein Haus?« Viktorias Mutter bekommt kaum noch Luft. »Dein Haus sollte der Friedhof sein!« Sie steht auf und bohrt ihrem Vater den Finger in den Arm. »Aber bist du tot? Nein, du bist am Leben, du bist warm und du bist real. Was bedeutet das alles?« schreit sie ihrem Vater ins Ohr. »Wusstet ihr das?« fragt Junis Vater die Cousinen. »Das ist eine lange Geschichte«, sagt Juni. »Wir sind sicher, dass Opa euch alles erklären kann. Aber zuerst müssen wir euch etwas erzählen.« Sie geht zu ihren Eltern. »Mama, Papa, ich muss euch sagen, dass Opa die Ming-Vase aus eurem Haus gestohlen und verkauft hat. Es waren nicht Viktorias Eltern. Der ganze Streit zwischen unseren Familien war also einfach nur dumm.« Junis Mutter schaut Opa an. »Stimmt das?« Opa rollt mit den Augen und antwortet nicht. »Nicht zu glauben«, sagt Junis Vater. 15 Jahre Streit und das ohne Grund.« Er und seine Frau geben Viktorias Eltern die Hand. »Ich glaube, wir müssen uns entschuldigen. Wir haben wirklich gedacht, dass ihr die Vase gestohlen habt. Es tut uns sehr leid.« »Schon gut«, sagt Viktorias Vater. »Auch wir müssen uns entschuldigen. Wir haben gedacht, dass ihr...« »Ja, ich habe es geschafft«, ruft Opa Fuchs plötzlich. »Die Familien haben sich versöhnt.« »Da bin ich anderer Meinung.« Alle drehen sich zur Tür. Dort steht Georg mit einem Mann, der dieselben grünen Augen hat wie er. »Wer ist das jetzt?« fragt Viktorias Mutter. »Vollmer«, sagt Georgs Vater und kommt in den Raum. Er zieht einige Papiere aus der Tasche und gibt jedem eine Kopie von Großmutters Dokument. Dann erklärt er kurz die Situation. 100.000 Euro? Das glaube ich nicht, sagt Junis Vater. Aber ich glaube es, ruft Opa Fuchs. Ich habe die Familien wieder zusammengebracht und bekomme das Geld. Wenn man es genau analysiert, haben die Cousinen die Familien zusammengebracht, sagt Herr Vollmer. Aber ich habe alles geplant, sagt Opa Fuchs. Ich habe den Kontakt zwischen den Cousinen organisiert. Ich habe die Briefe geschrieben. Ohne mich würden sie sich nicht kennen. Moment mal, sagt Junis Vater zu Opa Fuchs. Du bist für den Streit verantwortlich. Du hast die Familien zerstört. Es ist deine Schuld, dass wir Feuer in dem Feld von Victorias Eltern gelegt haben. Was? Schreit Victorias Mutter. Ihr habt also das Feuer wirklich gelegt. Junis Vater schlägt mit der Faust gegen die Wand. Wir waren sehr sauer. Wir haben gedacht, dass ihr die Ming-Vase gestohlen habt. Und dann legt ihr Feuer, brüllt Victorias Mutter. Unser ganzes Feld war verbrannt. Damals haben wir viel Geld verloren. Das zahlt ihr uns zurück. Niemals, schreit Junis Vater. Nein, hört auf zu streiten, ruft Opa Fuchs. Und dann schreien alle los. Junis und Victorias Eltern und Opa Fuchs. Georg nimmt Junis Hand und zieht sie hinaus in den Garten. Victoria, Mark und Georgs Vater folgen ihnen. Und jetzt? Fragt Juni. Jetzt ist es Zeit für einen neuen Anfang, sagt Victoria. Wenigstens für uns beide. Sie holt ihren Ehering aus der Hosentasche und wirft ihn in den kleinen Teich in Opas Garten. Gratulation, liebe Cousine, sagt Juni und umarmt Victoria. Du findest bestimmt bald den richtigen Mann, flüstert sie ihr ins Ohr. Am Sonntag war ich mit jemandem essen, flüstert Victoria zurück. Mit deinem Nachbarn? Victoria schaut Juni an. Woher weißt du das? Ich habe geraten, sagt Juni und grinst. Warme Sonnenstrahlen fallen auf ihr Gesicht. Habt ihr Lust auf Eis? Fragt sie und läuft hinaus auf die Straße. Schokolade, Vanille, Zitrone, Nuss, Nutella, Orange, Erdbeere oder am besten alles zusammen. Moment, nicht so schnell, sagt Victoria. Zuerst fahren wir zur Musikhochschule. Juni bleibt stehen. Musikhochschule? Ganz genau. Du brauchst Informationen über die Aufnahmeprüfung. Du willst doch nächstes Semester dort studieren. Will ich das? Juni schaut von Victoria zu Mark, dann zu Georg. Natürlich willst du das, sagen alle zusammen. Das wolltest du doch immer, sagt Georg, schon in der Schule. Aber meine Panik vor der Bühne. Mach dir keine Sorgen, Juni, sagt Georg, ich helfe dir. Aber ich muss einen richtigen Job haben. Was werden meine Eltern sagen? Vergiss deine Eltern, sagt Victoria. Das ist deine Zukunft. Das hast du selbst zu dem ersten Georg gesagt. Aber ich habe kein Geld. Ich kann mir das Studium nicht leisten. Das stimmt nicht ganz, sagt Georgs Vater. Leider hatte ich bei dem Streit keine Möglichkeit, die zweite Seite des Dokuments zu verteilen. Es gibt eine zweite Seite, fragt Georg. Die habe ich nicht gesehen. Juni tritt ihm auf den Fuß und Georg ist still. Herr Vollmer zieht eine Kopie aus seiner Aktentasche und gibt sie Juni. Und jetzt entschuldigt mich, ich habe noch einen Termin. Juni öffnet das Dokument und liest den Text laut vor. P.S. Johann Fuchs, du hast Zeit bis zu Junis 25. Geburtstag. Genau gesagt, bis zu ihrer Geburtsminute um genau 16.03 Uhr. Wenn die Familien bis dann immer noch streiten, gehen die 100.000 Euro an unsere drei Enkelinnen Juni, Victoria und Bo. Viel Glück, du Affe! Und für mich klingt das nach Streit, sagt Victoria. Aus dem Haus hören sie immer noch lautes Schimpfen und Schreien. Und es ist 16.10 Uhr. Georg nimmt sie in den Arm und gibt ihr einen langen Kuss. Alles Gute zum Geburtstag. Hey, darf ich jetzt auch? Onkel Mark drückt Juni einen Kuss auf die Wange. Tatsächlich, heute ist Junis Geburtstag. Das hat sie bei der Aufregung total vergessen. Juni hat Tränen in den Augen. Kann sie jetzt endlich Musik studieren? Kann sie endlich ihren Traum leben, nach so vielen Jahren? Mark und Georg gehen die Straße hinunter zu Marks Auto und lassen die beiden Cousinen allein. Victoria legt ihren Arm um Junis Schultern. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Juni. Sie schaut zurück zu Opas Haus. Weißt du, sagt sie, unsere Eltern können wir nicht ändern, aber unsere Zukunft schon. Juni nickt. Für eine Sache bin ich Opa dankbar. Wofür? Dass ich dich kennengelernt habe. Freu dich nicht zu früh, sagt Victoria und boxt Juni in die Schulter. Du bezahlst das Eis. Und du hast keine Ahnung, wie viel Eis ich essen kann. Wetten, dass ich mehr Eis essen kann als du? Fragt Juni. Wetten, dass ich schneller bei Marks Auto bin als du? Sagt Victoria und hält Juni die Hand hin. Juni schüttelt sie. Wetten das nicht, sagt sie und rennt los. Ende. Sie hörten Einfach Deutsch lesen. Kurzroman. Falsche Adresse. Niveau leicht bis mittelschwer. Geschrieben und gelesen von Angelika Bohn. Auf Wiederhören bei Audible.